Da sind Teile von mir, die er nie kennen wird. Meine wilden Pferde und meine Flussbetten. Und in meiner Kehle Stimmen, die er nie hören wird. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat. Guten Abend. Guten Abend. Da sind wir. Willkommen. Ja, war ja ganz nett. Bis nächstes Wochenende. Ja, genau. Ist was passiert? War was? Willkommen am Tag des öffentlichen Dienstes. Ja. War der dann Tag, der Freiheit dient. Öffentlichen Dienst wurde vor 21 Jahren von der UN ins Leben gerufen. Ja, danke. Ist wahrscheinlich auch der Vorsitzende inzwischen irgendwie Nordkoreaner oder so, wenn man das von der UN kennt. Der Tag des öffentlichen Dienstes. Das ist nett, dass du sowas raussuchst. Ich hatte nämlich die Liste mit den Tagen, mit den besonderen, irgendwie verloren. Hätte ich nochmal raussuchen müssen. Schön. Schön. Außerdem ist Pink Flamingo Day in den USA der Loslassen-Tag, der sogenannte Let It Go Day. Okay. Der Pink-Tag, der Tag der Farbe Pink, National Pink Day. Und last but auf keinen Fall least, der Tag der Schreibmaschine. Yes. Schreibmaschine müsst ihr euch so vorstellen, ist wie eine Tastatur mit einem Drucker dran, nur ohne Computer. Mit einem Drucker, den man mit Fingerkraft bedienen muss. Nichts vergessen. Jo. Ja, der Tag ist klein. Technikmuseum ausgestellt. So eine Schreibmaschine kann schon gut sein, aber die hat dann das Q ist extra rot gemacht, das U, das E und das R. Weil die mit Museumspädagogen waren schon dran an der Schreibmaschine. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Wink mit dem Zaunpfahl für unseren Sonderstream. Flinters, trifft die Flinters vom Donnerstag. Da haben wir uns angeguckt, wie eine Dame im Muscle-Shirt die Museenlandschaft in Deutschland und vor allem das Berliner Technikmuseum queeren will. Also falls ihr euch noch nicht aufgeregt habt in letzter Zeit, empfehle ich diesen Talk. Wie gesagt, Flinters trifft die Flinters. Ich habe neulich mal versucht, jemand zu erklären, wie eine elektronische Schreibmaschine funktioniert hat. Und weil der jüngere Mensch das nicht erlebt hat, hat er das irgendwie nicht verstanden oder so. Vielleicht hätte ich die Flinter-Version nehmen sollen. Der wäre dann besser angekommen. Was für eine hast du ihm erklärt? Die normale oder die Kugelkopf-Variante? Nee, die normale. Also elektronische Schreibmaschine, ja gut, Kugelkopf war auch schon da elektronisch. Hm. Aber mit Speicher und sowas natürlich. Ne? Löschfunktion. Würde das gegangen sein? Und Papier. Ja. Okay, was nicht ist heute, ist der Tag der kleinen Schiedsrichter. Aber diese kleinen Schiedsrichter sollten nicht unbeobachtet oder unbeachtet bleiben, denn diese sind strenger, heißt es hier. Ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat, von der Tagesschau auch. Auf jeden Fall haben die ja eine Studie vorgestellt, die jetzt zwar noch peer-reviewed werden muss, aber diesen Napoleon-Effekt nennt man das im Fußball und bezüglich der Schiedsrichter eben nachweisen konnte. Mit auch einem ganz ordentlichen prozentualen Anteil greift da die Größe oder die Kleinheit des Schiedsrichters ins Spiel ein, sozusagen. Die kleinere Schiedsrichter lassen sich eher zu gelben Karten und höhere Strafen für größere Spieler hinreißen und größere Schiedsrichter sind etwas nachsichtiger, mit kleineren auch. Das ist halt der Napoleon-Effekt, dass der kleine Mann sich immer wichtig machen will, ne? So nennt man das. Es gibt es in verschiedenen anderen Bereichen, ist das auch nachgewiesen. Ja, und ja, hier Hunde, eben auch. Hunde zum Beispiel. Ja, ich kenne es einfach auch von Beruf, von Jobs, dass die größeren Leute kriegen leichter Arbeitsstellen zum Beispiel, ne? Ist schon ein bisschen so. Mhm. Und vor allem in Leitungspositionen und so, da setzen sie keine größere hin. Mhm. Ja, der Average Atheist Macron kann auch ein Lied vom Napoleon-Effekt singen, an dem musste ich auch gleich denken. Ja, ja oder Tom Cruise oder Kanzler Schröder war doch auch so klein, glaube ich, ne? Ist irgendwie mal echt? Der Schröder ist klein? Ich glaube, der ist ein bisschen größer. Oder war es ein anderer, der so klein war? Irgendwann hatten sie doch immer so Norbert Blümmer. Blümmerkl- ja, Gysi ist, glaube ich, auch klein. Halt doch auf, so klein bin ich doch gar nicht. Das ist eine Lüge, die in den Mädchen gerne erzählt wird. Ja. Bei Napoleon empfehle ich immer gerne Time Bandits, den alten Film. Jo. Aber es gibt zwar so einen Kompensationseffekt und ja, es, vielleicht eigentlich sollte das auch jeder kennen aus dem eigenen Umfeld. Wo gibt es sowas immer? Dass einem so ein Kleiner, der sich immer aufregt. Ah, oder ich so. Glaube, die sehen einfach die Fouls besser und da unten. sind näher an den Füßen. Okay, nehmen wir das als Erklärung mal mit rein. Juhu. Ja, die Deutschen möchten es nicht, die Chatkontrolle. Also den Kampf gegen Kindesmissbrauch aufgegeben. Nein, ist natürlich Quatsch. Aber da ist das ja ursprünglich entstanden, die Idee, dass man alles kontrollieren sollte. Aber übersetzt heißt es eben, dass jegliche Post irgendwie kontrolliert wird. Und das geht dann natürlich schon irgendwie zu weit. Ja, und die Deutschen waren auch dagegen. Und unser Justizminister freut sich auch tatsächlich einigermaßen, dass es jetzt hier geklappt hat, die Abstimmung erstmal ja nicht durchzuführen, abzusagen oder abgesagt zu bekommen, weil da eben keine Mehrheit zustande kommen würde. Ja, das ist Gott sei Dank erstmal vom Tisch. Mal gucken, wie lange. Normalerweise legen die das ja dann nach einer Zeit wieder neu auf. Ja, bis zur nächsten CDU-Mehrheit, ne? Ja, gut möglich. Aber die sind ja so simpel gestrickt, dass es einfach nur heißt, ja, wieso irgendwelche Freiheiten oder so, wie braucht man die überhaupt? Die Menschen leiden. Das ist genau das gleiche Argument wie bei den Linken dann auch in diesem Fall. Können wir das jetzt entscheiden oder müssen wir noch ein halbes Jahr auf CDU warten? Das ist ein sehr vulgäres Verständnis von Freiheit, das sie da haben. Die üblichen Sachen. Ja, Herr Blüm. Was denn? Ich war immer dafür, die Freiheiten der Bürger intakt zu lassen. Das ist auf jeden Fall auch mal eine einigermaßen positive Nachricht, wenigstens. Kann man ja auch mal bringen, ne? Warum nicht? Den habe ich auch gelesen. Ey. Dignify ist Dignity, was ist das denn nochmal? Dignity Würde. Ist so eine Art Würde, Ehrfurcht, ja. Und hier wird eben behauptet, dass ein neues Tool, das Dignify AI, ja, die Frauen bedeckt und das wäre ein neuer Trend, ein neuer bedenkenswerter Trend oder ein negativer Trend. Weil da ja die Frauen so verändert werden in ihrer Darstellung. In Wirklichkeit geht es darum, ein bisschen weniger Haut irgendwie überall ja, durchscheinen zu lassen. Die Bilder, die sie gezeigt haben, waren eben Frauen, die mit Tattoos rumlaufen oder sich zeigen und irgendwie halbnackt rumlaufen und weiß ich nicht, hässliche Haustiere haben oder so. Die haben sie dann verändert, sodass sie irgendwie Klamotten anhatten, eine Bluse, eine amtliche oder sowas und die Tattoos weg waren und statt dem Haustier dann irgendwie ein Kind reingemacht in das Bild oder so, so ein bisschen traditionalized sozusagen die ganzen Bilder und das dann mit einer AI, also mit einer KI ja und dann regen sich die entsprechenden auf, ne, die üblichen. Und das sind dann Frauenhasser, die sowas machen, ja. Wenn die sowas machen, sind das Frauenhasser natürlich. wo genau die Motivation liegt, weiß ich aber auch nicht so richtig. Ja, ich hab eins von den Dingern gesehen, was auf Twitter rumging. Das war halt so eine total zugetackerte Alte, die so ein bisschen nach Drogenmissbrauch aussah. Und auf dem anderen Bild war sie halt so nach dem Motto, schau mal, was du verloren hast. Halt ohne die Tattoos, gesünder und ordentlich angezogen. Das ist halt, ja, es gibt halt diese beiden, das sind die zwei Extreme. Also wenn jemand halt KI-Porno von jemandem bastelt, ist ihnen das nicht recht. Das verstehe ich auch. Aber auf der anderen Seite, wenn das dann jemand hingeht und sagt, wir möchten das traditioneller oder diese Bilder so bearbeiten, züchtiger, dann ist es auch wieder nicht richtig, weil beides ja dann ein Eingriff in die Selbstbestimmung der Frau ist. Das kann ich sogar noch nachvollziehen. Nur die Frage ist halt, inwieweit so ein verändertes Bild irgendeinen Schaden anrichtet. Ja, genau, es scheint ja so, dass das war, glaube ich, das Ziel, dass die Dignify-App, Dignify-AI, da die Würde der Frau wieder herstellen sollte ursprünglich oder so, ist das jedenfalls mit einem Augenzwinkern, glaube ich, geäußert worden. Ja. Also kann ich mir auch vorstellen, dass das eine komplette Trollaktion war, am Anfang dieses Modell zu entwickeln. Aber grundsätzlich, sage ich mal, ich verstehe, wenn jemand so ein irgendwie den Kopf von irgendwelchen umstrittenen Streamerinnen auf nackte Frauen drauf bastelt, verstehe ich schon, dass da ein Schaden entsteht. Was ich nicht verstehe, ist, wenn von der gleichen Frau jemand ein Bild nimmt und das irgendwie in so ein Treadwife-Umgebung baut und ihr ein Kind daneben stellt, inwieweit das Schaden anrichtet. Also da müsste man mir noch erklären, wo da halt der Eingriff zum Schaden der Frau liegt, sozusagen. Ja, abgesehen jetzt mal davon, dass man natürlich die Bildrechte an anderen Leuten nicht besitzt. Aber wenn diese Frau Bilder von sich ins Internet stellt und dann jemand hingeht und die bearbeitet und das nicht in einer Art und Weise tut, die dazu geeignet ist, praktisch diese Frau zu öffentlich zu schämen oder so, ja, ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ja, vielleicht war das aber Ausgangspunkt, ne? Wer weiß. Und ich meine, wir wissen ja alle, woher wir das kennen, diese lustigen Sachen, wobei Frauenfußball spielen halt irgendwie über die Frauen halt irgendwelche undurchsichtigen Bereiche gelegt werden, damit man die Beine nicht sieht und solche Sachen aus islamischen Ländern kennen wir ja alles schon. Dass dann verpixelt wird. Zu viel ja, aber wir werden auffällig, dass das immer dann alles, wenn einer sowas macht, dass das natürlich alles immer die Männerhasser, Frauenhasser sind. Ne? Misogyny. Ja, immer ist es frauenfeindlich. Ja, es gab auch mal so einen Typen, also vor den AIs gab es ja Photoshop und so. Und da kann ich mich noch erinnern, dass da auch einer mal viral gegangen ist. Einfach das, dieser Gag, den der immer hatte, war, dass die Leute ihm quasi irgendwie ein Bild geschickt haben und dann irgendwie gesagt haben, ja, kannst du das mal so und so verändern? Ja, ja. Und er hat die Sachen dann immer so ein bisschen, ja, manchmal halt zu wörtlich genommen oder so. Und das war auch manchmal nicht so, zum, also wo die Personen, die dann dargestellt waren, was ja die Personen waren, oder zumindest eine von denen, die dem das Bild geschickt hat, ja, auch nicht immer so gut aussahen. Aber das war ja gerade der Witz da dran. Und bei so einer Sache natürlich, wenn alle da eingeweiht sind in den Witz, dann ist es ja jetzt auch nicht irgendwie blöd oder so. Aber es gab es ja halt schon und ja, also ist auch wieder so ein Ding, ne? Also nimm mir irgendwas, was irgendwelchen Frauen nicht gefällt und damit ist es natürlich frauenfeindlich, ne? Also das ist ja schon mal klar, vollkommen egal, wie die dabei wegkommen oder so. Ja. Also ist im Prinzip nur eine Karikatur. Worrying, new trend. Warum ist der New Trend immer so worrying? Weil dann die Tätowierten schlechtes Gefühl haben, oder wie? Man weiß es nicht wahrscheinlich. Ein Beispiel. Ah, ja. Okay. Ja. Ja, naja, hauptsächlich mehr an. Also ich hätte mir das erst gedacht, vielleicht ist es auch eine Modewerbung oder so für neue Klamotten. Schön bunt. Worrying. Very worrying. Ja. Wenn ich das so sehe, bin ich schon am Worrying. Ja gut, aber da muss ich auch sagen, vielleicht bin ich halt so ein alter Konservativer, aber mich worried viel mehr, wie viele Frauen bereit sind, halt für Geld oder andere Dinge halt solche Bilder von sich überhaupt ins Netz zu stellen oder aus Geltungssucht oder warum auch immer, wo sie so wenig anhaben. Ich meine, würde mir eine Feministin jetzt auch wieder sagen, was willst du da irgendwie den vier Frauen beschneiden? Aber ich finde das halt nicht empowering. Ich finde das ab einem gewissen Punkt, finde ich, Exhibitionismus eher unspannend, sag ich mal. Also. Und der Wingu sagt, der Account hat auch Bilder von Männern bearbeitet, übrigens, im Chat. Also, ja. Nun. Tja, das bedeutet ja wahrscheinlich nichts. Nee. Haben sie dann den Sörens, haben sie die Schultern breit gemacht oder was? Ja gut, jetzt kommt ein harter Schnitt vom eher lustigen Thema zum gar nicht so lustigen Thema. Ja, das ist auch, also wie soll man nochmal irgendwie nicht das Vertrauen in unsere Justiz verlieren? Ja. Einmal sich verklagen lassen von Strack Zimmermann, dann hast du es wieder. Hat mir hier der Beauftragte für Hassrede hat mir, so heißt auf Twitter, hat mir diese Quelle hier nochmal geschickt, weil da hatte sich KuchenTV nämlich gefragt, auch warum diese, also wie hier die Überschrift schon sagt, Stadtpakt Vergewaltigung Frau nach Hetze im Netz verurteilt. Und das ist ja so eine Überschrift, die jetzt auch viel rumgegangen ist, wo man sich dann natürlich fragt, also meistens auch noch in Kombination mit, dass sie jetzt eine höhere Strafe bekommen hat als manche von denen, die da jetzt verurteilt worden sind wegen dieser Geschichte. Das war ja so eine Gruppengeschichte. Jo. Und ich bin erst davon ausgegangen, dass die Frau volljährig war und die Leute, die da ja mit dieser Vergewaltigung waren ja alle noch minderjährig. Das ist aber tatsächlich nach dem Artikel hier nicht der Fall. Also die Frau war auch minderjährig, die jetzt da verurteilt wurde. Allerdings ist es so, dass die Frau auch schon mal eine Jugendstrafe bekommen hat. Also das war quasi nicht erstes Vergehen. Und das erklärt dann natürlich auch, warum das dann ein bisschen höher ausgefallen ist, wobei man sich da natürlich drüber streiten kann. Aus meiner Ansicht sollten die Leute sowieso, nur weil sie irgendwie ja, sich auskotzen über irgendwas, was nach ihrer Ansicht halt eben nicht okay ist, ist es eigentlich kein Fall für einen Staatsanwalt. Also sollte nicht so sein. Ja, das Problem ist ja in dem Fall auch, dass die Frau das nicht einfach auf Twitter geschrieben hat. Ja, ja, genau, dass das sie sich die Kontaktdaten sagen, ja, von dem Typ besorgt hat, einem dieser. Ja, was heißt besorgt? Also, die sind halt rumgegangen und das ist auch wieder so das Ding, ne, also Doxing, was man ja immer irgendwie anmeckert. Aber wenn das jetzt hier jemand trifft und diese Person, der sie das jetzt geschickt hat, ist auch derjenige gewesen, der freigesprochen wurde. Also, es wurde ja auch einer freigesprochen und von dem gingen irgendwie die Daten rum. Und jetzt weiß man natürlich nicht ganz genau, aus welchem Grund der jetzt freigesprochen wurde. Also, ob das jetzt klar ist, dass der da nicht involviert war oder ob dem jetzt nur nicht nachgewiesen werden konnte, dass er involviert war. Aber so oder so, ja, das heißt, ist das ja jetzt auch nicht in Ordnung. Na, also du kannst ja nicht einfach so die Daten dann von jemandem, der jetzt freigesprochen wurde, also ich meine, von denen, die schuldig gesprochen wurden, ist es auch nicht in Ordnung, aber das ist ja nochmal besonders ätzend halt. Das ist einfach nur Lynchjustiz dann. Na, also, so nach dem Motto, ja, es hat jetzt nicht so, wie wir das uns vorstellen, wie es richtig wäre. Also, ja, geht jetzt irgendwie im Internet die Daten von dem rum und dann machen wir den jetzt fertig selber dann halt. Na, also, das ist ja auch nicht so ganz okay. Ja, ausgerechnet bei dem, der dann am wenigsten gemacht hat, offensichtlich, ne? Wenn er der Einzige ist, der freigesprochen wurde. Ja, wie gesagt, dazu kann ich halt nichts sagen. Das habe ich jetzt nicht, zumindest in keinem Artikel irgendwie gelesen. Hier steht halt nur drin, dass der freigesprochen wurde. Und das wird ja auch von vielen Leuten natürlich so betrachtet, so nach dem Motto, ja, wenn der freigesprochen wurde, bedeutet das ja auf jeden Fall, dass es zu Unrecht ist. Aber das weiß man natürlich nicht. Ne? Also, ja, da wird ganz schön übel verkürzt. Und das finde ich allerdings so auch. Also auch ja, hier aber der Frau. Ja. Das liegt ja auch wieder daran, dass halt solche Urteile gesprochen werden. Das ist eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Ja? Weil die Menschen den Eindruck haben, dass gewisse Delikte aus gewissen Gruppen anders behandelt werden als andere Kriminalität, kommt es meiner Meinung nach auch zu diesen gesteigerten Übergriffigkeiten. Das ist ja nicht richtig, aber ich kann die Dynamik zumindest sehen, die dahinter steckt. Also glaub, ja, Chris also hat natürlich recht, das hat keine Relevanz. In Wirklichkeit braucht man da überhaupt nicht ermitteln und so weiter. Na, stimmt schon. Der Azervo hat schon im Chat gesagt, das habe ich auch auf Twitter gelesen, das ist inzwischen, also Azervo sagt 140, auf Twitter hieß es über 100 Verfahren wegen ja, Beleidigung dieser auch, Gruppe ja, gibt. Ja, wie gesagt, die Daten gingen halt rum. Ja. Ne? Also. Ja, aber das ist auch wieder, wenn jetzt aus dieser Sache wieder zig Verurteilungen werden, macht es ja, das die ganze Sache nur schlimmer. Auch wenn ich will gar nicht sagen, dass das falsch war, die Frau zu verurteilen. Ich habe von dem juristischen Teil keine Ahnung. Ich gucke mir den gesellschaftspolitischen Teil an. Und wenn jetzt hier Leute verurteilt werden zu Strafen, die gefühlt für die Bevölkerung höher sind als die der Leute, die die Straftat begangen haben und einen Menschen ja, gequält oder erniedrigt oder wie auch immer haben, dann wird das weiter so, das wird die Spirale weiter nach oben drehen. Das ist ja das große Pulverfass, auf dem wir sitzen. Wie lange lassen sich die braven Schäfchen solche Dinge noch in ihrem Land gefallen, bis es halt dann die paar Prozent der Menschen gibt, die Sachen in die eigene Hand nehmen? Ja, wir hatten das ja schon mal mit so Bürgerwehren und so Scheiß. Jo, aber der Ursprung der ganzen Sache ist halt, dass man anfing, Sprache zu verbieten. Ne? Ich Hetze und Hass denn jetzt zu ahnden und so weiter. Das hätte man vorher nicht machen sollen, so groß, in so großem Stil. Das größere Problem sehe ich hier halt in dem Tabu, solche Taten öffentlich zu besprechen und auch zu besprechen, wo diese Taten herkommen, weil es für je, das ist halt so ein bisschen wie mit dem Kaiser und seinen Kleidern. Alle Leute wissen, wo diese Taten herkommen. Alle Leute wissen, welche Gruppen diese Taten mehrheitlich begehen. Und trotzdem tut die Politik so, als wäre das nur halt die Abteilung Braunhemd, die das so sieht. Aber das ist halt nicht so. Und trotzdem wird diese Illusion aber aufrechterhalten. Also die Politik ist meiner Meinung nach neben den Tätern einer der Hauptschuldigen. Auf jeden Fall. Nur, dass sich so diese Hass- und Hetze-Sachen so in den Vordergrund schieben und dann auch noch mit harten Strafen, das haben die ja erst recht auch jetzt verursacht, beziehungsweise ja seit Netzdurchsetzungsgesetz und so, würde ich mal sagen, hat das angefangen. Und es ist nicht besser geworden. Im Gegenteil, sieht man ja hier mit solchen Verurteilungen. Naja, das mit dem Hass und Hetze ist ja eigentlich nochmal anders, weil da reden sie ja auch noch immer davon, dass es eigentlich nicht erst bei der Strafbarkeit losgehen sollte. Und wenn es jetzt hier eine Verurteilung ist, dann ist es ja klar, dass es schon strafbar war, die Geschichte. Aber ich bin auch der Meinung, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt zu diesem Fall anwendbar ist, aber wir haben auf jeden Fall auch Beispiele, wo sich die Leute reinsteigern in diese Geschichten, auch ohne dass überhaupt was passiert ist. Ne? Also dieses, dass das jetzt nur daran liegt, dass das jetzt gesellschaftlich, also dass man den Leuten da irgendwie die anpault, weil das jetzt gesellschaftlich irgendwie gerade so ein Thema ist, das, denke ich, kann man ausschließen. Also da haben wir genug Beispiele, wo sich diese Mob-Mentalität, auch wenn überhaupt gar nichts passiert ist, schon irgendwie Bahn bricht. Und diese ganze Doxerei und dieses ganze Zeug. Das wäre jetzt hier nur irgendwie was, wo es dann interessant wird. Ja, wie verhalten sich diese ganzen Punkte jetzt? Also zum einen die Leute, die normalerweise immer darauf pochen, dass man sich da seinem Ärger Luft machen sollte. Und zum anderen die Leute, die immer darauf pochen, dass das mit der Hass und Hetze halt eben nicht geht. Ne? Und ja, ich glaube, das wird dann wieder alles nur so, da guckt man sich dann die Leute an und überlegt dann irgendwie, ob die das jetzt verdient haben oder nicht, abhängig von seinen, die man sowieso nicht mag oder so. Das ist mein Eindruck. Also spielt er auf jeden Fall mit rein. Vielleicht wird der Richter ja auch kleiner oder so. Er hat eine Herzstrafe ausgesprochen. Ja, und das hier, was wir hier haben, das ist aus meiner Sicht eigentlich, also Nancy Faeser haut ja hin und wieder mal so Klopper raus, wo dann auch viele Leute drauf anspringen. Auf diese Geschichte hier springt wie üblich niemand an, obwohl das aus meiner Sicht halt auch ein ziemlich heftiger Klopper ist. Nämlich, sie sagt hier, der Schutz von Frauen vor Gewalt ist zentrales Thema der Innenministerkonferenz. Wir brauchen elektronische Fußfesseln und verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für die Täter. Zusätzlich fucking Anti-Gewalt. Trainings, vielleicht auch eine mobile Messerverbotszone um die Tür. Zusätzlich zu den strafrechtlichen Konsequenzen und Kontaktverboten. Mit anderen Worten, das, was jetzt hier steht, wenn ich das übersetze, dann heißt das, zusätzlich zu dem, was unsere Aufgabe vom Staat ist, wollen wir auch verpflichtende NGO ideologische Feminismus-Dinger, wo wir dann die Leute einfach hinschieben und sagen, hier dein Schicksal hängt jetzt davon ab, was die irgendwie davon halten, von deinem Benehmen. Ja. Und dann fragen wir die dann mal, ob du deine Kinder nochmal sehen darfst oder irgendwas. Und solange bist du jetzt hier Kafka. Und die sagen dann, ja, das Erste, was du machen musst, ist erstmal deine komplette Schuld anerkennen. Na? Und auch wieder dieses, weil das ist ja dieses Ding, dieses Anti-Gewalt-Training. Da sind wir wieder bei dem Du-Lust-Modell. Da haben wir schon lange nicht mehr hier thematisiert. Aber das ist ja dieses... Ja. Dieses Ding, wo sie halt eben sagen, ja, das ist alles von der Gesellschaft und dem Patriarchat und dann machen wir diese Täterarbeit. Also wir haben Frauen, die sind Opfer, und wir haben Männer, die sind Täter, und für die Männer machen wir Täterarbeit. Und der erste Punkt bei der Täterarbeit ist anerkennen, dass sie alleine für alles verantwortlich sind. Das ist der erste Punkt. Und da haben ja auch diese ganzen Leute, Aaron Pizzi, und die sich da schon lange mit beschäftigen und das kritisch begleitet haben, wie das aufgekommen ist, feministisch. Schlagseite ohne Ende, dieses ganze Zeug. Wir haben ja schon vor Jahrzehnten darauf hingewiesen, was das für ein Zustand ist, wenn irgendwelche Leute, die da keine Ahnung von haben, einfach denken, ja, hier so ein Anti-Gewalt-Training oder so, das können wir ja hier mal entscheiden. Irgendwie in anderen Ländern ist das ja schon länger so, dass sie sich dem da unterlegen müssen, und dann sitzt du da rum und dann musst du das erstmal machen, musst du erstmal anerkennen, dass du komplett an allem schuld bist. Und was das für ein Zustand ist, für Leute, die halt eben nicht komplett an einem schuld sind. Und das haben wir eigentlich in unserem Rechtssystem, ne? Hier, Fräulein Innenministerin, zwar keine Justizministerin, aber ist ja auch Hüterin hier von unserem Rechtsstaat. Das ist eigentlich nicht vorgesehen. Es ist sogar so, dass du, selbst wenn du jetzt, einen über den Haufen schießt, am helllichten Tag und dabei dann direkt von 5 Kameras gefilmt wirst und festgenommen wirst, dann hast du trotzdem das Recht, dazu nichts zu sagen. Du musst nicht dich hinstellen und sagen, ja, ich bin hier derjenige, der jetzt hier wen umgebracht hat oder so. Das hat zwar irgendwelche religiösen Untertöne und so, warum das so der Fall ist, aber die Idee ist halt eben, dass es halt eben nicht verpflichtend ist, selber dann zu sagen, ich bin hier der Täter. Und diese ganzen, es ist so ein bisschen die Abteilung Gewalt, Gedankenverbrechen, ne? Finde ich. Das kann halt eben nicht verlangt werden von den Leuten. Ja. Und hier bei dieser Geschichte wird es verlangt von den Leuten und das ist einfach ein Unding. Und dann halt eben auch die Tatsache, dass es halt ausgelagert ist. Also, dass diese Anti-Gewalt-Trainings natürlich irgendwelche feministischen NGOs veranstalten, die sowieso der Meinung sind, ne, dass die Täter, die da aufschlagen, natürlich auch die Täter sind. Und nichts anderes. Zusätzlich zu den strafrechtlichen Konsequenzen, ja. Ich frage mich, was mit den Fußfesseln ist. Haben Sie sowas nicht schon? Elektronische Fußfesseln? Gibt es doch bestimmt schon. Wollen Sie zusätzlich einsetzen? Okay, für Täter. Jetzt, ja gut. Statt Gefängnis dann oder was? Ja, okay. Ist das nicht eher eine Erleichterung dann oder wie verstehe ich das? Und jetzt kommt ja zusätzlich zu den strafrechtlichen Konsequenzen. Das heißt, er sitzt im Knast und hat dann Fußfesseln oder was meint die? Wovon redet weiß die? Der Himmel. Vielleicht steht es in dem Artikel vom Redaktionsnetzwerk in Deutschland noch genauer drin. Aber ja, okay. Etwas unklar ausgedrückt, finde ich. Ja, ist auch die Frage, ob die Täter überhaupt. Hauptsache viel, ne? Schon. Ja, warum? Viel, was man bei denen ja auch mal nicht so genau. Das wäre doch eigentlich ganz einfach. Wenn du in Deutschland deine erste Leistung als Asylbewerber beantragst, unterschreibst du einfach, dass du keine Leute vergewaltigst, weil du sonst nach Hause geschickt wirst, ohne weitere Fragen. Punkt. Weil, warum dulden wir das überhaupt, dass Menschen, die aus irgendwelchen Ländern hierher kommen und auf unsere Gastfreundschaft angewiesen sind, sowas tun, ohne dass wir auch nur drüber nachdenken, die aus unserer Sozialumgebung zu entfernen. Ja, die sind ja jetzt aber auch nicht ausschließlich gemeint hier von Faeser. Die meint ja alle sozusagen, also vor allen Dingen die vielen Weißen, auch Täter und Vergewaltiger und so. Ja. Nicht vergessen. Ja, und so ähnlich propagandamäßig schreibt hier das Schwäbische Tageblatt über die Loverboys, die Terre de Femme möchten gerne, dass Schulen darüber aufklären, dass Mädchen aus Liebe Opfer sexueller Ausbeutung werden könnten. Ich meine, ja, da kann man ja vielleicht mal mit den Mädels drüber reden, aber wenn man das so unterrichtet und so weiter, das kommt einem schon ein bisschen wie Anti-Männer-Propaganda vor, wie die das dann treiben wollen. Moment mal. Also, ich fände es schon gut, wenn man den Mädchen zum Beispiel eine Dokumentation über Rotherham zeigt. Kenn ich nicht. Warum nicht? Kenn ich nicht. Ach, kennst du nicht? Okay, nee, erinnerst du dich nicht? Das war dieser Skandal in Großbritannien, wo gerade sozial schwache Mädchen so Richtung Ende der Pubertät halt von den üblichen hier so hübschen, jungen Pakistanis halt gegroomt worden sind. Und wenn sie dann soweit waren, sind die in den Prostitutionsring gekommen und rumgereicht worden. Hunderte oder Tausende von jungen Mädchen in Großbritannien. Also dieses Loverboy-Ding ist schon eine Sache, finde ich, dass da hat die Warnung dann mal recht. Ja? Das ist ja nicht, da geht es ja nicht um irgendeinen blöden Typ, der beim Flirtcoach war oder so, sondern da geht es halt ganz klar um das Anwerben minderjähriger Mädchen für Prostitution. Ja, minderjährige Jungs reißen minderjährige Mädchen auf. Das ist so, dass klar, wenn die Erwachsenen das Volljährige sind, ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, ne? Aber ich habe den Eindruck, dass damit so eine Grundangst einfach vermittelt werden soll, die ich auch nicht befürworten könnte. Aber da oben drüber steht auch Prostitution. Also es geht hier nicht um irgendwie jetzt irgendwie Loverboy im Sinne von hier Casanova mit 14 oder so. Mhm. Da können die machen, was sie wollen. Es geht wirklich darum, dass die gegroomt werden über diesen einen, also auf den einen, der eine Typ spielt die große Liebe vor und dann sagt er hier, und der Ahmed will auch mal ran und der Yusuf und wenn du das nicht machst, ja, dann gibt es halt das übliche Drucksystem, teilweise mit Drogen natürlich auch, ne? Hier, klar kriegst du bei mir so viel, wie du willst, komm, nimm hier, hau dir rein. Mhm. Also, ja, sicher, ich meine, weil du aber aufklärt, ist sicher nicht übertrieben. Ne? Das kann man auf jeden Fall machen, das ist keine Frage. Und ja. Die Aussage des Polizeidistrikts da in Rotherham war am Ende, ja, wir haben uns da schon Gedanken gemacht, aber wir wollen da auch nicht rassistisch sein. Ne? Mhm. Hm? Also. Na, wieso am Ende? Die ganze Zeit halt, ne? Also, sehr jahrelang gelaufen und es hat sich keiner drum gekümmert. Ja, eigentlich der waren halt nur die Skandal. Mädchen, die sowieso keiner vermisst, so ungefähr, ne? Aus den Arbeitervierteln. Das war schon sehr gezielt gemacht. War das nicht alles irgendwie so ein Pakistani-Kreis? So, war das hauptsächlich irgendwie Pakistanis und so? Pakistani-Mädchen auch? Ja. Nee, weiße Mädchen. Okay. Sogenannte Asiaten. Ihre eigenen nicht, sonst würden sie, stell dir vor, du weißt, was der Vater mit dir macht. Asiaten. Asiatinnen. Ja, genau, es hieß immer Asiaten in den englischen Medien, aber es ging halt nie um Japaner, Chinesen oder Inder. Das ist deren Variante von Südländer. Männer. Oder das, ja. Ja, das Polizeipräsidium München ratet uns, zeigt's an. Das ist hier. Die Seite zeigt's-an.de. Zeigflagge, zeig's an. 80-90% der LGBTIQ Sternchen minus. Das soll eigentlich plus sein. Okay. Feindlichen Straftaten werden nicht angezeigt. Dann wird hier behauptet, Hasskriminalität ans Licht bringen. Opfer oder Zeug Sternchen in einer Straftat geworden. Warum ist es wichtig, dass diese zur Anzeige zu bringen? Ich dachte jetzt andersrum, dass der, dass wenn ein Trans was macht, dass man, dass der keine Strafe kriegt. Ja, außerdem verstehe ich nicht. Ich meine, hat der Söder euch noch nicht erzählt, dass ihr nicht gendern sollt? Das würde ich doch direkt mal anzeigen. Tipps für die akute Situation. Ich glaube, sobald ein Regenbogen auf der Website ist, dürfen die. In Sicherheit bringen, aufmerksam machen. 110. In Sicherheit bringen, ja. Jemand hat was gesagt, oh mein Gott, ich muss mir schnell in Deckung gehen. Sonst vielleicht sollten wir in Israel, ist ja wegen den Angriffen auf Gaza, gibt es ja diese kleinen Schutzräume überall. Vielleicht sollten wir sowas auch bedenken. Also so schallisolierte Schutzräume, wo du vor der Kritik deiner Mitmenschen hinfliehen kannst, wenn die dir auf der Straße sagen, Alter, wie siehst du denn aus? Ja, Hasskriminalität. Ich habe davon, ich habe da so eine Statistik im Hinterkopf, dass es irgendwie europaweit 7 Angriffe gegeben hätte im letzten Jahr oder so auf diese Leute, auf solche derartigen Menschen. Und wenn man das jetzt mal als 10% rechnet, die da eben bekannt geworden sind, dann sind die anderen 90% immer noch nicht so richtig viele. Ne? Das soll man vielleicht auch nicht unterschätzen, aber ein großes Problem sehe ich dann auch noch nicht, wenn da 90% unterdrückt werden, der Straftaten nicht angezeigt werden. Wird denn in dem Text gesagt, was das für Straftaten sind, oder geht es wirklich nur Straftaten wie Beleidigung, Verleumdung, Bedrohung, Erpressung oder auch sexuelle Nötigung, zum Beispiel durch Dickpics? Was will die Polizei damit? Sexuelle Nötigung durch Dickpics. Was will die Polizei damit? Sexuelle Nötigung durch Dickpics. Alter Schwede, wo sind wir denn hier? Ich meine, natürlich ist das zutiefst peinlich, ein Bild von seinem Schwanz rumzuschicken. Das ist vielleicht Belästigung, ne? Aber, ja, finde ich. Aber also, was Nötigung. Ich dazu sagen möchte, ist, ich glaube mal nicht, dass. Also, in der schwulen Szene wird das wahrscheinlich eher nicht angezeigt, würde ich mal tippen. Also. Um Straftaten im Internet bzw. Cybercrime wirksam bekämpfen zu können, sollten die Sicherheitsbehörden oder die Meldestelle Respekt, die kennen wir doch auch schon. Das war doch auch so ein unmöglicher Scheißdreck. Möglichst frühzeitig eingebunden werden. Bei allgemeinen Straftaten, wie zum Beispiel Erpressung, wende ich mich am besten direkt an die Polizei. Das ist eine Umleitung für Leute, Respekt, ja. Die nölen wollen. Die schicken uns aber ich meine, Erpressung. Erpressung, was, wie ist LGBT? Wie ist Erpressung? Meinen die, dass jemand erpresst wird, dass er geoutet wird oder was? Ja, sein Pronomen ist gar nicht derselben. Was ist eine LGBT-spezifische Erpressung, außer vielleicht mit dem Outing? Also, okay, das, und das ist schlimm. Aber Deadnaming wahrscheinlich. Erpressung. Ich sag deinen alten Namen. Wenn du nicht gehorchst, ich sag den laut. Das ist kein rechtsfreier Raum. Politisch motivierte Drohungen sind auch in den sozialen Netzwerken strafbar. Ja, dann frag mal die Regenbogenfreunde, warum da ständig von gespaltenen Turfköpfen die Rede ist. Volksverhetzung. Der Paragraph gegen Volksverhetzung stellt unter anderem die Verbreitung von Schriften, also auch durch Posts und Kommentare, unter Strafe, welche zu Hass oder Gewalt gegen LGBTIQ Sternchen aufrufen oder deren Menschenwürde durch zum Beispiel Beschimpfung oder Verleumdung angreifen. Und geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören, nicht zu vergessen. Was das jetzt darstellt, das wird dann spontan entschieden. Ne? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz richtet sich zum Beispiel gegen Hass und Hetze sowie Fake News im Internet. Die Betreiber sozialer Netzwerke sind dadurch verpflichtet, rechtswidrige Inhalte zu löschen oder zu sperren, womit ihr ja nichts zu tun habt. Im ersten Sinne. Ja. Wie gehe ich bei Hassrede vor? Hassrede ist nicht definiert. Das ist respektvoll. Wenn ich im Internet, insbesondere sozialen Medien, auf Hassrede, Englisch, Hate Speech, ist ganz wichtig, dass ihr das nochmal dazu schreibt, ne? Stoße. Gehe ich auf die Webseite Meldestelle Respekt. Was war denn nochmal mit denen? Irgendwas war doch da neulich. Mal googeln. Das war doch irgend so ein komplett eine NGO, oder nicht? Politischer Quatsch. Die waren doch neulich erst in irgendwas verwickelt. Oh. Bin ich jetzt gefragt. Die Webseite hat meine Augen geschmolzen. Alter Schwede. Gefördert von Demokratie vor Ort Baden-Württemberg, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Demokratiezentrum Baden-Württemberg, Demokratie leben, gefördert durch das Land Baden-Württemberg, durch die bayerische Staatsregierung und das bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Noch Fragen? Ich habe gerade Demokratie verstanden. Ja, Demokratie. Alter, die Webseite, ruf mal auf, damit alle blind sind. Ja, hast du schon. Alter. Oh. Also ist das deutsche Trikot im Hintergrund, ne? Die Farben. Irgendwie sowas. Oh mein Gott. Das war auch diese nicht. Wow, guck mal, da war die Ratio Anzeigen zu Meldungen zu Anzeigen. Mhm. Also ungefähr ein Viertel. Mhm. Ungefähr ein Viertel. Und dann würde ich gerne wissen. Dargestellt. Ich wüsste gerne, wie viel davon halt auch irgendwas nach sich ziehen für den in Anführungszeichen Täter. Ja, genau, gewonnene Anzeigen. Genau, das fehlt leider irgendwie. Hier, genau, da ist, ja, da wissen wir alle, wo unser Geld hingeht. Mhm. Das ist gut angelegt bei der Meldestelle. Respekt. Tja, aber ich weiß trotzdem nicht mehr, was letztens mit denen war. Aber ja, irgendwie war da so eine Kontroverse mit denen. Ja, ist auch schwer zu googeln, sowas, ne? Ja. R-E-S-P-E-C-T, I want you to pay for me. Hat Aretha Franklin damals schon gesungen. War das so? Respektiert meine Autorität. Ja, Staatshaufen halt. Wir tun sie in eine Kiste und fahren sie in die große Lagerhalle mit den vielen anderen Kisten, wo die NGOs drin sind. Alter Schwede, dieser Sumpf muss unbedingt trockengelegt werden. Ich möchte nicht wissen, wie viel Geld das wirklich frisst, diese ganze komische Vorfeldscheiße da. Wer betreibt die Meldestelle? Ein zivilgesellschaftlicher Träger. Oh, die haben da juristische Fachkräfte. Und trotzdem. Fuck. Steht da. Gegen Hetze im Netze. Besser als wenn da stehen würde Fickstern. Ja, Respekt. Respekt muss man sich verdienen. Was die nicht haben, ist Respekt vor anderen Leute's Meinung, ne? Alles Hetze, Hass. Das ist ganz einfach, du gehst auf die Website von Hetze im Netze und da machst du einen Screenshot mit Datum und Webadresse. Ein Screenshot, weil das da, ich, warum sagen die denn nicht, dann machst du ein Archiv von dem Post? Ja, das wäre viel aussagekräftiger. Oben schreiben sie, du sollst dich an Respekt wenden und hier steht jetzt, ich mache eine Strafanzeige. Geh zur Polizei. Ja, das ist, wenn strafbar ist. Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze an Respekt wahrscheinlich. Ja, das ist alles Respekt und ehrenlos. Und ich stelle eine Strafanzeige und einen Strafantrag. Das wird dann im königlich-bayerischen Amtsgericht verhandelt. Ich freue mich schon. Gerichtsdiener, lassen Sie den Saal räumen. Das lief früher immer im Vorabendprogramm. Das war so, dass man wollte eigentlich Colt Sievers sehen. Da hat man gemerkt, dass das Mittwoch, da läuft das königlich-bayerische Amtsgericht. So. Die erste Gerichtssendung oder was? Na, das war so eine bayerische Komödie und da war halt immer Fall der Woche und so eine Kulisse und so richtig fernsehmäßig gefilmt auch. Früher das waren aber auch gesehen. Nicht ganz uninteressante juristische Fälle, wenn ich mich recht erinnere. Da waren auch manchmal ein bisschen so knifflige Sachen bei. Ja, ich habe das auch manchmal Spaß geguckt, ja, weil wir ja nichts anderes hatten. Zeig sie an. Zeig sie das alle muss an. Aufhören. Ja. Das muss aufhören. Einfach abschaffen. Ja, einfach abschaffen, genau. Es muss einfach abgeschafft werden. Es geht nicht mehr, dass diese Meldungen im Internet einfach so und wie von selbst die Menschen und abschaffen. Anzeigen. Alle Anzeigen. Wegsperren. Ein Mann? Boah, das habe ich, glaube ich, auch 10 Minuten gesehen. Die arme Volkswagen-Stiftung muss hier solche Dinger bezahlen, ey. Naja. Ja, zur Volkswagen-Stiftung kommen wir später nochmal. Mhm. Ich war da ja auch schon mal und habe mir eine Veranstaltung angeschaut vor vielen, vielen Jahren. 2014 war das, glaube ich. Hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt. Das war wo der Cornel West hier, der Kulturmarxist von der amerikanischen... Der Rapper. Nee, der ist kein Rapper. Von den amerikanischen Kirchen. Doch, Key West ist doch dieser Rapper, der immer mit nackten Freunden... Cornell. Chris Cornell von Soundgarden. Nee. Entschuldigung. Ja, und diesmal war hier der Till Randolph Amelung da. Also das ist auch in Hannover gewesen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich hingehe. Es war jetzt am Mittwoch diese Woche. Weil es so geregnet hat, habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Hab da auch nichts verpasst, weil es gab diesen, nee, ist nicht Open Air, aber irgendwie muss ich ja da erstmal hinkommen. Schirme, ist in Hannover das Konzept von Schirme. Ja. Und dieser Herr hier war absolut unerträglich. Das ist nämlich dieser Genderwissenschaftler irgendwie gewesen. Jo, Professor haben sie mir vorgestellt. Also ich hätte eigentlich, wenn ich da Gast gewesen wäre auf diesem Panel, hätte ich den Boden mit dem Typen aufgewischt. Also er hat dann nur wieder diese ganze Folklore darunter gebetet, also das ja, da gibt's ja, kennt ihr sicherlich alles, also hier Schwulenparagraf wurde erst in den 90er Jahren abgeschafft wegen der super tollen DDR und dem Angleich an die tolle DDR und die DDR war so gut. Und dann Vergewaltigung in der Ehe, halt ohne jeden Kontext, dass es halt eben nicht vorher so war, dass das alles prima war und überhaupt nicht strafrechtlich relevant und die Leute alle nur sich gehighfived haben und mach mit deiner Frau, was du willst. Ja. Das wurde natürlich überhaupt nicht so dargestellt. Ja, und das ganze Zeug und natürlich auch die ganzen Sachen, die er da jetzt irgendwie meint, sind auch alle ohne jeden Hand und Fuß. Und der hat auch zu diesem Thema... Also es ging eigentlich auch gar nicht um diese Fragestellung, wann ist eine Frau oder ein Mann, um den ging es eigentlich gar nicht drum. Das haben auch hinterher dann die Fragenden aus dem Publikum, durften auch noch ein paar Fragen stellen. Und das waren auch nur alles Überzeugte, also da war auch nichts Kritisches oder so. Ja, ich erinnere mich, dass er gesagt hat am Anfang, Ja, es wird ja gerne mal ein bisschen unlustig gesehen und so. Man sollte versuchen, nicht den Humor dabei auch zu vergessen und so weiter. Aber wenn man das dann so hört, die ganzen Themen, die da die so durchgehen und wie das so besprochen wird und so, das ist alles doch ganz schön engstirnig so. Ne? Da ist nicht viel Platz für Humor in Wirklichkeit. Ja, und die finde ich eigentlich ganz gut hier, den Dings, diesen Almund, wie heißt der? Amelung, ja. Ja, von dem haben wir auch schon ein paar Artikel gehabt und so. Das ist ja ein Transmann. Ja, aber er hätte auch noch viel mehr sagen können. Er hat sich dann halt beschränkt, wenn er dann mal dran war, ja, vernünftige Sachen zu sagen, auf jeden Fall. Aber aus meiner Sicht hätte man noch viel mehr Konter geben müssen zu dem ganzen anderen Geschwafel. Ja, und der Voss ist auf jeden Fall der Vorbeter, ne? Der andere Vogel, dieser ganzen Themen. Und überhaupt auch der Erfinder der Mehrgeschlechtlichkeit oder so. Der Erfinder. Ja, Erfinder weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall ist er doch in Deutschland eigentlich so der einzige, naja, sagen wir mal, mit einem Titel, der das vertritt, ne? Okay. Ja, sie war auch noch da. Das ist ja hier eine von der CDU, eine Bundestagsabgeordnete, kennen wir auch aus. Die hat auch damals bei den Selbstbestimmungsgesetz-Sachen immer eine Rede gehalten. Und ja, die Sachen, die jetzt erzählt hat, waren auch nicht verkehrt. Die hat das halt immer wieder gesagt, naja, dieses Ganze, aber ging halt auch wieder am eigentlichen Thema sozusagen vorbei, weil sie natürlich immer nur gesagt hat, ja, was irgendwie jetzt mit dem Geschlecht irgendwie ist, das steht mir überhaupt nicht zu, darüber zu urteilen, weil ich bin der Bundestagsabgeordnete und bei mir geht es ja um die rechtlichen Sachen und was dann der Staat da irgendwie machen kann und so. Und das ist natürlich die richtige Antwort eigentlich zu dem ganzen Zeug. Aber ja, also ist halt mit dem Thema natürlich auch wieder ein bisschen komisch. Deswegen auch wieder so, die wollen halt über den ganzen Kram da irgendwie sprechen und nennen das dann, wann ist eine Frau und ein Mann, was dann wahrscheinlich so viel bedeuten soll, wie es hängt ja alles miteinander zusammen und das ist ja im Endeffekt die Fragestellung, die über allem drüber schwebt. Aber du merkst halt bei diesen ganzen Sachen, dass es natürlich darum nicht geht bei der gesellschaftlichen Sache, sondern da geht es halt um verschiedene Interessen, die da gegeneinander abgewogen werden müssen und das ist ja genau die Diskussion, die Leute nicht führen wollen. Die wollen sich da einfach hinstellen und sagen, das kann doch jeder selbst entscheiden und das dann halt so hindrehen, als wäre das halt so der kompletten Willkür unterworfen und die anderen Leute, die das nicht mögen, die mögen einfach nur diese Leute nicht und wollen, dass es denen schlecht geht und was auch immer. Und das ist dann so die Debatte irgendwie von der einen Seite. Ja, das fand ich so von der Besetzung her auch ein bisschen dünn. Also jetzt so eine CDU-Frau, okay, aber was Neues hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das Übliche, die CDU hängt so ein bisschen progressiv hinterher, sagt aber auch nichts dagegen, was dann da gemacht wird oder so. Nee, das kann man jetzt nicht vorwerfen. Ja, weil es auch allgemein an die CDU richtet, das ist schon richtig. Das war ein kleines Vorurteil von mir. Bündnis gegen Antisemitismus in Kassel. Genau, alle Dinge gehören mit allen Dingen zusammen. Das merkt man auch hier wieder. Nämlich, oder so sehen das halt viele Leute. Ja, das Bundessozialgericht veröffentlichte kürzlich ein Urteil aus dem Oktober 2023, dass Geschlechteranleichung für non-binäre Personen keine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse ist. So, das ist eine Einleitung von einer Webseite, Bündnis gegen Antisemitismus. Und wenn ihr jetzt nicht regulär Zuschauer von uns seid, dann würdet ihr euch wahrscheinlich denken, what the fuck? Aber es ist natürlich so, dass ja natürlich das alles miteinander zusammenhängt. Das Urteil des Sozialgerichtes stieß auf den Protest der sehr lautstarken, aber kleinen und unduldsamen Szene der Queer-Aktivisten, die, auch wenn dies oft suggeriert wird, keineswegs für Bürgerrechte von Homosexuellen und für die Gleichberechtigung der Frau steht. Nun haben das Queere Zentrum Kassel, das AKA und andere Gruppen zu einer Kundgebung unter dem Motto Selbstbestimmung jetzt, Geschlechter, irgendwas, was hier verdeckt ist, aufgerufen, was eine kryptische Aussage Geschlecht dekolonialisieren, ach, das ist hier verdeckt, Geschlecht dekolonialisieren, genau, bedeuten soll, dass soll hier nicht weiter thematisiert werden, okay. Früher machte man Witze darüber, dass Friedenskundgebungen mit einem Hiermann pro Person aus der DDR oder von Moskau gesponsert worden seien. Das ist ein Hiermann, das sind 5 Mark. Okay. Ganz falsch war die Behauptung jedenfalls nicht, wie man heute weiß. Immerhin zeugte die Unterstützung der Friedensbewegung durch den Systemantagonisten davon, dass man in der BRD, wie die Bundesrepublik Deutschland im Szene-Jargon gerne despektierlich genannt wurde, gegen das System stand, auch wenn man für so etwas Banales wie Frieden und Abrüstung und gegen den Atomtod auf die Straßen ging. Und jetzt haben wir, glaube ich, einen Absatz, wo irgendwie in der Mitte sich alles wiederholt, deswegen schaue ich nochmal. Genau, ab hier wiederholt es sich. Die Kundgebung, zu der das Queere Zentrum Kassel jetzt aufruft, hat andere Unterstützer. Die Veranstaltung wird gefördert im Rahmen des Bundesministeriums Demokratie, Bundesprogramms Demokratie Leben. Vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend und der Partnerschaft für Demokratie Kassel. Kann man der Mitteilung des Queeren Zentrums Kassel entnehmen. Am 13. Februar meldete die HNA, dass das Queere Zentrum Kassel mit 70.000 Euro gefördert wird. Die Tatbestände, dass die Stadt und der Staat Kundgebungen gegen seine eigenen Institutionen bezahlt oder dass es mit der behaupteten Kapitalismus- und herrschaftskritischen Haltung der dauerempörten Querfront nicht sehr weit her sein kann, wenn einem Staatsknete zugeschoben wird, könnte man mit Ironie oder Spott begegnen. Ganz offenherzig verkündete das ebenfalls an der Organisation beteiligte Grüppchen Mietin-Sternchen ab Kassel auf Instagram. Ohne die Förderung von Partnerschaft und Demokratie hätten wir die Veranstaltung so nicht durchführen können. Das ist, glaube ich, ein Geständnis an der Stelle. Ach was. Ja. Beteiligt an der Kundgebung war auch das notorische autonome BIPOC-Referat Kassel, das in der Vergangenheit schon mehrfach mit antizionistischer und israelfeindlicher Hetze aufgefallen ist. Wie alle Referate wird auch dieses Referat aus den Studiengebühren der Studentinnen und Studenten der Universität Kassel unterhalten. Ja, wunderbar. Liest man den Aufruf zur Kundgebung durch, bleibt einem das Lachen jedoch im Hals stecken. In dem Aufruf heißt es, die Verschärfung des Asylrechts, die Sanktionieren von Bürgergeld und der Genozid in Gaza sind weitere Beispiele davon, wie über das Leben und die Körper von Menschen fremdbestimmt wird und zeigen, wie das binäre Geschlechtersystem mit Kapitalismus, Kolonialismus und Rassismus zusammenhängen. Uff. Und Mietin Sternchen ab verkündet, dass es auch die Rede geben wird, die das Verhalten des Staates Israels kritisiert. Wegen die Nichtbinären, ist ja klar, ne? Was das Verhältnis von Mann und Frau in der modernen und aufgeklärten Gesellschaft, was das Staunen der Gesellschaft über eine kleine Gruppe von Menschen mit einem Identitätsfetisch, mit Kolonialismus und Rassismus und dessen von den Aktivisten behaupteten aktuellen Ausdruck einen halluzinierten Genozid in Gaza zu tun hat, bleibt das Geheimnis der Aktivisten und ist nur mit dem gasierenden antisemitischen Wahn und dem Hass auf den Westen in dieser Szene zu erklären. Ja, damit ist es aber auch perfekt zu erklären, weil genau das ist ja der Grund, warum das alles zusammenhängt nach deren Sicht. Die Körper, Menschen. Mit der Behauptung, in Gaza finde ein Genozid statt, greift die Querfront eine Parole der Israel-Hasser und Antisemiten auf, die das schlimmste Pogrom gegen Juden nach 1954 rechtfertigen und dagegen die Kriegshandlung gegen die antisemitischen Pogromisten und ihre Unterstützer in Gaza als Völkermord verunglimpfen. Nebenbei sei noch bemerkt, dass es mit den Rechten von Homosexuellen und Frauen oder auch LGBTQ-Personen in den Gebieten, die unter der Herrschaft der Fatah oder der Hamas stehen, nicht gerade besonders weit her ist. Ja, das liegt dann nur am. Das liegt dann nur am. Es liegt dann nur am Kolonialismus, der denen das beigebracht hat. Wie es immer so heißt. Also nicht wirklich, aber das behaupten jetzt sie. Du hast das. Fällt mir wieder ein. Ja, das sind auch die Quellen hier unten, aber ja. Na, das ist halt wieder so das Ding. Und das hat hier die Frau Katja Adler, auch eine Bundestagsabgeordnete von der FDP, von der ich sehr viel halte. Die hat das hier verteilt, da ist mir das aufgefallen. Und sie schreibt dazu, staatlich geförderter Antisemitismus und Hass auf den Westen, 70.000 Euro, sogenannte Demokratieförderung für die Queerszene, die Verschärfung des Asylrechts, die Sanktionieren von Bürgergeld und den Genozid in Gaza als weitere Beispiele für die Fremdbestimmung von Leben und Körper der Menschen sehen und zeigen will, wie das binäre Geschlechtersystem mit Kapitalismus, Kolonialismus und Rassismus zusammenhängen. Die sogenannte Demokratieförderung mit Demokratieleben gehört komplett abgeschafft, ist das Fazit von Frau Adler, dem ich mich nur anschließen kann. Bin dann gespannt, ja, so braucht man das jedenfalls nicht. Also durch wann das gefördert wird. Das wird ja dann wahrscheinlich im nächsten Haushalt, wird das dann ja wahrscheinlich passieren, denke ich mal. Ne? Gehe ich mal von aus. Ja, Frau schwierig. Adler ist ja nicht Teil der Regierung, aber sie ist ja immerhin Teil einer Regierungsfraktion. Und da wird sie jetzt bestimmt, wird sie jetzt bestimmt bei der Fraktionssitzung. Für welche? Ach Gott, ja, nee, Chris, das wird nichts. Das ist so lustig, die haben so viele kluge Köpfe und trotzdem immer die Scheiße. Immer, sie machen immer, sie wählen immer das Falsche, obwohl eigentlich genug kluge Köpfe dabei sind, die die richtigen Sachen sagen. Ist verrückt. Du brauchst nicht nur eigenen Verstand, du musst auch den Mut haben, dich dessen zu bedienen. Vielleicht liegt es da dran. Sie bedient sich ja, sieht man doch hier. Sie schon, ja, aber ihre Partei nicht. Die Frage ist, ob sich die anderen bedienen. Ja. Die Partei benutzt nicht die volle Kapazität ihres Gehirns sozusagen. Sondern denkt mit dem Machtzentrum. Ja, und hier mein englischen Talk von der Republika, den wir nicht behandeln werden, weil er ja auf Englisch ist. Aber auch den habe ich mal wieder probiert, in der englischen Szene ein bisschen bekannter zu machen. Den James Lindsay geschickt und so, aber ist niemand drauf angesprungen. Weil das ist natürlich auch wieder die volle Dröhnung hier, wie wir hier in dem Slide von dem Herrn sehen. Decolonization is not a metaphor. Was sie damit halt eben meinen, ist, dass ja, das Dekolonialisieren halt nicht darüber geredet wird, sondern das wird gemacht. Also, ne, wir schmeißen unsere kolonialen Siedler und so weiter, schmeißen wir einfach raus, so wie wir das jetzt halt sehen. Also und Afrika soll wieder schwarz werden, ja? Verstehe ich das richtig? So, dass, ja, was sie damit natürlich auch meinen, ist Israel halt, ne? Also, ach so. Meinen sie natürlich auch damit. Aber ja, im größten Weil Kontext. Israel auch ein, also ich meine, kolonial ist halt was anderes. Also das hat überhaupt nichts mit Kolonialismus zu tun, aus meiner Sicht. Das ist eine völlig unsaubere Verquickung von zwei Themen. Ja, ja, genau. Nur weil es zweimal um Leute geht, die auf Land sind, das auch andere haben wollen. Also. Ja, und das ist durch Buzzword-Bingo, aber da ist so ziemlich alles drin enthalten. Jetzt mal abgesehen von dem Education-Kram, über das der James Lindsay ja auch redet, aber die ganzen Marxismus-Sachen sind da alle mit bei. Dann wird hier auch wieder der, oder die Audre Lorde wird hier zitiert, ne, mit Master's Tools und Master's House, weil das ist ja auch so ein Ding, womit man Gewalt wunderbar rechtfertigen kann, habe ich ja hier auch schon mal drüber gesprochen, dass man einfach sagt, so ja, die Unterdrückten, die dürfen sich ja allen Mitteln hier bemächtigen und man kann von denen ja nicht erwarten, dass sie irgendwie so westliche Mitte dann wählen, wie wir unterhalten uns drüber und wir handeln irgendwie miteinander und wir koexistieren hier irgendwie und arbeiten zusammen, wo wir Bock drauf haben und sonst halt eben nicht oder so, irgendwelche freiheitlichen Dinge oder so. Nee, das geht ja alles nicht, sondern wir müssen ja halt einfach die Leute wegixen hier, uns von diesem Stiefel befreien, der uns hier unterdrückt. Und da haben wir auch das Recht dazu, weil wir einfach die Unterdrückten hier sind. Und alle anderen Mittel sind ja eh nicht geeignet, um irgendwie einen guten Outcome zu haben. Und von daher ist das dann auch alles genehm und gut. Und Tannhäuser fasst das schön zusammen, nämlich Haiti für alle. Ja, kann man gut so sagen. Ja. Wir erinnern uns auch zum Beispiel an Simbabwe. Und so, wo man gesagt hat, geht weg, Kolonisten. Und jetzt wieder sagt, komm bitte zurück, weil wir wissen nicht so genau, wie ihr das gemacht habt, so viel Nahrungsmittel zu produzieren. Wir schaffen das eigentlich nicht. Tja. Ja, ich glaube auch den einen, die Analyse ist nicht ganz abgeschlossen oder so, die Ursachen. Dann gucken wir nochmal, was da so ein T-Shirt draufsteht. Ich glaube, das ist auch irgend so ein Quatsch. Boah. How to design for all. Was? Kolonial, was? Moment mal. Da glaube ich drauf. Ja, da haben sich alle über die KI aufgeregt von Google, ne? dass sie die Nazis dunkelhäutig gemacht hat. Ja, weil die halt alle dunkelhäutig gemacht hat. Ehrlicherweise. Ja, ja, im Sommer aber nicht. Im Sommer vielleicht, oder wenn sie im Dreck lagen. Keine Ahnung. Haben sich da bei irgendeinem Spiel, habe ich gelesen, von diesem Fußball-Dingsbums jetzt auch Leute als Ruud Gullit geschminkt von den niederländischen Fans und auch gleich geschämt worden. Das ist schlimm. Aber der Ruud hat gesagt, ich sehe das als ein Kompliment. Der ist wenigstens vernünftig, altes Lama. But when we look at modernism's prescription of the world, it reveals itself as yet another byproduct of white supremacy, centering itself as the end-all approach to universal. Deswegen ist er ja auch ein Postmodernist. Alter Schwede. Ja, und hier riecht er sich dann drüber auf, dass die einen Farben so hell sind und so gesättigt und die anderen nicht. Und das ist der böse Westen hier, wo man hier irgendwie auf Realismus setzt und dann irgendwie meint, dass es dann künstlerisch wertvoller wäre als das andere Bild. Aua. Ja, aber wirklich, ey. Das sind unterschiedliche Kulturen, ne? Könnte man mal reinlesen. Ja, das ist wie halt mit allen Kultursachen, die jetzt momentan gemacht werden. Sie sind alle lieblos und mit wenig Aufwand. Oh, ja, und dann lässt man sich hier noch von Picasso, von irgendeinem launigen Spruch von Picasso, sein ganzes Programm schreiben, ey. Ich habe nicht so einen kurzen Spruch. Ne? Lesser artists borrow, great artists steal. Super, Pablo. Was soll uns das? Diese Bilder sind so sinnlos. So, hallo, bunt, gleich positiv, bunt, gut. Nee, das soll bunt, ja bedeuten, bunt, dass das als rückständig gesehen wird, wenn es so bunt ist. Als weniger irgendwie Schöpfungshöhe und so. Wie gesagt, da riecht er sich ewig drüber auf. White Supremacy Culture, okay. Hat er mal japanische Kunst? Ach, vergiss es einfach. Ja, dieser Mann berät Leute zum Thema DEI. Sein Job. Didn't earn it. Oh, dieses Zitat schon wieder, ey. Nicht, man ist nicht irgendwie immer das Gleiche, ist nicht immer gleich als Künstler die Repräsentation der eigenen Rasse. Ach du Scheiße. Oft weiß ich gar nicht, welcher Herkunft ein Künstler ist, wenn ich ein Bild sehe. Und jetzt, Mädchen? Ah. Oh, guck mal, Hexfelder. Ja, hier hat er jetzt noch so ein Emphasize mit dazu gepackt zu irgendwelchen Abläufen. Oh. Der Denkprozess soll das sein. Ja, da muss man sich überlegen. Ich habe jetzt hier ein echt cooles Ding designt, aber was sagt ein Fiji-Insulaner dazu oder was? Der Kapitalismus kann nicht dekolonialisiert werden. Ja, schade, da muss er wohl weg. Ja, reject universality. Also, Moment mal, das ist doch der Leitspruch der identitären Bewegung. Reject universality, embrace plurality, oder? Könnte so sein, ja. Ist doch eigentlich monoethnisch. Gut, dass das keiner gemerkt hat auf der Veranstaltung Republika. Ne? Du hast doch Ärger gekriegt, der Arme. Embrace Non-Dualism. Ja, ich weiß, nachts ist es dunkel, tagsüber ist hell, aber I embrace the Non-Dualism. Deswegen brauchen wir jetzt auch neue Worte für die Zeit. Dämmerung reicht mir nicht mehr aus. Das muss ein eigener Bereich werden, irgendwie, und dekolonialisiert oder was? Heiß und kalt, arm und reich. Non-Dualism. Oh Gott. Es ist so dumm. Der Tag ist auch ein Spektrum. Er ist mal heller und mal dunkler. No more blood tech. Okay. Was soll das sein, blood tech? Naja, so wie Blutdiamanten, glaube ich halt. So. Be humble and listen. Halt's Maul und lass uns unsere dummen Experimente durchführen. Werd bloß nicht kritisch, du Arschloch, weißer Mann. Rassist. Hetero. Cis. Oh. Ja, Seit Marx versucht ihr dieses neue Modell zu bauen. Wie viele Leute wollt ihr noch umbringen bei den Versuchen, euer neues Modell zu bauen, liebe Kommunisten? Man muss sich wieder vor Augen führen, das ist eine vom Staat geförderte Konferenz inmitten unserer Bundeshauptstadt Slum-Gegend, die wir mit unserem Steuergeld mitbezahlen. Und da stellt sich jemand hin und sagt hier, wir müssen das alles wegfegen, wie ihr jetzt lebt, und müssen daraus was ganz anderes Kommunistisches machen. Und das wird gefördert, statt dass dieser Typ wegen seiner Verfassungstreue befragt wird. Ich meine, der ist wahrscheinlich, ist er ein Deutscher? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob er öffentliche Aufträge hat, würde mich aber nicht wundern. Die AI-Mensch. Aber es reicht ja schon, wenn sich irgendwelche Konzerne mit dem einlassen. We cannot change things by fighting existing humans. We must make a new human to fit our new society. Mhm. Ja, guck mal, oben drüber ist die White Supremacy und dann kommt Domination, Control, Power. Das ist Level 2. Yes, that's Level 0. That's how we do it. That's an accurate, very accurate slide. Thank you. Dann kommt Level 2, Patriarchat, Rassismus, Kapitalismus. Na, Kapitalismus, ganz böse. Ableismus. Und ja, Mental Health, ne? Das ist eine Sorte, wie die White Supremacy die Leute alle kaputt macht. Domination, Control, Power. Physically impaired. Also wenn du dir mit der Kreissäge den Arm absägst, ist das auch Schuld der weißen Vorherrschaftsgedanken. Und ja, Level 3, ja. Ja, aber es ist Kapitalismus opfern, musstest ja so viel arbeiten, und hast du dann bei der Arbeit halt die Finger abgeschnitten. Nee, ich habe für meine Gartenhütte Bretter gesägt. Ja, hast du es trotzdem bestimmt nur eilig gehabt, weil du so viel arbeiten musstest. Nö, nö, ich war einfach doof, ich habe nicht aufgepasst. Jetzt sag das gefälligst. Oh Gott, das Plakat, ihr könnt es nicht sehen vielleicht, aber ich kann es sehen, wenn ihr uns nur zuhört. End-Neokolonialism steht drauf. Und E, L, O und N sind groß geschrieben für Elon, weil das bei diesen dummen Protesten gegen das Tesla-Werk war. Der Elon, warum habt ihr was gegen den Afrikaner? Seid ihr Rassisten? Capitalist Realism, is there no alternative? Das Wort Realism, Nun. Welches ist denn die Wirtschaftsform, die irgendwie mehr Menschen ernährt als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte? Ist es der Kommunismus? Ja, sehr deep. Was designed für all? Hat er was designed? Deko, Loni, Zetek. Was? Was? Hä? What? Da. Was soll mir? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, was mir das Ding hier sagen soll. Ja, früher gab es gar keine wichtige Kunst. Aber seit ein paar hundert Jahren oder tausend? Nee, wir haben nicht Museen voll mit römischer, griechischer, ägyptischer. Verstehe nicht. Ist das alles Ancient Art oder was? Und dann kommt die Renaissance. Mittelalter gab es nicht. Das stimmt, der fängt mit der Renaissance an, ne? Bisschen weniger pumpen, bisschen mehr lesen. Christoph. Ja, sehr relevant. Der Elon. Wie alles auf der Republika, sehr relevant. Aber beißt sich diese Sache mit den bunten Farben nicht dann irgendwie mit kultureller Aneignung? Wenn ich dann anfange zu sagen, okay, ich mache jetzt alles so bunt wie in Afrika, dann sagt da auch wieder irgendeiner, hey, warum hast du unsere Farben genommen? Ist nicht dein Kostüm. Das passt ja alles nicht. Das tut es. Und laut dem ZDF gibt es auch keinen Rassismus gegen Weiße. Und sie sagen, antworten dir irgendwem die Erfahrung, die du gemacht hast, oder andere weiße Menschen sind sicherlich nicht schön. Trotzdem können wir diese nicht als Rassismus bezeichnet werden. Denn Rassismus gegen weiße Menschen gibt es nicht. Das ist historisch und strukturell bedingt. Rassismus basiert auf realen Machtunterschieden. Reale Machtunterschiede. In unserer Gesellschaft, tralalala, diese realen Machtunterschiede stützen sich jedoch auf eine Ideologie, eine Struktur, die geschaffen wurde, um BIPOC systematisch zu unterdrücken, nämlich Rassismus. Rassismus sollte den Kolonialismus und die Sklaverei rechtfertigen und seine Auswirkungen reichen bis in die Gegenwart. Tralalala, ZDF, 37 Grad. Die richtigen Okay. Gegenargumente hatte ja gestern der Professor Rieck wieder auf Lager. Und Ja, das war auch ein sehr gutes Video, ja. genau, Kern, Antwort hier wäre wahrscheinlich ja, den Schwarzen die Möglichkeit oder die Fähigkeit abzusprechen, Macht zu erlangen, ist ebenfalls hochgradig rassistisch. Ne? Also ist die Frage, auf die sich hier die Antwort bezieht, war übrigens, jemand ist zu seinem Bolzplatz in der Gegend gegangen und wollte mitspielen und haben die gesagt, nee, Sonntag spielen hier die Afrikaner und da spielen halt nur Schwarze. Und da hat er gefragt, ob das kein Rassismus ist. Finde ich aber Die geil im hatten ja keine Endeffekt. Macht, ne? Klar, die hatten ja auch keine Macht in dem Moment, deswegen kann das ja auch keiner gewesen Ich finde es halt lustig, wie hier einfach dieses Ding durchgedrückt wird. So, das ist die neue Definition von Rassismus. Die hast du jetzt zu fressen oder du bist dumm. Obwohl das ja nichts weiter ist als ein Glaubenssatz. Ich habe das auf Sie Twitter vor. gnadenlos nachgeschwafelt, ohne dann die Realität auch zu prüfen, ne? Ob das überhaupt so ist. Do, nee, das ist denen ja egal. Das sind ja Ja, Teil dieses Systems. Ich habe es halt verglichen mit Gott schuf die Welt in 7 Tagen. Das kann ich genauso argumentieren. Halt die Fossilien, die du gefunden hast, oder die anderen Beweise, das ist sicherlich ein Hinweis, dass die Welt älter als 6000 Jahre ist. Trotzdem kann das aber nicht als Beweis bezeichnet werden, denn Gott schuf die Welt in 7 Tagen. Das ist in der Bibel belegt. ja, so ist es. Euer ganzer Kram, der basiert ja auf irgendwelchen Vorstellungen, die nichts mit der Bibel zu tun haben. Ja, sei es Teufelszeug. Ja, also, und das ist eine Institution wieder, die wir bezahlen von unserem Geld, die uns sagt, nein, nein, dein Wörterbuch ist falsch. Guck mal nach, was an der Scheune steht. Ja? Jeder von uns weiß, was Rassismus ist. Ja, Das hat mit Macht einen das stimmt. Scheißdreck zu tun. Es hat damit zu tun, dass du sagst, irgendwie, Menschen aus der und der Weltgegend sind für mich halt weniger wert oder die möchte ich hier nicht haben oder irgendwas. Ja? Aber das, was ihr hier konstruiert, nämlich ihr seid, redet immer von den großen konstruierten Sachen und ihr konstruiert hier gerade Sprache oder versucht es zumindest. Und ich hoffe, dass genug Leute euch einen Finger zeigen, den ausgestreckten in der Mitte und sagen, das ZDF und diese komische kleine Gruppe von Aktivisten, Medienleuten und Professoren, die sind nicht unsere Realität, die sind ihre eigene Realität im Turm hoch oben. Apropos eigene Realität im Turm. Die Deutsche Welle. Die Deutsche Der Turm immer Welle. größer, kann es sein. Die Deutsche Welle hat eingeladen nach Bonn vergangene Woche zum Global Media. Wie hieß es? GMF. Global Media. Kreiswegs. Ach nee, ist ja ein K. Weiß ich mehr. Global Media, irgendwas mit F. Und Fuckerfahren. ja, da gab es hier verschiedene Sachen, also alles auf Englisch. Der schon Ministerpräsident auf das Städte auf Nordrhein-Westfalen. War die Baerbock auch da? Baerbock war auch da, ja. Oh je. Hat auch auf Englisch geredet, ja. Aber die Geschichte von der Wäsche war bestimmt dabei. Nee, war nicht dabei. Ja, also die Videos. Because making the laundry is like democracy and freedom. If it is not washing, it will stink and be brown. Thank you. You have to wash it with 360 degrees. Like in the politics, will be brown. And then the cobalt in the washing machine. will prepare it for the cleanliness. Your washing machine is at war with Russia. Oh nein. Genau, eine Keynote from the Federal Minister of Foreign Affairs. Uh-huh. Auch bekannt als Annalena. Das fand ich auch so niedlich, weil ich habe mir nämlich tatsächlich diese Sachen, die hier in blau markiert sind, konnte ich mir tatsächlich anschauen. Denn es hat mir jemand freundlicherweise sein Login für diese Veranstaltung hier zur Verfügung gestellt. Das ist nämlich eigentlich nicht so einzusehen. Und ich habe mich ja auch schon mal darüber lustig gemacht, dass im Endeffekt der Name von Annalena Baerbock auf Englisch, dass ich gar nicht weiß, wie man das ausspricht, irgendwie Annalena Baerbock oder so. Und ja, es fiel auch der Moderatorin dann halbwegs schwer. Sie hat schon irgendwie angesetzt, aber es dann doch irgendwie mit der deutschen... It's like Baerbock, but with an O. Ja, irgendwie so. Und ja, Keynote war halt nur irgendwie so ein Geschwafel. Und hier bei Power of Democracy war sie dann auch nochmal zu Gast. Das war dann darauf folgend noch so eine Diskussionsrunde. Und da hat sie so ein bisschen geschwommen, als es um das Thema Israel ging, worum es übrigens fast andauernd da ging. Und natürlich bei der Deutschen Welle, also Deutsche Welle ist ja dieses Ding, wo irgendwie im Ausland dann eigentlich irgendwie im deutschen Sinne irgendwie Programme gemacht werden sollen. Das deutsche Al Jazeera sozusagen. Ja, aber wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, da gab es ja schon alle möglichen Skandale, dass da irgendwelche Leute halt gesponsert worden sind, die nicht so ganz koscher sind. Und koscher in dem Zusammenhang, ja. Sehr gut. Und das hat man da halt auch wieder gemerkt. Also diese Stimmung war ganz schön komisch und da hat dann Annalena irgendwie probiert, weil sie ja schon wusste, wenn sie da jetzt irgendwie sagt, so ja, denen irgendwie recht gibt oder so bei ihrem irgendwie, wir müssen noch über ein Genozid reden und so ein Zeug, dann ist das ihr politischer Tod. Und I want to give the Palestinians the bacon of hope. Ja. Und so war es dann halt auch so ein bisschen Allgemeinplätze, hat sie sich damit rausgeredet. Ich glaube, das ging irgendwie so, dass sie meinte, ich habe es ja nur einmal gesehen, deswegen nagelt mich da jetzt bitte nicht drauf fest. Ich meine mich zu erinnern, sie hat das irgendwie so formuliert wie, ja, ich kann ja als Außenstehender nicht richtig sagen, was irgendwie passiert und so. Und irgendwie so hat sie da probiert, sich da rauszuwinden. Ja, und dann probiert man ja halt irgendwie den Journalismus wieder zu beleben mit so Dingen wie die News Literacy und Media Literacy, da ging es auch die ganze Zeit drum, also halt eben hier die, ich sag mal auch Deutsch Medienkompetenz. Aber weil, das, was ich da sehe, finde ich immer ein wichtiges Thema, News Literacy of Gen Z in the Age of TikTok. Aber wahrscheinlich wird es da auch nicht. Ja, so, aber worauf läuft es denn hinaus? Es läuft auf die Riso-Sache hinaus. Mit anderen Worten, glaub deiner Süddeutschen und glaub deiner, glaub deinem, deiner ARD. Und da ist das schon alles gut. Und sie hatten auch einen Talk mit dem Medienverantwortlichen von Nordrhein-Westfalen, war es, glaube ich, auch. Und der hat eigentlich ein paar vernünftige Sachen gesagt. Der hat zum Beispiel gesagt, dass dieser Aktivismus dem Journalismus massiv schadet und der Glaubwürdigkeit davon. Also, das war gar nicht mal so verkehrt. Und der hat das auch lustig auf Englisch erzählt. Also, ja. Ich hatte diesen Typen auch noch nie gesehen, der ist irgendwie Chef von der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen und gleichzeitig irgendwie der Medienbeauftragte. Sustainable Journalism. Und irgendwas mit KI war natürlich auch hin und wieder mal. Ja, defending free access to online information under authoritarian rule. Das waren ja irgendwelche Leute, die irgendwo in irgendwelchen Ländern sind und dann irgendwie darüber klagen, dass sie da irgendwie vom Staat halt getriezt werden, wo man halt aber auch immer nicht sagen kann, was da jetzt dahinter steckt. Da habe ich die Woche einen coolen Short auf YouTube gesehen. Es gibt eine Minecraft-Karte, die heißt The Forbidden Library. Und wenn du es schaffst, die halt zum Beispiel auf dem USB-Stick oder so nach China zu bringen, kannst du das in deinen Computer stecken, kannst Minecraft auch machen und da liegen hunderte verbotener Bücher drin. die in vielen autoritären Staaten verboten sind und wo du halt da nicht drankommst übers Netz. Aber wenn du es schaffst, halt diese Karte runterzuladen oder wenn Minecraft in deinem Land legal ist, hast du Zugriff auf all die Bücher. Das fand ich mal eine gute Nachricht. Sowas hilft, aber wenn die Baerbock da eine Ansprache hält, sagt sie, you must give the media freedom in your country, das hilft halt gar nichts. Ja, zumal die eine, die da im Panel war, das weiß ich auch noch, ist mir richtig negativ aufgefallen, die hat das auch sofort wieder alles verknüpft mit Frauenhass. Und da haben sie da irgendwie ewig über Frauenhass geredet und dass die Baerbock ja auch so gehasst wird. Und sie hat irgendwas erzählt von auch irgendwelchen KI-generierten Pornogeschichten und so. Und dass sie angeblich irgendwer darauf angesprochen hätte, dass sie doch mal Prostituierte gewesen wäre im früheren Leben oder so. Wo ich mir auch wieder so denke, ja, und wen überzeugt das jetzt? Wer wählt deswegen jetzt die Grünen nicht mehr oder so? Das hat doch keinen Einfluss. Also, es ist alles nicht schön, es ist klar, aber das sind ja jetzt auch keine Sachen, die jetzt irgendwas wirklich beeinflussen. Aber das war natürlich, da waren die sich natürlich wieder ganz, ganz sicher, dass ihr komischer feministischer Ansatz da das einzig Wahre ist, um irgendwie die Realität. Ja gut, aber wenn man halt anderen Politikern ständig Russland oder China oder sonst welche Connections unterstellt, monatelang, ohne echte Beweise vorzulegen, dann ist das natürlich völlig in Ordnung. Ja, und jetzt sind wir hier bei dem Ding angekommen, bezeichnet war so ein Unsinn. Was ich auch nochmal extra aufgeklappt habe, nämlich dieses Struggle for Objectivity, Compassion at the Right Words on the Middle East Conflict. Gibt zwei Worte dazu, nämlich End Hamas. Ja. Das wurde aber da nicht so dargestellt. Vielleicht werden es auch bald vier, End Hamas, End Hezbollah. Also da sind mir so Sachen hängen geblieben wie, ja, und es gab ja auch am 7. Oktober dieses, manche nennen es ja einen Terroranschlag. Und ja, da kann man sich dann drüber streiten. Und was? Ja. Wie kann man sich darüber streiten, ob das ein Terroranschlag war? Manche nennen das halt so, habe ich da gelernt. Außerdem gibt es ja auch andere Leute. Es gibt ja auch diese anderen Leute, die sagen, es sei Widerstand. Ja, und es gibt auch andere Leute, die meinen, dass da ja ein Genozid stattfindet. Und da müsste man ja auch drüber sprechen. Und es gibt ja auch so tolle Experten, die das sagen. Und die muss man natürlich darstellen in seiner Berichterstattung. Und warum werden die denn so wenig dargestellt in der Berichterstattung? Ich glaube, es war ein Übertragungsfehler. Ich glaube, nachdem Israel zwei Lichtspieltheater zerstört hat, hieß es Kinozid. Aber vom Genozid, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Täter waren noch nicht vernehmungsfähig, deswegen konnten sie über die Motive noch nichts sagen, verstehst du? Ich meine, Genozid, die einzigen, die in diesem Konflikt einen Genozid offen vor sich hertragen, ist die Hamas, die sagt, sie möchte alle Juden da vertreiben oder umbringen. Das sind die einzigen, also ich habe von Israel noch nie gehört, wir wollen alle Palästinenser umbringen oder habe Dinge gesehen, die mich glauben lassen, dass das Ziel von Israel ist. Weil man muss ja zumindest, wenn man keine Beweise hat, schon Indizien bringen können. Und ich sehe auch einen großen Anteil für die Zahl der zivilen Opfer bei der Hamas, weil wir alle wissen, dass die als Schutzschilde verwendet werden. Ja, und das war ja auch so eine Frage, wo sie sich halt drüber gestritten haben, ist this even possible when there's no free access for journalists into Gaza? Sie meinten halt so, ja, wir können ja alle gar nicht dahin gehen und wir wissen ja gar nicht, wie schlimm es ist und so. In jedem Krieg, in dem ich bisher irgendwie Medien verfolgt habe, waren immer Leute vor Ort, egal wo. Es war immer irgendwer mit einem Helm auf oder so. Und es hatte so. Sich dann am Ende, nachdem sie dann da irgendwie sich, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde oder so, oder noch länger, da gab es noch so eine kleine Fragerunde und da hatte sich dann noch jemand gemeldet, eine Journalistin, die sich als israelische Journalistin zu erkennen gegeben hat. Und die hat denen halt eben ganz klar gesagt, dass das alles Quatsch ist, was sie da erzählen. Ist natürlich auch, haben sie alle nur große Augen gemacht und den Kopf geschüttelt. Und die eine hat sie dann zurückgefragt, warum sie denn das Leid der Palästinenser nicht darstellen würde in ihrer Berichterstattung, worauf sie dann entgegnet, sie wissen noch gar nicht, wie meine Berichterstattung aufgebaut ist. Und sie hätte da berichtet aus Gaza. Und ja, aber da die ja nur aus dem Publikum war und da nicht mit auf dem Panel saß, wurde das dann auch irgendwie abgewürgt und ging dann weiter zur nächsten Frage. Aber da habe ich mir auch schon wieder so gedacht, ja, super Sache, dass ihr sowas hier veranstaltet. Und das ist ja auch nun wirklich von unserem Steuergeld, weil im Endeffekt die Deutsche Welle hängt ja bei uns, glaube ich, beim Kanzleramt dran. Also, die ist ja nicht gebührenfinanziert, sondern die ist ja sogar richtig steuerfinanziert. Ja, und irgendwas mit Feminismus hatten sie ja auch noch. Bei den roten Sachen, glaube ich. Ja, diese ganzen Geschichten hier, die UNESCO da drin, das sind ja die mit den Global Sustainability Goals und dieses Netzwerk Recherche, was, wie ich jetzt diese Woche erfahren habe, irgendwie so ein Ding von der SPD-nahen Stiftung ist. Ah, hier genau, Media and Communication in Crisis, a Feminist Approach. Ja. Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out. Ja, würde ich auch mal sagen. Was ist denn nur der Ansatz, also ehrlich? Ja, und dieses Jahr ist ganz wichtig für Klimawandel. Natürlich. Ja, warum ist unser Journalismus, warum hat er so wenig Glaubwürdigkeit? Man weiß es gar nicht. Holocaust-Erinnerung, Warum macht Storytelling ihr für es die nicht? nächste Warum macht ihr es nicht Generation öffentlich? Kann ich das oben vom drüber noch mal westdeutschen sehen? Rundfunk. Why journalism can't be activism? Konrad-Adenauer-Stiftung, okay. Weil das ist ja mal eine Frage, die ich gerne diskutiert sehen würde. Ja, da gibt es leider kein Video zu. Oder keins, wo ich Zugriff hatte mit dem Login, den man mir freundlicherweise gegeben hat. Ziemlich übel. Journalism, where to go next? Tja. Ja, das habe ich auch gesehen, weil es dann blauer ist, war aber auch. Nicht gut. Over the Kante into the Abgrund, wenn das so weitergeht. Ich glaube, da ging es auch um KI und dass man auf sämtlichen Plattformen irgendwie vertreten sein muss und irgend sowas. Wir stehen am Abgrund, der Journalismus ist schon einen Schritt weiter. Ja, Deutsche Welle reiht sich so ein bisschen ein in die Qualität der anderen Öffentlich-Rechtlichen, auch wenn sie nicht so richtig dazugehören. Ja, die bezahlen ja auch noch alle möglichen anderen Leute, die halt dann ihr eigenes Ding da drehen können. Ne? Das ist ja gerade das Ding bei der Deutschen Welle. Ja, in Israel haben auch die Leute an sich den Schnauz voll ein bisschen von dem ganzen Theater da und gehen mittlerweile auf die Straße, fordern Neuwahlen. Und Freilassung von Geiseln, allerdings auch von den Palästinensern. Also ganz so einseitig ist die Veranstaltung hier nicht. Auch wenn ziemlich heftig gegen Netanyahu wohl geschimpft wird. Ja, hätten sie gerne ihre Geiseln irgendwie auch lebendig zurück. Weil das scheint so ein bisschen das Strittige zu sein. Denn Netanyahu sagt wohl so ein bisschen ohne Rücksicht auf Verluste. Und die Leute möchten lieber die Geiseln irgendwie, die da verschwunden sind, lebend wieder haben. Das ist denen wichtiger, sozusagen. Als sein wie Rache zu üben oder so. Ja, und deswegen erinnern sie dann auch daran. Finde ich gar nicht uninteressant. Also auch, wie gesagt, vor allen Dingen finde ich sehr faszinierend, sieht man daran, dass die Leute das echt auffahren, das Thema, dass sie ein bisschen über sind, ne, damit. Aber eine richtige Lösung hat ja eben auch keiner am Start. Ja, da muss man aber dazu sagen, dass diese Demonstrationen eigentlich schon vor dem Krieg angefangen haben mit dieser Ja, würde ich auch Justizreform und dass sagen. die Stimmt, während des ja. ganzen Kriegs eigentlich immer wieder Immer stattgefunden weitergehen, haben. ja. Das habe ich nämlich auch gesehen auf diversen Accounts, die ich folge, die da aus der Region sind. Das hat eigentlich nie Und aufgehört. die einzige wichtige Änderung war eigentlich jetzt, dass halt der Gantz heißt da, glaube ich, das Kriegskabinett verlassen hat. Also mal gucken, wie das da überhaupt weitergeht mit Netanyahu. Ja, Leute möchten angeblich Neuwahlen, aber gut, das kennt man ja jetzt nicht so Ja, einfach. aber ich meine, Ja, es ist nichts neu. Das wollen die schon lange. das Ding ist, das sind 100.000. Ich Ja, weiß nicht, wie und viele Einwohner hat Jerusalem oder Tel Aviv in Tel Aviv. Ich weiß es nicht. Müsste ich in googeln, Tel dann Aviv kann man mal haben gucken, wie viel Millionen. Prozent sind das. Aber ich nehme mal an, dass das unter 10% sind. Ja, sicher, das stimmt auf jeden Und Fall. überall, du Und hast ja auch die in Leute gegen Amerika, Netanyahu in gewählt. entweder muss er Netanyahu ja auch gewählt haben. Ne? Sind sicher auch ich nicht gehe so davon aus, dass das ähnliche Leute sind, die bei uns halt dafür eine Mischung aus Arabern und Menschen, die halt dieses Virus gefressen haben. Ja, die Hintergründe habe ich jetzt da auch nicht so richtig beleuchtet, ehrlich gesagt. Natürlich sowas wie bei uns jetzt diese 100.000-fachen Demonstrationen gegen rechts, nachdem was da in Potsdam angeblich war, was Korrektiv da veröffentlicht hat, angeblich aufgedeckt hat. So. Es ist natürlich auch so ein bisschen fake, dass es im Ausland irgendwie ein bisschen anders aussehen könnte, als es hier sich anfühlt. Ne? Also ich stehe vor einigen Mal in Zweifel, dass diese Leute da wirklich jetzt gegen diesen Krieg irgendwie protestieren, aus meiner Sicht. Also wie gesagt, ich kann halt nur sagen, was ich davon halt bisher mitbekommen habe, und das waren eigentlich alles Leute, die halt eben generell mit dieser Regierung da unzufrieden sind, schon länger. Ja. Und es geht klar gegen Netanyahu hauptsächlich. Ne? Ja. Und ja, hier meine Geschichte habe ich letzte Woche vergessen. Das ist ja Hannover News mal wieder. Da gab es nämlich eine Aufführung im Schauspielhaus. Und zwar ging es da um Mesut Özil und seine Behandlung angeblich von Deutschland, weil natürlich, der hat ja nichts falsch gemacht, ne, mit dem Erdogan da irgendwie zu posieren und sich den Wolf da tätowieren zu lassen. Und die Pauline Voss war dann wohl in Hannover, hat sich das angeschaut. Und sie schreibt hier, das Schauspielhaus Hannover sieht aus wie ein mondäner Kindergarten und riecht nach Altersheim. Das kann ich schon mal bestätigen. Okay. Hier wird an diesem Abend die Geschichte des deutschen Fußballs rekapituliert. Finanziert vom deutschen Steuergeld 50.000 Euro hat die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Klammern Grüne, in das Theaterstück Unsere Elf gesteckt. Deutschlandweit investiert die Regierung 10,5 Millionen Euro in die weiteren 300 Veranstaltungen, um das sportliche Großereignis einer politischen Agenda zu unterwerfen. Der Abend in Hannover zählt zu den Höhepunkten des Programms. Der Saal 40, ein Platz weiter, erzählt ein Mädchen in Doc Martens ihrem Freund vom letzten Theaterbesuch, da wurde Korrektiv gespielt, wo sich die Rechten getroffen haben. Die Schauspieler treten auf die Bühne, stimmen die Nationalhymne ein. Einigkeit und Recht und Freiheit für das Deutsche. Pause. Geht nicht, oder? Fragt einer der Schauspieler ins Publikum. Alter Schwede. Warum bezahlen wir da Steuergeld für, wenn das Wort Vaterland diesen Leuten nicht mehr über die Lippen kommt, wenn es Teil der... Weil die so kreativ sind. Der Ton ist gesetzt, das Vaterland als Problemzone markiert. Auf den Trikots der Schauspieler ist nirgends schwarz-rot-gold zu sehen. Dafür prangt bei zweien der Schriftzug DDR auf der Jacke. Die frauenfeindlichsten Kommentare der Fußballfunktionäre werden durchdekliniert. Ein männlicher Schauspieler verkörpert Nationalspielerin Silvia Knight. Felix Magath wird von einer Frau gespielt. Oh, wie unglaublich erfrischend und neu und spannend. Das ist kreativ. Dann endlich so. Auftritt Mesut Özil im Kartoffelkostüm. Oh. Ich bin keine Kartoffel, schreit er. Oh mein Gott. Gerade noch lässt ihn das Team nach dem Weltmeistertitel hochleben. Gerade noch hält er seine Dankesrede für den Integrationsbambi. Schon folgt der Fall. Warum hast du die Nationalhymne nicht mitgesungen, schreit ihn ein Spieler an. Ein anderer schildert die Geschehnisse der darauf folgenden Jahre. Mehr und mehr überschatteten politische Schlagzeilen die sportlichen Erfolge. Ganz Deutschland sieht vor der WM 2018 das Foto mit ihm, mit Gündogan und Erdogan. Die Partei des türkischen Präsidenten nutzt das Foto für Social-Media-Kanäle. Erdogan befindet sich im Wahlkampf. Ihr Spieler habt das Foto nicht veröffentlicht. Der Zuschauer wird Zeuge einer staatlich finanzierten Geschichtsklitterung. Die Autoren des Stückes suggerieren, der türkische Staatspräsident Erdogan habe Özil gegen dessen Willen für den Wahlkampf missbraucht. Tatsächlich war aber Özil nie bereit, sich für das Bild zu entschuldigen oder sich von Erdogan loszusagen. Im Gegenteil, das Foto markierte den Beginn einer immer engeren Beziehung, die Özil 2023 mit einem weiteren Erdogan-Foto krönte, das er zwei Tage vor der türkischen Präsidentschaftswahl veröffentlichte. Özil ist also Wahlkämpfer des Mannes, der Kritiker wegsperrt, die terroristische Hamas unterstützt und die Türkei in eine Autokratie verwandeln will. Oder wie man es auf der Bühne in Hannover ausdrückt, Du machst als Fußballer dieses Foto mit dem türkischen Präsidenten und ganz Deutschland schießt sich auf dich ein. Du bist der Sündenbock. Schließlich kommt Özils Statur zur Sprache, das er 2023 präsentierte. Ein heulender Wolf, eine Flagge mit drei Halbmonden, Symbol der türkisch-nationalistischen grauen Wölfe. Kurz sagt sich eine der Figuren empört über Özil. Du hast keine 4 Jahre in der Türkei gelebt und hängst jetzt dieser Ideologie an? Gleich darauf aber hat sie einen Strauß an Ausreden parat. Deutsche Politiker würden ebenfalls Deals mit der Türkei abschließen. Özils Statur sei nur Show, um in Gesprächen zu bleiben. Sogar dein Vater sagt, dieser Junge hat nichts mit Politik am Hut. Hammer, oder? Mhm. Stell dir vor, es ginge um einen Bundesligaspieler, der nach seiner Karriere mit einem Hakenkreuz-Tattoo angetroffen wird. Was würde man mit dem wohl machen? Würde man da auch so freundlich sagen, na, der war ja nie politisch in seiner Karriere. Guck mal, sein Vater hat gesagt, das ist kein Nazi. Ja. Oder er hat es nur gemacht, um im Gespräch zu bleiben nach seiner Karriere, weil er Geld verdienen will. Klar, das wären alles Sachen, die in den deutschen Medien über diesen hypothetischen Bundesligaspieler geschrieben würden, ganz sicher. Und überhaupt, es gehe gar nicht um Özil, es gehe um die Redaktion Deutschlands auf ihn. Was fällt dir ein, Deutschland erst jemanden so hochzujubeln und dann fallen zu lassen? Ja, was fällt dir ein? Das ist ja auch nie und noch nie irgendwo hat man gesehen, dass die Menschen mehr Spaß daran haben, Leute fallen zu sehen, als sie aufsteigen zu sehen. Das wäre ja das. Also, es ja, gibt was nicht fällt, ganze. Was fällt den Leuten eigentlich ein, nicht rassistisch zu sein dem gegenüber, den anzunehmen und dann auf Basis seines Verhaltens ihre Meinung über den zu ändern? Ganz verrückt, ne? Total verrückt. Ja, das ruft jedenfalls die Schauspielerin von der Bühne und leise an Özil gerichtet, der mittlerweile roh ohne Kartoffelschale dasteht. Sie haben dir deinen Pokal weggenommen. Was? Dann stimmt das auch so, wenn er nicht Lysanz hit ein, er will doch nur spielen, ich tue doch nichts. Alter, Annette Louisanne, die hat dich verdrängt. Vielen Dank. Alter Schwede, wer schreibt denn solche Stücke, in denen solche Lieder vorkommen? Das ist ja ekelhaft. Ja, dann schreibt Pauline Faust noch, die Grauen Wölfe gelten mit 12.000 Mitgliedern laut Verfassungsschutz als größte rechtsextremistische Bewegung Deutschlands. Sie verbreiten eine islamistische, rassistische Ideologie und richten sich gegen Minderheiten. Wer sich ihr Symbol auf die Brust tätowiert, weiß, was er tut. Der Dan hat einen sehr guten Einwand. Was fällt dir ein, Harvey Weinstein jetzt doof zu finden? Ne? MeToo war ein einziges. Wir haben den bisher geliebt und finden ihn jetzt doof. Wegen seinem Verhalten. Verrückt. Da scheint das zu gehen, aber bei anderen nicht. Das ist, scheint so eine Art, es ist okay, wenn wir es machen, Regel zu geben. Fällt mir zum ersten Mal auf. Ja, das kommt wohl irgendwie von so einem RTL-Podcast. Da haben sie sich inspirieren lassen. Schwarz-Rot-Gold, Mesut Özil zu Gast bei Freunden. Und da gibt es dann wohl auch einen O-Ton von jemandem, der von den Grauen Wölfen in der Türkei ist. Und der sagt dann, ja, ich bin Nationalist, aber wir töten niemanden. Religion und Nationalität seien ihm egal, solange jemand Fan von Fenerbahce Istanbul ist. Das ist so sagen. Die Galatasaray-Leute, die töten wir aber nicht. Die verprügeln wir nur. Oder warte. Das erinnert mich an den Religionslehrer, den ich 1995 in Izmir getroffen habe, der mir gesagt hat, du bist ein netter Kerl, aber wenn wir Muslime die Welt übernehmen, werden wir die Atheisten alle umbringen. Das ist nichts Persönliches. Nee, klar. Gar nicht. Ja, weil Götzendiener und Atheisten haben keinen Platz mehr in Europa. Ja, da hat sie, glaube ich, noch weitere Programmpunkte. Besonders abenteuerlich erscheint diese Darstellung, wenn man einen Blick in das vollständig durchpolitisierte Programmheft des Schauspiels Hannover wirft. Da wird aus Antonio Vivaldis 4 Jahreszeiten ein tänzerischer und kritischer Abend zum Thema Klima und seinen Auswirkungen auf zukünftige Generationen. Oh mein Gott. Das sind auch mal Leute im Schauspielhaus nicht ausgelastet, oder? Die sich immer was ausdenken dürfen, was lustig ist. Oh mein Gott. Da wird Moby Dick zum Epos über Kapitalismus und Ausbeutung. Oh was? Da geht es um deutsch-türkische Arbeitsmigration und sogenannte Gastarbeiter-DoppelpunktInnen. Um Armut und Gentrifizierung, um Polizeibeamt, Doppelpunkt innen und ihr Verhältnis zur Gewalt. Ja, aber das ist keine Desinformation, das wir da haben. Im Leben nicht. So politische Informationen sind das. Ich bin früher hier sehr gerne ins Theater gegangen, so vor 20 Jahren ungefähr. Da hatten wir wirklich gute Schauspieler hier und gute Stücke. Also inzwischen, ich bin letztens, da gibt es so ein großes Poster bei uns am Schauspiel, wo die ganzen Schauspieler drauf sind mit so einem Bild. Und ich kannte noch einen, das war ein alter weißer Mann, der ist auch ganz gut, der Roman Kurz. Der hat mir gut gefallen in vielen Stücken, den kenne ich auch noch von damals. Und der Rest waren alles diverse Leute unter 30, würde ich sagen. Bisschen, vielleicht auch welche über 30 dabei, aber jung und so divers, dass ich mich halt schon frage, wie spielt man mit so einem Ensemble denn einen Klassiker, den Prinz von Homburg oder so. Aber gut, unsere Kultur ist ja für jeden da, während andere Kulturen halt nur für die Leute sind, die sie erfunden haben. Macht ja, ergibt natürlich Sinn, ja. Auch strebte das Team hinter unsere Elf ein dezidiert politisches Stück an. Nein, doch. So erklärt oh. die Bühnenbildnerin Vanessa Maria Scarra im Programmheft. Ich habe in diesem großen, aufgeladenen Thema eine poetische Sprache gesucht, die Hinweise auf politische Missstände gibt und gleichzeitig ein Ort des Träumens sein kann. Alter, sowas darfst du das ins Buch. Auch Regisseur Tugal Mughul kreist in seinen Stücken immer wieder um Politisches und klingt dabei nicht selten wie ein Aktivist. Nein, doch. Auf seiner Webseite schreibt er über sein Stück Entnau Hanau. Zusammenarbeit mit der Initiative 19. Februar Hanau fragt Mughul nach Konsequenzen und fordert die lückenlose Aufklärung. Und mit der Corona-Pandemie hat sich Mughul in einem Stück befasst. Es geht darin um das marode Gesundheitssystem, in dem jahrelang aus Profitinteressen von Klinikbetreibern, SternchenInnen und der Pharmaindustrie aus PatientsternchenInnen, KundSternchenInnen und aus PflegerSternchenInnen und ArztSternchenInnen, LeistungserbringerSternchenInnen gemacht worden. Ja, Theater darf ein bisschen plakativ arbeiten, aber das ist doch auch ein bisschen platt, oder? Aber wenn dein ganzes Programm nur noch aus so einem Scheißdreck besteht, ja. Vielleicht ist das da auch so ein bisschen so, dass die Theaterfans dann sagen, ja, lass mal. Aber das wird ja subventioniert. Das ist ja so egal, ist was die da machen. Ja, ja, genau. Linke haben gelernt, alles, aber auch wirklich alles ist politisch, außer natürlich die extremistischen Tattoos von Migranten. Ja. Das. So ist das. Und zum Schluss sagen sie noch, das Sommermärchen gab es eigentlich nicht. Begleitendes Lehrmaterial lässt sich auf der Webseite downloaden. Ne? Also die Schüler, die dahin gezwungen werden, sich die Scheiße anzugucken, die kriegen dann auch gleich noch im Unterricht gesagt, wie sie das verstehen sollen und wie sie das weitergeben sollen. Und, ja, das ist super. Hier die Critical Race Theorie. Die geht folgendermaßen so. Und auch das Wunder von Bern war gar kein Wunder, sondern nur ein Film von Sönke Wortmann. Ihr müsst alles kaputt machen. Ihr wollt alles zertrümmern und zerschlagen. Erst wenn der Parthenon in Scherben auf dem Burgberg von Athen liegt, dann ist es euch genug. Ihr seid die letzten Menschen, wirklich. Ja, und an dem darauffolgenden Freitag gab es das dann nochmal mit türkischer Übersetzung Stück. Ganz komisch. Ich habe bei uns, wie gesagt, ich war vor 20 Jahren oft im Theater. Ich habe dann vor ungefähr 15 Jahren eine ganze Zeit lang im Theater in einem Catering gearbeitet. Das heißt, ich habe den Leuten in der Pause ihre vorbestellten Weinchen gebracht und Bierchen gezapft und solche Sachen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber Theater so white. Why Theater so white? Ja? Also, das ist keine Veranstaltung, wo du türkische Übertitel brauchst. Sorry, wenn ich das mal so plakativ in den Raum stelle. Das ist wie der Wochenmarkt, eine der Oasen, wo die Kartoffeln unter sich sind. Theater. Alter Schwede, ey. Ja, in Hannover ist immer was los. Ja, ist doch übel, aber auch, ne? Ich meine, ich glaube ja nicht, dass es bei uns viel anders ist im Schauspielhaus. Ich gucke ja nur so Musiksachen, aber es ist übel. Ja, ist so. Wenn der sponsert, dann ist das wahrscheinlich auch Voraussetzung. Aber ich meine, ja klar, die habe ich schon lange auf meinem Schirm auf jeden Fall. Wir hatten ja auch zum Weltfrauentag diese unterirdischen Postings von dem Freundeskreis Hannover. Da sind diese Leute vom Schauspielhaus auch sehr sehr aktiv in diesem Laden. Also. Ein Stück habe ich damals 7-mal gesehen. Das war eine Inszenierung von Ben Hur auf einer kleinen Studiobühne mit Seeschlacht und Wagenrennen. Das war großartig. Ja, das ist doch so westliche. Dekolonialisier den mal. Waren auch nur weiße Schauspieler. Aber es ist schön. Theaterhandwerk, ne? Wenn man solche Sachen darstellen muss oder so, das ist ein bisschen aufwendiger als irgendwie. Ja, den Öse. Nee, der Hintergrund war eine Autowerkstatt und die drei Leute, die das gespielt haben, haben alle Charaktere gespielt mit wechselnden Rollen. Und die hatten dann, wenn sie der obere Pharisäer waren, hatten sie sich dann so eine Fußmatte zusammengerollt und auf den Kopf gestülpt. Und der Zenturio hatte halt eine Radkappe als Schild und solche Sachen. Aber es war so lustig, es war so ein bisschen wie das Leben des Brian. Es ist eine Bearbeitung von einem Engländer. Es war so lustig. Wie gesagt, ich war 7-mal drin. Damals gab es einen Haufen von den Stücken, die ich gerne mehrmals geguckt habe und so auch moderne Sachen, weil die dir halt Food for Thought gegeben haben. Aber heute gehst du da hin und du weißt ganz genau, du wirst sterbende Robben kriegen wegen dem Klimawandel oder leidende Migranten oder leidende queere Menschen. Irgendeine Scheiße wirst du kriegen, wie im Kino, wie im Fernsehen. Sie werden dir überall was reinmischen. Und ich fürchte halt, dass das nicht in mehr Akzeptanz endet. Ja, man müsste so eine Klassikerquote haben oder sowas mindestens mal. Vielleicht. Wofür man keine Quote braucht, eventuell ist die Handzeichen, die irgendwelche Reporter im Stadion machen. Hier ist einer von der UEFA rausgeflogen, also rausgeworfen worden. Die Akkreditierung wurde ihm entzogen, so heißt es. Weil er eben das albanische Adlerzeichen gemacht hat oder so. Ist ja auch denkbar einfach nachzumachen. Und der Spiegel hat dafür irgendwie einen Anlass gegeben, weil die Albaner, glaube ich, gewonnen haben oder so. Hat er sich gefreut, der albanische Reporter. Musste dann aber nach Hause fahren, weil die das irgendwie als kriegerisch oder aggressiv oder so einschätzen. Weiß ich nicht, ob das ist. Ich finde das nicht so tragisch und Handzeichen, aber gut, je nachdem, was es dann bedeutet, ne? Dem Finger oder so, das war ja auch ein bisschen umstritten von dem Rüdiger. Der muss nach Hause fahren, jedenfalls. Hat sich noch ein bisschen beschwert. Oh. Kolonialismusausstellung in Dresden. Aha. Vor der Eröffnung abgesagt. Oh. Ja, hier haben wir eine Kolonialismusausstellung, genau, von der Kuratorin Zoe Samuzi. Und die hat sich zurückgezogen von der Sache. Du kannst ja mal kurz runterscrollen, damit unsere Zuschauer zumindest einen Eindruck bekommen, wer Zoe Samuzi so rein optisch ist. Am Dienstagabend sollte im Museum Albertinum in Dresden die Ausstellung des Jahres 1983 eröffnet werden. Aber diese Dame hat kurzfristig abgesagt, noch ehe jemand halt von den Gästen oder von dem Publikum die Exponate sehen konnte. Die Generaldirektorin der Kunstsammlung Dresden sagt, man stelle geschützte, gewaltfreie Räume zur Verfügung, in denen ein freier Meinungsaustausch möglich und ausdrücklich willkommen sei. Wir müssen aber auch darauf bestehen, Positionen und Äußerungen öffentlich kommentieren und ihnen gegebenenfalls entgegentreten zu können, die der demokratischen Grundhaltung der Kunstsammlungen entgegenstehen. Holla, was ist da denn passiert? Genau. Das können wir uns alle denken. Also es gab auf der einen Seite das, wo wir genau wissen, was das passieren wird, nämlich, dass die Dame Pro-Gaza-Statements machen wollte, beziehungsweise die Politik der deutschen Regierung gegenüber Israel kritisieren wollte. Das soll aber nicht der Hauptpunkt gewesen sein. Dem Vernehmen nach soll es Meinungsverschiedenheiten um sensible Sprache und Kontextualisierung von Begriffen gegeben haben. Die Dame sagt, sie fühlt sich zutiefst traurig und gedemütigt, weil man mit ihr in einer Art und Weise gesprochen hat, die sich wie die Züchtigung eines ungezogenen Kindes anfühlte, weil man meine wissenschaftliche Arbeit als Meinung bezeichnet habe. Und da wissen wir auch genau, mit was für einem Menschen wir es zu tun haben, nämlich mit einem Woken-Menschen. Das hat die Kunst gemacht, wissenschaftliche Kunst jetzt oder wie? Ja, also, aber sie, jede Kritik scheint sie als Psyche, also da können wir in die Psyche des woken Menschen praktisch, als wäre er aufgeklappt, hineingucken. Ja? Man hat mit ihr in einer Art und Weise gesprochen, die sich wie die Züchtigung eines ungezogenen Kindes anfühlte. Anfühlte ist schon mal das wichtige Wort. Und genau so fühlen die sich immer, wenn die Kritik kriegen, glaube ich. Deswegen sind die auch so stinkig und werfen sich auf den Boden, halten die Luft an, bis sie ihren Willen kriegen und schreien. Mhm. Weil sie das immer kindlich interpretieren, weil sie immer sagen, warum ist der so gemein zu mir? Im Kern sei es nicht um meine Position oder meine Worte über Palästina gegangen, zentral sei vielmehr die direkte Aussage gewesen, dass Deutschland weiterhin den Völkermord an den Ober Herero und den Nama leugnet. Also das wollte sie da unbedingt veranstalten, dass sie sagt, ihr leugnet weiter diesen Völkermord, den die Bundesrepublik anerkannt hat. In der Ausstellung soll dann ein koloniales Konzentrationslager in einstigen Deutsch-Südwestafrika erinnert werden, dem späteren Namibia. In dieser Kolonie töteten die kaiserlichen Truppen Schätzungen zufolge etwa 100.000 Anhänger der Völker der Herero und Nama. Entschädigungsgelder werden bis heute von der deutschen Regierung abgelehnt. Auch das verstehe ich nicht ganz. Da gab es doch gerade irgendwie so eine Einigung. Naja. Aus der Mutzis Sicht nehmen wir das Museum an einer rassistischen Instrumentalisierung teil. Na klar, ist klar. Ich krieg meinen Willen nicht. Rassistische Instrumentalisierung, strukturell, hallo. Das dekoloniale Denken werde zwar schemenhaft anerkannt, ihm aber keine wirkliche epistemische Autorität verliehen. Sie mache sich die Entscheidung nicht leicht, so die Kuratorin, der Öffentlichkeit die Gelegenheit zu verweigern, die harte Arbeit meines Produktionsteams und meiner Gedankenpartner zu erleben. Du bist eine Künstlerin und hast ein Produktionsteam und Gedankenpartner. Früher haben die Leute was gemalt oder so. Die Absage sei nicht vom Museum vorgeschlagen oder auferlegt worden. Ursprünglichen Ankündigungen zufolge sollte die Ausstellung das Jahr 1983 um die DDR und die deutsche koloniale Vergangenheit kreisen. Man habe zeigen wollen, wie sozialistische Solidarität und Freundschaft dort ein ungelöstes Verhältnis zum Kolonialismus überblendet und vielmehr der Leugnung dieser Vergangenheit gedient hätten. Also die Dame hat sowieso schon den Leuten das aus der Hand geschlagen, hat gesagt, ich mache hier was über den Völkermord. Eure DDR-Scheiße interessiert mich nicht, auch wenn das zweite Kapitel in einer Reihe von drei Ausstellungen ist. Ich mache hier, was ich will. Dann hat sie rumgeblökt und wahrscheinlich alle als Rassisten beschimpft. Und irgendwann hat das Museum dann gesagt, hier, sie können irgendwie gerne machen, was sie wollen und so, aber ein paar Sachen möchten wir lieber nicht. Und daraufhin hat die gesagt, nee, wenn ich nicht machen darf, was ich will, halte ich jetzt die Luft an. Und das macht sie wahrscheinlich immer noch. Kunst. Thematisch passt das jetzt nicht, irgendwie, was sie da gemacht hat. Kunst. Ja. Künstler. Das gehört dazu, die Attitüde. Ja. Kunst kam früher von Können, ne? Heute kommt Kunst von Anspruch haben. Ja. Irgendwie Kunst kommt von der Stufe auf der progressiven Pyramide. Verlockend einfach, genau. Ihr seid alle doof. Ihr macht euch das alle viel zu einfach, weil ihr Deutschen macht immer für alles die Ausländer verantwortlich. Ne? Und das kann man ja ganz leicht nachweisen. Muss ich das extra erwähnen, dass die Dame auch auf der Republika dieses Jahr eine Rede gehalten hat? Oder? Ach was, nein. Ist das klar? Ja, erstmal kommt natürlich was über ihre Erfahrungen in der Diskussionsrunde, bla bla bla bla bla. In der Geisteswissenschaft gibt es einen Begriff für diese herrschenden Erzählungen, das Meisternarrativ. Seine Macht zeigt sich selten so deutlich wie nach der Europawahl. In der autoritäre Kräfte in vielen anderen Ländern gestärkt wurden, auch in Deutschland. Das Meisternarrativ zeigt sich, wenn etwa der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese nach der Wahl einen härteren Kurs bei der Begrenzung der Migration fordert. Wenn der bayerische Ministerpräsident Söder als Ursache für die hohen AfD-Wahlergebnisse die Migrationspolitik der Ampel ausmacht. Wenn der Grünen-Politiker Anton Hofreiter erklärt, dass sich in der Migrationspolitik ein ganzer Schwung ändern müsste. Wenn eine Journalistin im ZDF behauptet, dass die Grünen verloren hätten, weil ihnen nicht zugetraut werde, das Migrationsthema zu lösen. All diese Behauptungen ergeben sich aus dem Meisternarrativ. Ja, das oder aus vernünftiger Beobachtung, Frau Sahebi. Was meinst du denn mit Meisternarrativ? Ich verstehe das gar nicht. Das soll keine Bewertung sein, ob diese Behauptungen richtig sind oder falsch sind. Nur eine Beobachtung, woraus sie sich speisen. Diese Meistererzählung, die in Deutschland seit vielen Jahrzehnten herrscht, lautet: Ausländer sind verantwortlich für strukturelle Probleme in Deutschland. Folgerichtig lauten die immer gleichen zwei Antworten auf viele gesellschaftliche und politische Probleme: Begrenzung und Ausweisung. Kriminalität, Ausländer, sexualisierte Gewalt, Ausländer, Wohnraummangel, Ausländer. Ja, und wie willst du das wegdiskutieren, die drei Sachen? Sahebi, Gilda, wie willst du das wegdiskutieren? Wir kennen die Zahlen. Neue wir kennen Narrative aber die finden. Zahlen. Das ist egal, mit neuen Narrativen werden die Zahlen schon verschwinden. Und das mit dem Wohnraummangel ist eine ganz einfache mathematische Aufgabe. Habe ich 100 Wohnungen und habe 90 Leute, dann brauchst du ein Narrativ, um das wieder zu nehme ich noch 20 mehr und dann haben 10 keine Wohnungen. Das ist einfach ein Wohnungsmangel. Und wenn ganz viele kommen, kann das ein ganz extremer Wohnungsmangel werden. Und ja, der ist auch der vor allem dem massiven Zuzug aus dem Ausland zu verdanken. Was willst du uns hier erzählen? Das liegt das doch nur daran, dass Oma und Opa immer noch in der Einfamilienhaus wohnen und nicht sich weigern, einfach in, keine Ahnung, das sozialistische Einraumwohnung umzuziehen. Antisemitismus, Ausländer, ja, ja. Warst du mal in Neukölln, Gilda? Fehlende Kita-Plätze, Ausländer, siehe Wohnungen, Gilda. Und ihr seid halt auch fleißig im Gegensatz zu den Deutschen, sage ich mal ganz vorsichtig. Muss man auch offen ansprechen. Bildungsnotstand, Ausländer, ja. Ja, ja. Natürlich geht das immer weiter in den Keller, weil Lehrer überhaupt keine Ausbildung dafür haben, diese Kinder zu beschulen, weil diese Kinder kein Deutsch sprechen, weil diese Kinder nicht in der Lage sind, auch durch die Erziehung nicht in der Lage sind, vernünftig an dem Unterricht teilzunehmen. Weil diese Kinder auffällig oft gewalttätig sind gegen andere. Gilda, was soll das? Warum lügst du dir in die Tasche hier? Ich meine, du kannst natürlich deine Prenzlauer Bergwelt irgendwie intakt lassen, aber dann schreibst du doch vielleicht nicht in eine überregionale Tageszeitung. Auch wenn wir wissen, aus welcher Richtung der Wind bei der Taz weht. Die Liste ließe sich fortführen. Natürlich wird im politischen und medialen Diskurs unterschieden, um welche Ausländer es geht, zum Beispiel um Geflüchtete, Geduldete oder Abschiebungspflichtige. Gleichzeitig ist diese Differenzierung überflüssig. Die rassistischen Narrative, die dadurch gefüttert werden, machen keinen Unterschied. Diese Arten von Denkmustern treffen am Ende alle, die als anders definiert werden. Auch wieder Unsinn! Ja, stimmt nicht. Ne? Die Unsinn! Nicht überflüssig und wird auch nicht aus Spaß gemacht. Niemand möchte die integrierten Leute abschieben, die gerne in einem freien Land wohnen und die sagen, hey, auch wenn ich einige Dinge nicht mag in Deutschland, das ist eure Sache. Wenn ihr gerne Schweine esst, ich nicht, aber das ist eure Sache und ich werde euch nicht in irgendeiner Form vorschreiben, was ihr in der Richtung zu tun habt oder ob eure Frauen rausgehen oder irgendwas oder meiner Frau auferlegen, dass sie hier in einem Sack rumlaufen muss. Diese Leute möchte niemand abschieben. Keine Japaner, keine Koreaner, keine Jamaikaner, was auch immer. Ja, Jamaikaner, wer weiß. Laute Reggae-Musik nachts machen und so, kennen wir. Ja, die wandern ja auch nicht aus. Würde ich auch nicht. Eine weitere wichtige Konsequenz aus einem solchen Diskurs, jene Probleme, die eigentlich gelöst werden müssten, bleiben ungelöst. Nein! Nein, es ist zuerst zu lösen, wie wir diesen Überbestand an Menschen, die nichts beitragen und nichts beitragen wollen, wie wir den abbauen. Wir haben zu viele Menschen in diesem Land, die sich hier reingeschlichen haben, hier nichts zu suchen haben und von unserem Steuergeld leben, dass wir eben für die Lösung dieser fucking Probleme brauchen, eigentlich. Dann könnten wir den Nahverkehr ausbauen, wie das letztens gefordert wurde und so. Aber können wir im Moment überhaupt nicht, weil wir zig Milliarden im Jahr dafür rausgeben, Leute zu ernähren und zu behausen hier, die unsere Art zu leben ablehnen. Wie willst du das? Ah. Dann geht es um Femizide und Beziehungstat in Deutschland, in vielen anderen Ländern Europas für die Türken der Partnerin, klar als geschlechtsspezifische Tat gesehen, während man sie in Deutschland noch eher als Beziehungstat benennt und bei deutschstämmigen Tätern als eher... Ja, Narrativ, da ist wieder ein Narrativ. Es wird nur darüber geredet, wie man über irgendwelche Sachen redet und Stimmung gemacht und abgelenkt zum Kotzen. Wenn man in Deutschland noch eher als Beziehungstat benennt und bei deutschstämmigen Tätern eher als individuelles Psychoproblem einstuft. Ja, ja, genau. Das ist es auch. Weil wir machen das nicht, weil in unserem Buch steht, dass unsere Frau ihr Haar bedecken soll, sondern das sind Menschen, die in einer Extremsituation durchticken und ich möchte das in keiner Weise rechtfertigen, begrüßen oder Straffreiheit für diese Leute fordern deswegen, sondern es gibt halt Menschen, bei denen ist irgendwann die Bruchstelle erreicht. Egal, ob das Gegenüber was dafür kann oder wie auch immer. Menschen sind nun mal nicht alle gleich in der Hirnchemie. Diese Dinge passieren in allen Kulturen, nur in manchen Kulturen passieren sie halt öfter, weil in dem scheiß Buch drin steht. Ja, aber mach mal. Hm? Oh. Es ist alles so unehrlich, was hier drin steht. Somit ist es keine Überraschung, dass gerade junge Menschen vermehrt die AfD wählen. Die Meistererzählung herrscht überall. Auf TikTok, in der Bild oder in der Süddeutschen. In der Süddeutschen, okay. Natürlich wird sie vereinzelt in Frage gestellt, aber nicht strukturell. Doch, wir verweigern diese Diskussion. Das ist, die Medien, die Politik, Leute wie du, ihr verweigert diese Diskussion aus genau den Gründen, den Schutzbehauptungsgründen, die du nennst. Sie schert das alles über einen Kamm. Er hat immer nur den Hammer, oder sieht immer nur Nägel, ne, was er einen Hammer hat. Alternative Erzählungen haben kaum eine Chance. Schon allein deswegen, weil sie von Hassnachrichten überlagert werden. Auf junge Menschen drücken die Probleme dieser Gesellschaft ganz besonders. Wie soll man sich ein WG-Zimmer in der Unistadt leisten? Wie die hohen Lebensmittelkosten bewältigen? Wie den Klimawandel bekämpfen? Ja, das sind die drei massiven Fragen, die wirklich jeden Jugendlichen betreffen. Nicht, ob man in der Schule ständig zusammengeschlagen wird oder in der Pause irgendwie in der Ecke stehen muss. Dass viele junge Menschen ebenfalls dem Meisternarrativ glauben, nachdem Migration das größte Problem sei, ist kein Wunder. Einfache Erzählungen setzen sich durch. Und Erzählungen schlagen Fakten immer. Heißt das, dass es keine Probleme gäbe, die sich aus Einwanderung ergeben? Natürlich nicht. Nachdem ich die oben alle verneint habe. Es wäre weitaus effektiver, wenn man diese Probleme ohne rassistische Narrative besprechen könnte. Ihr wollt sie gar nicht besprechen. Ihr wollt sie nicht besprechen. Ja, wenn man sonst nicht über Lösungsproblem darüber reden darf, dass irgendwie zu viele Zuwanderungen passiert ist und deswegen das entstanden ist, dann braucht man wirklich nicht drüber reden. Begrenzung und Ausweisung werden diese Probleme nicht lösen. Im Gegenteil, je mehr das behauptet wird, umso stärker werden autoritäre Kräfte wie die AfD, die genau auf dieser Welle reiten. Viele Politiker erscheinen es allzu verlockend, anhand des Meisternarrativs zu agieren und das seit Jahrzehnten. Schließlich scheint es weitaus einfacher, immer wieder zu erklären, wie man das Migrationsproblem lösen möchte, dabei von der europäischen Ebene zu sprechen und eine vage Zukunft in Aussicht zu stellen, in der alles besser wird, wenn man es endlich schaffe, Migration einzudämmen. Tatsächlich ist es weitaus schwieriger, sich damit auseinanderzusetzen, warum es nicht gelingt, für alle Menschen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, genügend LehrerInnen auszubilden, Armut zu bekämpfen oder sich der Verbreitung islamischen Gedankenguts entgegenzustellen. Das verhindert ihr auch. Mit den gleichen Argumenten verhindert ihr, dass wir uns diesen Islamisten in vernünftiger Art und Weise annehmen können. Und so bedient man sich auch bewusst oder unbewusst einer Verantwortungsverlagerung und wundert sich, warum viele Menschen rassistischen und menschenfeindlichen Narrativen Glauben schenken. Es mag anmaßend sein, solche Dinge zu sagen. Diese Perspektive mag genauso falsch oder richtig sein wie das Meisternarrativ. Sie ist nur einfach eine andere. Hä? Also das finde ich auch geil, den Brustton der Überzeugung allen Leuten vorwerfen, sie würden Unrecht haben und dann am Ende zu sagen, aber ob das so ist, das müsst ihr euch selber ausdenken. Das steht auch in den Sternen. Na super. Das Meisternarrativ. Meister, gib mir Leben. Und dann haben wir zum gleichen Thema hier den Tichy. Der sieht das natürlich alles ein wenig anders. Josef Kraus ist der Autor. Es gab ja eine Bund-Länder-Konferenz zum Thema Migration letzte Woche. Das Asylrecht samt Genfer Flüchtlingskonvention und Schengen sind de facto außer Kraft gesetzt. Der Schutz- und Asylanspruch brachte im letzten Jahr binnen eines Jahres 329.000 neu hinzugekommene ins Land. Das ist die Größenordnung deutscher Großstädte wie Bielefeld oder Bonn. Recht exakt die Hälfte davon kommen aus Syrien. Immer noch? Hä? Da herrscht doch gar kein Krieg mehr. Warum nehmen wir die auf? Und aus Afghanistan? Hä? Warum? 61.181 Anträge von Türken. Interessant. Die wollen hier Asyl in einem Land und die fliehen aus dem Land, in das unsere Leute massiv in Urlaub fahren, wo Türken in Urlaub hinfahren. Verstehe ich nicht ganz, warum das überhaupt geprüft wird. Rückflug und Ende. Insgesamt gab es 2023 16.430 Rückführungen. Bezogen auf die Zahl der Schutzsuchenden sind das 4,99%. Nirgendwo ist hier eine Dunkelziffer natürlich mit drin. Ne? Der Kanzler hat dann nach der Konferenz gesagt, es ist fest vereinbart, dass wir den Prozess fortführen und in diesen Fragen auch weiter berichten werden. Das ist ein Ergebnis, mit dem kann ich leben. Ja, also da endlich wird was getan auch. Ne? Hauptsache man tut was. Und Innenministerin Faeser habe zu den rechtlichen und praktischen Voraussetzungen für Asylprüfungen Experten befragt. Zur Frage, welche Möglichkeiten es gäbe, sagte Scholz, ich glaube, das ist zu früh. Noch jemand zweifelt, dass wir verarscht werden? Also ich nicht. Ja, könnte aber sich an die Gesetze halten, die man hat. Ne? Genau, man könnte einfach die Gesetze umsetzen, die man hat und vielleicht noch dahingehend verschärfen, dass man halt wirklich eine Wohlverhaltensauflage dafür macht, dass jemand hier während seinem Prüfverfahren im Land bleiben darf. Punkt. Ende. Ich muss überall, wo ich hingehe, muss ich unterschreiben, dass ich mich da nicht daneben benehme im Endeffekt. Ne? Ja, stattdessen kürzen sie ihnen jetzt ein bisschen die Kohle sozusagen, schrauben die dann auf 50 Euro Bargeld oder was im Monat zurück. Das ist natürlich ganz schön wenig. Wenn ich in ein Hotel gehe und da in die Lobby kacke am zweiten Tag, werfen die mich raus, auch wenn ich noch für eine Woche gebucht hatte. Ja, es kommt halt nur ein Minimalskonsens dabei raus, irgendwie man versucht jetzt mal nur noch 50 Euro in bar auszuzahlen, flächendeckend. Also Migrationsabkommen mit dem Länder, mit dem man Migrationsabkommen schließen will, wurden genannt: Indien, Georgien, Moldau, Kirgisistan, Usbekistan, Kenia, Philippinen, Marokko, Kolumbien, Ghana, Syrien, Türkei und Afghanistan kommen hier natürlich nicht vor. Botschaft des Kanzlers lautet trotzdem: Wir sind dran. Wir schaffen das, höre ich so im Hintergrund. Wir sind dran. Ja. Wie lange sind die jetzt schon dran? Wann war dieser Spiegeltitel mit jetzt schieben wir aber alle ab? Vor 3 Monaten? Ja, vier so. Monaten? Oder vor einem Jahr? Vor einem Jahr ungefähr. Die verarschen uns. Die verarschen uns einfach. Die grenzenlose Willkommenskultur gehört zur sakrosanten DNA der Grünen. Nach dem Wahldesaster der Grünen vom 9. Juni mit einem Absturz von 20,5 auf 11,9% mag man sich daher etwas zurückhalten. Eine Änderung der Position gibt es nicht. Die FDP will das Asylverfahren nach dem Ruanda-Modell nicht aufgeben. Die nächste Quittung für ihr Nichtstun werden die Regierenden und die sie tragenden Altparteien im September 2024 bekommen. Wenn in Brandenburg, Sachsen und Thüringen gewählt wird, dann werden die Neuparteien triumphieren, die eine drastische Begrenzung der Zuwanderung fordern. Die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Dobrindt möchte Geflüchteten, also die Ukrainer jedenfalls, zurück in die Ukraine ausweisen, wenn sie keine Arbeit haben. Das ist zwar ein bisschen komisch, aber es ist, also man kann ja die Leute irgendwie auch nicht ohne, also mittellos irgendwie aufnehmen, da brauchen sie auch gar nicht aufnehmen. Es geht aber eben nicht darum, dass man denen die Kohle komplett streicht, sondern eher, dass man die eben runtersetzt auf Flüchtlingssozialhilfe oder so, die wo ein bisschen weniger ist, vielleicht damit auch der Anreiz besteht, dass sie mal wieder zurückgeführt werden. Die Sache mit dem Bürgergeld war zwar kurzfristig okay, meinte Dobrindt, Aber jetzt so langfristig irgendwie ist es doch ein bisschen zu teuer und außerdem hält man damit das ganze System auf, sozusagen. Ja. Immerhin, solange bei Bäckern überall Schilder hängen, dass Verkäufer gesucht werden und so, könnte man schon denken, dass so Leute, die hierher kommen und hier unterstützt werden, da auch sich einen Job suchen könnten. Ja, ganz verkehrt fand ich das jetzt auch nicht. Also die Kritik ist natürlich mit Recht groß, ne? Aber irgendwie hat er nicht ganz Unrecht. Man muss ja irgendwas tun, auch um den Anreiz zu erhöhen, dass die Leute davon selber wieder drauf kommen. Dass es halt in Syrien auch schön ist, oder in Ukraine sein kann. Ja, Scharia versus Grundgesetz, der alte Fight. Und lange hat die Da geht es darum, dass es halt hier mehrere Vorfälle gab in letzter Zeit mit Messern und so. Sind das alles lediglich Einzeltäter oder kleine Minderheiten, die für nichts weiter stehen als ihren eigenen Extremismus? Oder sind fundamentalistische Einstellungen unter Muslimen in Deutschland weiter verbreitet als bisher angenommen? Wie groß ist das Problem? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachrichtungen haben auch schon vor dem Beginn des Israel-Gaza-Kriegs am 7. Oktober versucht, Antworten zu finden. Doch Studien und Umfragen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen mit scheinbar widersprüchlichen Aussagen. Also gibt es einmal den Niedersachsen-Survey, eine Dunkelfeldstudie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Die haben eigentlich kriminelle Tendenzen unter Jugendlichen untersucht. Studie Schock Politiker schrieb die Bild-Zeitung im April, muslimische Schüler nehmen Koran wichtiger als das Grundgesetz. Fast die Hälfte der befragten muslimischen Jugendlichen bezeichnen einen islamischen Gottesstaat als die beste Staatsform. Fast 70% kreuzten an, dass die Gesetze des Koran für sie wichtiger seien als das Grundgesetz. Ist das der Beleg dafür, dass extremistische Gruppierungen wie Muslim Interaktiv inzwischen erfolgreich Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland indoktrinieren, die Kalifatsjünger in Hoodies erreichen mit ihren Beiträgen immerhin 10.000 über die sozialen Netzwerke? Harmlos sind die Ergebnisse nicht, zumal fast jeder fünfte muslimische Schüler der Aussage zustimmte, Gewalt ist gerechtfertigt, wenn es um die Verbreitung und Durchsetzung des Islam geht. Jeder Jugendliche, der so denkt, kann zum Problem für diese Gesellschaft werden. Und dann kommt was über die festgenommenen Schüler. Und dann an der Studie nahmen 2022 insgesamt zwar mehr als 8000 Neunklässler aus Niedersachsen teil, allerdings waren nur 800 von ihnen muslimischen Glaubens und lediglich 308 von ihnen beantworteten die Fragen zum Thema Islamismus. Daraus lässt sich nicht ableiten, wie die muslimische Jugend in Deutschland tickt. Ja. Klar, macht euch das mal so ein bisschen gemütlich und so, und damit ihr weniger Angst habt und so. Natürlich, daraus lässt sich nichts ableiten, aber es ist halt schon komisch, dass so ein hoher Anteil das hat. Und warum hat der Rest die Fragen nicht beantwortet? Das würde mich auch interessieren. Das kann man natürlich in so einer Studie nicht klären. Die Ergebnisse allein würden die zum Teil reißerischen Überschriften nicht tragen, schreibt eine der Autorinnen, die Politikwissenschaftlerin Yvonne Krieg auf Anfrage. Die Befunde könnten lediglich als Aufforderung verstanden werden, sich dem Themenbereich verstärkt zuzuwenden. Jetzt frage ich mich halt, ich habe dieses Wochenende diese Bilder von diesem Zeltlager, von diesen Bekloppten von der Heimat gesehen, wo sie da um das Sonnenwendfeuer getanzt sind mit na, so Trommeln und so. Und da haben sich ja alle so aufgeregt. Und die Frage, und da habe ich halt gedacht, okay, hier geht es auch um 50 Leute oder 100 oder so. Und wo ist da die Gefahr und so. Aber wir sehen ja hier, dass da auch wieder mit zweierlei Maß gemessen wird. Stellt man sich vor, irgendwie in so einer Studie würden halt Deutsche irgendwie ankreuzen und sagen, wir brauchen wieder einen Führerstaat oder irgend so einen Unsinn. Ja, mich erinnert das an die Mitte-Studie, genau, wo sie das so, ja. Dieses so hart, wie soll man sagen, wo das so hart beurteilt wurde, und hier wird es doch eher sehr nachlässig beurteilt. Stimmt, das ist ein guter Einwurf. Ne? Da sind alle Tendenzen natürlich sofort das Zeichen dafür, dass bald wieder Stiefel auf dem Pflaster zu hören sein werden. Und hier ist es natürlich, bitte, jetzt nehmt es mal nicht so ernst und muss man auch genau hingucken. Ein paar Leute und so. Ja. Es gibt dann unveröffentlichte Daten der Bertelsmann Stiftung. Die Forscher haben 2017 für den Religionsmonitor mehr als 1000 Musliminnen und Muslime ab 16 Jahren gefragt, wie sie zur Scharia stehen. Es zeigt sich ein vielfältiges Bild, sagt Projektleiterin Yasemin El-Menouar. Nur eine kleine Minderheit verbinde mit der Scharia drakonische Strafen oder Terror. Viele Studienteilnehmer hätten sie stattdessen mit den 10 Geboten umschrieben und mit Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Toleranz verknüpft. Häufig seien auch die 5 Säulen des Islam genannt worden: das Glaubensbekenntnis, das Gebet, Fasten, die Armensteuer und die große Wallfahrt nach Mekka. Das erinnert mich halt volle Kanne an Sazan Chebli und Allahu Akbar, bist du schön, kann man halt auch sagen. Ja? Also das kennst du ja. Nur dass in den Ländern ja eigentlich man gar nicht sieht, wie schön die Frauen sind. Aber gut. Die muslimische Bevölkerung in Deutschland sei zu heterogen, dementsprechend divers, fielen auch zum Teil die Antworten zu einzelnen Themen aus, erklärt sie. Jemand, der in Deutschland geboren wurde, ist anders sozialisiert als jemand, der aus Afghanistan, der Türkei oder dem Senegal eingewandert sind. Und es gibt nur 5 Millionen Muslime angeblich hierzulande. Was ich irgendwie aus eigener Erfahrung nicht glauben kann, aber sag das ruhig mal. Ich glaube, das ist irgendeine offizielle Zahl, die sie absolut geschönt haben. Laut Bertelsmann Religionsmonitor halten trotz aller Unterschiede 90% der Muslimen und Muslime in Deutschland die Demokratie für eine gute Regierungsform. Ein ähnlich hoher Wert wie bei den befragten Christen. Wow, also ist das gar nicht so verrückt. Ja. Vermutlich ist auch so mancher Islamist, der den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gewählt hat, von der Herrschaft des Volkes überzeugt. Also man kann doch Islamist sein und so trotzdem Blumen lieben. Kann man die Demokratie also auch retten, ja. Indem man Erdogan wählt. Für eine Debatte unter Experten sorgte jüngst die Untersuchung von Forschern an der Uni Münster. Lehrt auch ein Soziologe namens Muhannad Korchide, der für seine kritische Auslegung des Islam bekannt ist. Die Wissenschaftler hatten 252 angehende islamische Religionslehrer und Theologen nach ihren Einstellungen befragt. Fast die Hälfte der Teilnehmer stimmte ganz oder teilweise der Aussage zu, dass der Staat Israel keine Existenzberechtigung habe. Knapp ein Viertel tat dies bei dem Satz, die Gesellschaft wäre besser dran mit einer strikten Trennung zwischen Männern und Frauen. Ähnlich hohe Zustimmungswerte fand die These, dass islamische Gesetze der Scharia, die Handlungen wie Ehebruch oder Homosexualität hart bestrafen, sind viel besser als die deutschen Gesetze. Natürlich hat das Islamisch-Theologische Studieninstitut zuvor gesagt, dass es Zweifel hinsichtlich der Belastbarkeit der Daten gebe. Die Fragen wären böse formuliert gewesen. Es sei Positionierungsdruck entstanden. Wie geil. Ja, genau. Positionierungsdruck ist genau das, was Muslime brauchen, aus meiner Sicht. Und zwar massiven Positionierungsdruck. Ist das nicht so der Kern einer Umfrage oder so, einer Befragung? Und das sind ja dann die Leute, die in deutschen Moscheen predigen werden. Ne? Und wenn die alle sagen, zu 50% schon sagen, Israel hat kein Existenzrecht, was wollen die überhaupt in Deutschland? Und was wollen Leute, die das gut finden, was diese Leute sagen in Deutschland? Das hat hier nichts zu suchen, so einfach wie es ist. Ja, wenigstens kommt dann noch das Feigenblatt, das irgendwie schon ein bisschen antisemitische Kacke aus der Ecke kommt. Juden kann man nicht trauen. Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss. Während ein Anteil der Befragten mit manifesten antisemitischen Einstellungen 2021 noch bei 12,5% gelegen habe, seien es rund 2 Jahre später 18,5% gewesen. Und deswegen glaube ich diesen Umfragen so weit, wie ich sie werfen kann. 18,5% der Muslime haben judenfeindliche Einstellungen gezeigt. Das kannst du mir nicht erzählen, Entschuldigung. Das steht in dem Buch drin. Und dieses Buch halten die für die absolute Wahrheit, die ihnen Gott diktiert hat. Und dann sollen nur 18,5% dieser zutiefst frommen Leute irgendwie das glauben, was in dem Buch steht. Takia, schon mal gehört? Der Befund ist brisant, denn Moscheeorganisationen wie die türkische DİTİB werden schon seit längerem als verlängerter Arm Erdogans kritisiert. Der Präsident macht keinen Hehl daraus, dass er Israel für einen Terrorstaat und die Hamas für eine legitime Befreiungsorganisation hält. Die Vermutung liegt nahe, dass sein Gedankengut über türkische Imame in muslimische Gemeinden in Deutschland einsickert. Nein, doch, oh, das mutmaßen sogar Wissenschaftler. Ja? Schränken allerdings ein, dass sie diesen Zusammenhang nicht eindeutig belegen können. Alter, wenn irgendein rechter Hassprediger aus Ungarn hier irgendwelche Verknüpfungen hätte, wie schnell würden unsere Medien da sofort sagen? Scheißegal, was wir an Beweisen haben, das reicht, dass die Freunde sind. Hau den auf den Kopf. Was gepredigt wurde, war nicht Teil der Umfrage. Zweifelsfrei ableiten lässt sich nur, dass Muslime mit antisemitischen Einstellungen besonders oft Moscheen besuchen. Interessant. Das habe ich, glaube ich, jetzt überlesen. Hier steht da drin, dass die Leute, die öfter in die Moschee gehen, auch deutlich fundamentalistischere Einstellungen haben. Ja, wer den Flatter bedient dann, ne? Ist so ein bisschen wie Angebot und Nachfrage, ne? Ja, wenn mir die Pizza schmeckt, dann gehe ich da halt hin, ne? So ungefähr. Das F in Islam steht für Frieden, genau. Ja, und VW und Bertelsmann Stiftung und so hatten wir ja heute schon und hier gerade mit den unterschiedlichen Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich habe hier mal den Herrn Koopmans gefragt, wie man denn jetzt diese Aktivisten aus der Wissenschaft rauskriegt, wegen der Wissenschaftsfreiheit und so, diese Geschichte von letzter Woche mit Frau Stark-Watzinger, wo wir jetzt, glaube ich, gar nicht dabei hatten, dass er jetzt auch die das da angeleiert hat, diese Beamtin aus dem Ministerium, die ist jetzt in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden, also quasi rausgeschmissen worden. Und Herr Koopmans hat gesagt, den Einfluss auf die Forschungsagenda von in Klammern Arbeitgeberstiftungen wie Bertelsmann, die wir gerade eben hatten, VW, Hertie, Mercator. Ne? Mercator ist die mit mit dem Kopftuch, wie heißt sie? Ja, Schäbli, nee. Nee. Alarm für Kybra 11. Kybra, ja genau, Kybra. Und so weiter, sowie von Bundes- und Landesministerien eindämmen. In manchen Forschungsfeldern, Migrations etwa, hatten wir mal gerade gehört, dominiert diese Forschung, die an klassischen Peer-Verfahren vorbeigeht. Guter Punkt. Da schreibt man sich einfach nur runter, was man irgendwie meint und es wird ja finanziert und dann ist es irgendwie in der Welt und kann man sich darauf berufen. Und das ist aus Sicht von Herrn Koopmans und ich glaube, der kann das wahrscheinlich gut einschätzen, würde ich mal sagen. Ist das die beste Variante, wie man den Aktivismus-Quatsch aus der Wissenschaft wieder rausbekommt. Und nachdem ich mir hier diesen Genderwissenschaftler da bei VW angeguckt habe und das, was wir gerade hatten, stimme ich dem auf jeden Fall, also halte ich das auch für einen Ansatzpunkt. Ja klar, und es wird ja auch immer wieder vermeldet dann von den Medien, was die Bertelsmänner so rausfinden und so weiter. Und ja, es ist überhaupt nicht überprüft oder so. Das ist eine komische Nummer. The Disturbing Online Misogyny. Oh, oh, oh. The Disturbing Online Misogyny of Gamergate has returned. If it ever went away. Nee, mit anderen Worten, wir sind wieder da, Jungs. Nein. Wieder im Spiel. Nee, genau, wir waren nie weg. Ja, das ist hier vom Guardian, von einer Dame namens Kaysa McDonald, die sich irgendwo hier drin auch als Opfer von Gamergate bezeichnet, weil sie angeblich auch Vorwürfe betreffend ihre ethischen Verhaltensweisen oder unethischen bekommen hätte. Ich habe extra gesucht auf der zentralen Gamergate-Datenbank, ob es Artikel darüber gibt, was ihr vorgeworfen wird. Es gibt da aber keinen Artikel über sie. Deswegen ich das schon mal ein bisschen in Frage stelle vorab. Genau, es geht um hier Assassin's Creed Shadows, um den schwarzen Samurai, der jetzt schon seit einigen Wochen für Hin und Her und Geschrei von den üblichen Verdächtigen auf beiden Seiten sorgt. Also die ganzen Grifter-YouTuber machen natürlich Content damit, woraufhin halt Kotaku, IGN und die ganzen Leute dann sich als Schild vor Ubisoft stellen, sagen, es ist doch alles super, wir brauchen ja Diversität und so. Die Sprache hat sich im letzten Jahrzehnt ein wenig geändert. Früher haben sie sich über SJWs aufgeregt und jetzt haben sie ein anderes Akronym, DEI, oder einfach das gute alte Vogue. Aber die Einstellung dieser Gruppe ist dieselbe. Spiele sind für uns und nur für uns und wenn sie möchten, dass sich Spiele ändern oder Geschichten jenseits der geradlinigen, männlich orientierten Machtfantasien erzählen, mit denen wir aufgewachsen sind, dann ist das nicht erlaubt. Das werden wir nicht dulden. Tatsächlich werden wir versuchen, sie aggressiv aus diesem Raum zu vertreiben. Ja, Gatekeeping ist richtig und wichtig. Das hast du erkannt, Kaiser McDonald. Und ich habe überhaupt kein Mitleid mehr inzwischen mit euch. Weil... Nur schwer, wenn man dafür so viel Geld verbraucht. Wir waren während Gamergate eigentlich zu freundlich, indem wir euch empfohlen haben, eure eigenen Spiele zu machen, eure eigene Szene aufzubauen. Wir hätten sagen sollen, verpisst euch, lasst es hier in Ruhe oder ihr kriegt ganz schrecklich irgendwie. Nee, aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, wie zivilisierte Menschen haben wir gesagt, macht doch euer eigenes Ding, aber ihr wollt alles haben. Ihr wollt die großen Franchises haben, ihr wollt die großen Developer haben, genau wie ihr alle Filmserien kaputt machen und mit eurer Scheiße vollstopfen müsst. Und genau darum geht es und nicht darum, dass wir keine Frauen in den Spielen wollen oder dass wir keine weiblichen Hauptcharaktere wollen, bla bla bla, die ganze alte Geschichte. Leider hat die Anti-Woke-Kampagne in den vergangenen Monaten nicht wesentlich nachgelassen. Angeführt von einer Clique der üblichen Betrüger bemängeln sie folgende Punkte. Die Aphrodite, die in Hades 2 nicht heiß genug ist. Weibliche Charaktere in den letzten Spieletrailern hätten alle eckige Kiefer, was natürlich stimmt. Und männliche Körper, was natürlich stimmt. Dass die Journalisten Stellar Blade irgendwie schlechte Bewertungen gegeben haben. Nein, die haben ja gute Bewertungen gegeben, sagt hier der Autor. Und wir wissen alle, ja, sie haben vielleicht gute Bewertungen gegeben, aber es ist halt auch Artikel um Artikel erschienen, wie sexistisch und zurückgeblieben das ist. Warum muss sich der Look der Hauptfigur ändern sollte und sowas. Dann zu viele Spiele hätten DEI-Frisuren, was das überhaupt heißen soll, so ungefähr. Ja, wir wissen doch alle, was das heißt. Das ist dieser asymmetrische Schnitt mit dem auf einer Seite abrasierten Seitenhaar und den jede fucking Figur hat, die ihr schreibt. Elon Musk untermauerte in einem Tweet die konstruierte Empörung mit DEI tötet die Kunst und das ist natürlich falsch. DEI tötet gar nicht die Kunst, das macht sie besser für alle und so. Und selbst die Entwickler waren ganz geschockt, dass Elon das gesagt hat. Ach was? Echt? Er hat sie kritisiert und dann waren sie geschockt. Nun gut. Kurz nach dem Ende des Summer Game Fest haben sich die Anti-Woke-Gamer ein neues Ziel gesucht, den Bericht bei IGN, der glaubwürdig und umfassend die Geschichte des Sexismus beim Entwickler des kommenden Actionspiels Black Myth Wukong, das auf dem Prinzip Planet der Affen trifft Sekiro basiert, darlegt. Sag mal, ihr seid doch die, die immer so sensibel sind, wenn es um andere Kulturen geht. Und ich habe letztens schon über Black Myth Wukong hier gesprochen. Und da konnte ich zumindest darauf hinweisen, dass dieser Affe ein Affengott ist irgendwie und der nach Indien wandert mit seinen zwei Kumpanen, dem Priester und dem Schweinemenschen, um dort die Schriftrollen zu holen. Dass du das jetzt hier so abfällig als Planet der Affen trifft Sekiro darstellst, ist zutiefst peinlich, würde ich sagen, weil das zeigt einfach, dass du keine Ahnung hast, worauf das Spiel basiert. Aber gut. Ja, es gibt eine verblüffende Häufung von Artikeln, die diesen Entwickler angreifen und es gibt halt dieses Gerücht, dass der Entwickler halt zu dem 7 Millionen Angebot eines Consulting-Studios für Woke-Inhalte gesagt hat, nein, das zahlen wir nicht. Und dass diese Artikel praktisch direkt danach aufgetaucht sind. Nun ja, kann sich jeder seine Gedanken machen. Die reaktionäre Unterschicht der enthusiastischen Gaming-Medien, die sich hauptsächlich auf X und YouTube niederlässt, hat nicht dann den geringsten Einfluss darauf, wie Spiele gemacht werden oder welche Spiele gemacht werden. Schauen Sie sich Gamergate an, was hat das tatsächlich bewirkt? Spiele sind vielfältiger als vor 10 Jahren, nicht weniger. Ich habe in der Flut von Trailern und Demos des diesjährigen Summer Game Fest mehr nicht weiße männliche Gesichter und Charaktere gesehen als jemals zuvor in den fast 20 Jahren, in denen ich über Spiele berichte. Nun ja, du hast die Gesichter gesehen und wir haben ganz viele Spiele gesehen mit ganz vielen Hauptcharakteren. Ich erinnere mich da an Forspoken oder dieses Jump and Run Metroidvania, das dieser eine schwarze afrikanische Entwickler gemacht hat und so. Weißt du, was denen allen gemeinsam ist? Kein Schwein kauft sie. Square Enix hat mit diesem Experiment Forspoken, das eindeutig von einem Consulting-Büro für die AI beraten wurde, so viel Geld verloren. Und auch dieses gehypte Spiel von diesem anderen afrikanischen Entwicklern, das ist ein kleines Spiel, aber da ist auch richtig Geld reingeflossen. Das fällt euch auch allen auf die Füße. Niemand kauft den Dreck. Genauso wie niemand in Indiana Jones gegangen ist, wie niemand The Acolyte sieht, wie niemand die zweite Staffel von Ringe der Macht gucken wird. Die Leute haben euch satt. Sie haben euch satt. Ich leitete die britische Niederlassung von Kotaku, als Gamergate losging, und saß daher in der ersten Reihe, was ihre Schikanierungstaktiken anging. Dazu gehörten, dass sie über alle von ihnen zur Verfügung stehenden Online-Kanäle die widerlichsten Drohungen verschickten, mich feuern wollten, indem sie Spieleherausgeber und meinen Chefs E-Mails mit Dossiers über meine beruflichen Verfehlungen und journalistischen Fehler schickten. Sprich, über Videospiele aus einer feministischen Perspektive zu schreiben. Nee. Oder ist die Masche der anderen Seite eher? Alter, und ich finde es auch so grausam, dass sie halt alles rauslässt. Also das kennen wir ja seit 10 Jahren alles. Aber das ist immer noch passiert, dass Leute einfach lügen. Ja, natürlich ist sie gedoxt worden und Alt-Right war auch dabei und überhaupt. Und das ist immer das Gleiche. Das passiert ja immer wieder, dass sie irgendwie mit den Leuten aneinander gerät. Ja. Sie suchen bei Google Bilder nach dem ihrer Meinung nach wenigsten schmeichelhaftesten Bild von dir, verwenden es als Ausschnitt für ein YouTube-Miniaturbild und schimpfen dann 10 Minuten lang über Screenshots deiner Artikel. Sie twittern prominente Leute in Spielen und versuchen sie dazu zu bringen, dich öffentlich zu diskreditieren. Sie hetzen ihre Anhänger auf dich. Alles irgendwie woke Taktiken. Komisch. Es ist schwer, ihrer vorgetäuschten Wut nicht mit viel echter Wut zu begegnen. Auch köstlich. Wer täuscht denn immer Wut vor? Wegen irgendwelchem Geschiss, weil eine Frau ein zu dünnes Kleidchen anhat. Ja. Und man soll natürlich die alle unterstützen und soll den Spielepublishern und den Consultingfirmen applaudieren und sagen, hier, ihr macht einen guten Job und dann wird alles gut. Käse McDonald. Hoffentlich brätst du bald Burger bei deinem Namensvetter. Ja, wie gesagt, wenn die nicht so teuer wären vielleicht, ne? Aber die wollen ja dann immer Geld haben von den Spielefirmen, damit sie das dann analysieren. Ja, ja schön. 7 Millionen im Raum. Genau. 7 Millionen dafür, dass du irgendwie sagst, mach den mal schwarz. Und die Frau ja einen zu kurzen Rock an. Großartig. So einen Job will ich auch. Ja, 20. Juni, das war gestern, war Herr Milley in Deutschland, hat uns besucht, weil die Hayek-Gesellschaft Herrn Milley die Hayek-Medaille verliehen hat. Man verleiht Milley die Medaille, weil er Argentinien die Chance bietet, den Weg einzuschlagen, der dieses Land wieder auf einen Wohlstandskurs bringt, sagt der Vorsitzende der Hayek-Gesellschaft. Es geschafft zu haben, für ein ausdrücklich marktwirtschaftliches Programm eine Mehrheit in den Wahlen zu erreichen, sei alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das würdigen wir insbesondere auch mit dieser Medaille. Und natürlich ist das die Taz und natürlich ist es ein ökonomisches Schockprogramm, Wirtschaftsderegulierung und so weiter und so fort. Und dann erklären sie noch, wer Hayek war, Inbegriff des liberalen Denkens, Jahrhundertökonom, Nobelpreisträger. Gegner von Keynes. Auch die Hayek-Gesellschaft ist nicht unumstritten, weil sie sich nicht gegenüber der AfD abgrenzen will. Wir haben es gar nicht nötig, uns von irgendjemandem abzugrenzen, weil wir überparteilich organisiert sind, sagt dazu ihr Vorsitzender Kurz. Wir sind eine wissenschaftliche Gesellschaft und dazu gehört, Parteipolitik draußen zu lassen. So wie es alle anderen wissenschaftlichen Vereinigungen auch halten, außer den kulturmarxistischen. Und dann auf einmal kommt der Satz, vor einigen Monaten gegen hunderttausende Menschen überall in der Bundesrepublik gegen die AfD auf die Straße. Okay, was hat das jetzt? Neonazi Martin Sellner, Remigration von Ausländern, bla bla bla. Und da war nämlich der Ulrich Foscherau anwesend. Ha! Der Jurist ist nicht nur eigenen Angaben zufolge Mitglied der Hayek-Gesellschaft. Er vertritt unter anderem den AfD-Politiker Björn Höcke. Ja, aber er ist ein CDU-Mann. Als Anwalt. Und er soll im August auf der Akademie der Freiheit, einer Konferenz der Hayek-Gesellschaft, die sich an ein eher jüngeres Publikum richtet, reden. Thema Anatomie eines Skandals. Für Kurz ist dies offenbar kein Problem. Ja, so viel für alle anderen denkenden Menschen tat's. Auf Forscher angesprochen fallen Sätze wie: Die Teilnahme an dem Treffen in Potsdam sei kein Grund, irgendjemanden von irgendetwas auszuschließen. Genau. Ist doch ganz einfach, oder? Es komme immer noch darauf an, was gesagt worden sei und ob Mitglieder der Gesellschaft Dinge sagen würden, die mit einer freiheitlich-demokratischen Grundverordnung unvereinbar sind. Forscher aus solcher Aussagen zu verdächtigen, hält Kurz für absurd. Ja, genau. Die Tat sieht es wahrscheinlich anders, klingt zumindest hier so raus, aber nun ja. Da, dann wird noch eine Anekdote als Sachverständiger der AfD erzählt vom Forscherau. Und das geht ja nun auch nicht, dass man sich einfach einen Anwalt holt und ihn ein Gutachten schreiben lässt für Geld. Da muss der Anwalt schon aufpassen, für wen er das schreibt und so weiter und so fort. Dann haben sie sich in der Ökonomenszene umgehört, ob der Herr Kurz irgendwie einen guten Ruf hat. Das scheint schon so zu sein. Gefragter Gesprächspartner, der hart, aber fair diskutiert. Öffentlich zu ihm äußern will sich keiner der angefragten Ökonomen. Nee. Ja klar, wenn die Taz mich anruft und sagt, ich schreibe gerade einen Hitpiece, über den kennen Sie den, und dann sagst du, ja, das ist eigentlich ganz vernünftiger, dann möchtest du nicht in der Taz stehen, das ist völlig klar, weil die wissen, wie Cancel Culture funktioniert. Doch gleichzeitig ist er eben auch der Vorsitzende der HR-Gesellschaft, die wegen ihres Umgangs mit der AfD bereits etliche Mitglieder verloren hat. Dann scheigen seinen Unzufrieden, der gegangen ist, ein Bruch. Und seitdem gibt es auch einen Bruch zwischen der Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung und der Hayek-Gesellschaft. Und die Hayek-Stiftung hat heute auch nochmal gesagt, sie hat mit denen gar nichts zu tun. Sie möchte auch keine Kontaktschuld von den Medien aufgebrummt zu bekommen. Auch wieder angeblich wegen des Umgangs mit der AfD. Dabei finde ich so eine Sache zu sagen, wir sind überparteilich und... finde ich eine gute Idee, weil so bleibt Wissenschaft pluralistisch, aber gut. Der Herr Merz feiert auch den Hayek, na, damit ist er endgültig als Faschist entlarvt worden, nehme ich an, der Hayek, weil wenn der dann auch und ja. Hayek hat, Merz hat zum Beispiel getwittert, Hayek schreibt, setzt der Staat eine überbordende Bürokratie in Gang, verliert er seinen Wohlstand und auch seine Freiheit. Was wir in Berlin mit SPD und Grünen erleben, ist das Gegenteil dessen, was Freiheit und Innovation ermöglicht, ist es der Weg in die Knechtschaft. Ja. Und wisst ihr noch, wie ich den Artikel angefangen habe? Es ging ja um Milei, ne? Wir kommen langsam jetzt auch wieder zu Milei hier unten. Und am extremen Rand dieses liberalen bis libertären Spektrums steht Argentiniens Präsident Javier Milei. Er bezeichnet sich selbst als Anarchokapitalist. Andere nennen ihn libertär, ultraliberal, ultrakonservativ oder rechtspopulistisch. Staatliche Unternehmen privatisiert er. Subventionen auf Gas, Wasser, Strom und den öffentlichen Nahverkehr kürzt er. Dafür fördert er Großinvestitionen mit einer Vielzahl von Steuer-, Zoll- und Wechselkursvergünstigungen. Je liberaler Milei in Wirtschaftsfragen ist, desto weniger liberal ist er in anderen. Das Recht auf Abtreibung will er abschaffen, selbst für Vergewaltigungsopfer. Das Demonstrationsrecht wurde bereits verschärft und regieren will Milei am liebsten mit Sondervollmachten am Parlament vorbei. Für die Hayek-Gesellschaft ist diese Seite Milleis offenbar kein Grund gegen die Preisverleihung. Zum Thema Abtreibung sagt Kurz, dass da zwei Menschenrechte gegeneinander stehen würden. Da darf auch das Lebensrecht des ungeborenen Kindes nicht einfach hinten runterfallen. Das sind am Ende normative Abwägungen, bei der keine Seite den Liberalismus exklusiv für sich reklamieren kann. Scheint wirklich gut diskutieren zu können, der Herr Kurz. Weil genau das würde ich auch unterschreiben. Natürlich, ich muss den doch nicht mögen dafür, dass er sagt, er möchte die Abtreibung komplett verbieten. Aber das andere Extrem sind dann halt, ich habe die Woche das Foto wieder auf Twitter gesehen, wo die Frau ihren Bauch fotografiert und drunter schreibt, that's what 15 abortions look like. Und stolz drauf war, wie flach ihr Bauch noch ist. Und das ist halt das andere Ende der Fahnenstange und beide von denen... halte ich für nicht richtig und trotzdem halte ich es interessant für das, also das, was Milei tut, für interessant und sehen jetzt nicht irgendwie als Rechten. Auch Hayek hatte Seiten, die nicht in ein liberales Weltbild passen. Kritiker werfen ihm eine Nähe zum chinesischen Diktator Augusto Pinochet vor. Bekannt ist Hayek Satz, ich bevorzuge einen liberalen Diktator gegenüber einer demokratischen Regierung ohne Liberalismus. Tja, Affe tot, Klappe zu, ne? Milei und Hayek, beide üble Rechte. Ja, bei der Tagesschau gab es auch einen Artikel, der sehr negativ war, Und hier die Leute von News haben sich mal die Ultrarechts. Haben sich mal die Macher des Artikels angeschaut und schreiben mir, ist das noch seriöse Berichterstattung? Bevor er am heutigen Samstag von der Deutschen Hike-Gesellschaft geehrt wird, kritisiert die Tagesschau den in Anführungsstrichen ultrarechten argentinischen Präsidenten Javier Milei in einem Beitrag scharf. Dabei schreiben die Autoren, dass der liberale Politiker vorhabe, das Land zu zerstören und ultrarecht sei. Besonders brisant der Artikel wurde unter anderem von Simon Zamora Martin verfasst, einem Journalisten, der für den RBB arbeitet, aber in der Vergangenheit bereits für Jungle World, Taz und Magazin Klasse gegen Klasse geschrieben hat. Und das war auch beim ÖR-Blog, ja, genau, die hatten das gefunden. WDR Monitor, Georg Restle, ne, für die arbeitet er auch. Linksextreme Jungle World, sozialistisches Magazin Klasse gegen Klasse und das Neue Deutschland. Der auch gearbeitet. Was kommt eigentlich nach Ultrarechts? Hyperrechts? Megarechts? Terrarechts wahrscheinlich. Gigarechts. Gigarechts, dann Terrarechts, dann Peterrechts. Der Beitrag trieft dabei nur von tendenziösen Aussagen, die den Schluss zulassen, dass Milei absichtlich diskreditiert werden soll. So ist das Stück mit den Kettensägenmann übertitelt. Milei selbst wird als Ultrarechts genannt. Der argentinische Präsident sei Teil internationaler rechtsextremer Kreise, weil er eine Erklärung der spanischen Rechtspopulisten von Vox unterzeichnet habe. Ja, Martin und Krieger werfen Millet zudem vor, den Staat von innen zerstören zu wollen. Diese Aussage klammert besondere Kontexte aus. Anfang Juni hatte Millet nämlich in einem Interview dargelegt, dass er die institutionelle Gewalt und die hohe Besteuerung abschaffen wolle, die er als Überbleibsel der Sklaverei betrachtet. Damit einher, ja, das wollen die Sozialisten aber nicht, die wollen Überbleibsel der Sklaverei gerne behalten. Einhergehend ist die Streichung vieler staatlicher finanzieller Stellen, die sich auf sozialen Medien unter dem Schlagwort Afuera zu Deutsch weg damit große Beliebtheit erfuhren. Der Satz ist scheiße geschrieben, Jungs. Ja. Ja, da was er halt noch irgendwie möchte hier. Bei der Taz schrieb Martin über Bodycams bei Polizisten und Arbeitnehmerstreiks und auch in der vom Verfassungsschutz beobachteten Tageszeitung Jungle World, die eine sozialistisch-kommunistische Gesellschaft anstrebt, publizierte den Autor Beiträge. Der zweite Autor des Millet-Beitrags, Fabian Krieger, publizierte unter anderem bei Taz und dezidiert linken Wochenzeitung Der Freitag. Und irgendwie landen diese Leute dann hinterher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So ein Wunder, ne? Bestimmt für die Ausgewogenheit haben sie die bestimmt eingestellt. Ich gedacht, wir müssen auch mal, wie ein Einstein, der links ist. Die Bosetti alleine reicht nicht mehr. Der Hinkel Steinberg an Junge Welt ist nicht identisch mit Jungle World, aber daraus entstanden. Okay. Ebenfalls bemerkenswert, der Beitrag wird als eine Recherche vom Netzwerk Recherche klassifiziert. Genau, und dabei hatte ich es mich ja mit, dass die irgendwie bei einer Tagung der SPD-nahen Ebert-Stiftung gegründet wurden. Und zum Netzwerk Recherche kann ich nur sagen, als sie mir zum ersten Mal begegnet sind, hatten die so ein Ding, wo es um PR ging und dass Journalisten keine PR machen sollten. Das war total vernünftig und dachte ich mir, ja, ist ja super, dass es so eine Geschichte hier gibt. Aber das war auch das erste und einzige Mal, dass dann Netzwerk Recherche irgendwas Sinnvolles rausgekommen ist. Ja, und die SPD finanziert die wohl auch immer noch. Zumindest laut diesem Artikel hier. Also die Ewart-Stiftung, nicht die SPD selber. Und dann gibt es da auch noch Vorwürfe an die liberale Naumann-Stiftung in dem Artikel jetzt von der Tagesschau, die jetzt indirekt rechtsextreme Strukturen unterstützen soll. Ja, und dann schreiben sie ja noch, dass der hier so stiefmütterlich behandelt wird, seinen Staatsbesuch in Deutschland, aber von einem sozialistischen Kanzler erwarte ich auch nichts anderes. Ja, der Milei, der Kettensägenmann. Warum nehmen die den so? Fragen wir uns erstmal, was ist eine Kettensäge? Nee, das Thema ist Tagesschau in einfacher Sprache. Und die Taz schreibt hier, wenn wir Inklusion ernst nehmen wollen, gehört die Tagesschau in einfacher Sprache ins Hauptprogramm. Ins Hauptprogramm. Leider wird das immer noch belächelt, das Projekt. Es geht ja bei der Tagesschau einfach nicht nur um Menschen mit Leseschwäche oder um NeubürgerInnen, NeubürgerInnen, Entschuldigung, die mit der deutschen Sprache noch nicht per Du sind. Zielgruppe sind Menschen mit weiteren Einschränkungen, die dem Duktus der üblichen Nachrichtensprache nicht folgen können. RundfunkteilnehmerInnen, wie das früher so schön hieß, sind sie trotzdem. Viele von ihnen zahlen auch Beitrag im Sinne von Teilhabe und eines wahren Volksrundfunks, wie dessen Erfinder Hans Bredow das 1947 in einem Gutachten für die Neuordnung des Rundfunks formulierte, ist es höchste Zeit für die Tagesschau in einfacher Sprache. Wer sich aber darüber lustig macht und meint, sich darüber erheben zu müssen, sollte mal dringend nach dem kleinen Fascho in sich suchen. Witze führen zu Faschismus, hat uns schon die heilige Frau Weißband vorausgesagt, mit ihrer Pyramide. Die Ausgrenzungstendenz in Deutschland hat ihre Wurzeln spätestens in der NS-Zeit. Ja, so schnell sind wir von Tagesschau in einfacher Sprache auf Nazis gekommen. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Weshalb wir in Sachen Inklusion auch regelmäßig von der UNO aufs Dach kriegen, weil Deutschland für ein reiches Land erbärmlich weit hinten ist. Wir sind kein reiches Land mehr, Steffen. Und wir sind in Sachen Inklusion zurück, weil die Ausgrenzungstendenz in der Nazizeit ihre Wurzeln hat. Interessant, interessant. Wenn wir Inklusion wirklich ernst nehmen, gehört die Tagesschau in einfacher Sprache ins Hauptprogramm, gleich vor die 20 Uhr Ausgabe. Dazu noch weitere einfache Angebote im Programm. Hier ist die Politik am Zug. Sie versucht sich ja gerade wieder an einer Neuordnung des Rundfunks. Auch hier geht es nicht ohne Heuchelei und schon gar nicht in einfacher Sprache, meint die Mitbewohnerin. Da könnte man ja glattbewusstes Ausgrenzen vorwerfen. Schließlich schlägt der Zukunftsrat ausdrücklich zentrale Einheiten für die ARD vor. Gleichzeitig meckern Politik und Publizistik über eine dieser wenigen existierenden zentralen Einheiten. Hauptargumente lauten wie immer Unsinn und zu teuer. Gemeint ist das ARD-Generalsekretariat in Berlin. Die Chefin bekommt 180.000 Euro im Jahr plus 175 Euro Aufwandsentschädigung im Monat. Und die koordinieren dort den ganzen Unsinn zwischen den einzelnen Senderanstalten. ARD-IntendantInnen haben ihren Vertrag nur um 2 statt der üblichen 5 Jahre verlängert, weil die Medienpolitik vielleicht auch andere Ideen hat und das Generalsekretariat wegreformiert. Was danach rauskommt, dürfte alles andere als barrierefrei sein. Weiß ich nicht, brauchen wir mehr Sendungen in einfacher Sprache im Hauptprogramm? Ich weiß es nicht, ich finde nicht. Weil das Problem ist, dass wenn man sich auf den Level von denen runter begibt, die halt am wenigsten verstehen, landen wir am Ende hier bei Hit Me in the Balls oder wie die Show aus Idiocracy heißt. Also dann haben wir irgendwann, wenn wir halt nur noch ein Programm für Leute machen, denen man alles erklären muss oder halt viel Sendezeit für Programme aufwenden für Leute, denen man halt einfache Zusammenhänge schon sehr einfach erklären muss, weiß ich nicht wirklich, wie sich das insgesamt auf die Menschen auswirkt. Wir haben sowieso schon das Problem, dass die Kinder immer weniger irgendwie lesen und begreifen können und nur noch Kurzformvideos gucken. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, da jetzt noch entgegenzukommen und zu sagen, hier hast du noch einfachere Videos. Keine Angst, den Kindern geht's bald hervorragend. Ja. Denn unser König der Kulturmarxisten hat ein Buch für sie vorbereitet. Das war von anderen besten Lacher die Woche. Und dafür gibt es jetzt hier ein Video, mit dem es beworben wird, was wir uns jetzt anschauen. Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute nur mit Werbung in eigener Sache. Was meinst du? Diese Mütze bereits. Ja. Die kannte ich noch nicht, finde ich auch ziemlich unpassend. Das ist ein bisschen Stilbruch, ja. Das wird Kinder, ne? Das wird Kinder, ja. Genau, wollt ihr nicht von dem Onkel ein Buch kaufen? Ja, genau. Ist auch nur, egal, sagen wir gleich. Hello denn Kids. Ich habe zusammen mit Ole Nymon ein Kinderbuch geschrieben, das im August erscheint. Es trägt den Titel Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Das ist direkt vorstellen. Die die kleinen Holzdiebe, die berauben natürlich nur den Kapitalisten, Schweine, Ausbeuter. Und die brauchen das Holz ja für sich und ihre Familie, um überleben zu können. Das habe ich jetzt nirgendwo gelesen. Da gehe ich einfach nur von aus, dass das wahrscheinlich die Handlung sein wird. Nur, ein Titel, ein Satz mit Nebensatz ist schon ganz schön lang für Kinder. Also, so als kleine dürfte ja nicht mehr sein. Gibt es das Wort Juggernaut im Deutschen? Juggernaut? Keine Ahnung. Okay. Ich weiß auch nicht, was das ist. Kenn ich nur im Kommunismus Englischen, wird es eingeführt. Okay. Nick Martin Sternitzke hat die Illustrationen besorgt. Wir sind sehr glücklich darüber, dass dieses Projekt nun endlich erscheinen kann. Wo hat er die besorgt? Im Görlitzer Park oder was? Ja, der hat die bei Fiverr bestellt. Wahrscheinlich, mutmaßlich. Für einen Euro von einem afrikanischen Künstler oder so. 270 Seiten lang ist die Abenteuergeschichte, die die Geschwister Karl und Rosa erleben. Das Ganze spielt auf den Inseln Feudalia und Kapitalia. Feudalia und Kapitalia. Das war noch nicht alles. Okay. Es geht um, ich weiß jetzt, wo er den Begriff Juggernaut her hat. Karl Marx. Verwandeln seine Lebenszeit in Arbeitszeit, schleudern sein Weib und Kind unter das Juggernautrad des Kapitals. Hat er geschrieben, hat er in England wahrscheinlich gehört, das Wort, hat sich gedacht, cool, mache ich mal Anglizismen paar Jahre vor. Das ist ja gar nicht nach unserem Filmanalysetypen hier irgendwie Marx zu zitieren oder so direkt im Titel von seinem Buch. Das haben wir gar nicht erwartet. Um einen großen Kampf, um den Kampf um mehr Gerechtigkeit, mehr Gleichheit und mehr Lohn. Ja, es ist mehr Lohn, die Kinder. Ja, aber auf 270 Seiten. Die Kinder kämpfen um mehr Lohn. Eine besondere Abenteuergeschichte, die sicherlich auch das Konzentrat ist unserer Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus und mit Marx. Und die Kinderbuch. Ja. Ja, für so eine umständliche Geschichte braucht man 250 Seiten. Für mehr hat es nicht gereicht. Ne? Für eine Auseinandersetzung mit Karl Marx für Erwachsene hat es nicht gereicht. Das hat aber Michael Ende schon gemacht. Der hat auch in irgendeinem Buch hat er auch von Marxis Communis oder so gesprochen. Das ist nicht irgendwie so neu, die Idee. Dieses Buch ist durchaus als ein subversives Element gedacht in einer neoliberalen Hegemonie, die natürlich auch schon in der Schule weit vertreten ist. Wer möchte subversiv sein? Ich möchte hier The Slick Euphy unterstützen, der sagt, please make it stop. Tut mir leid, Leute, es hat schon Eier gelegt und ja, genau, es lebt bereits. Die werden bald schlüpfen. Also. Jetzt werden ja, also der Kulturmarxist macht jetzt Kulturmarxismus für die Kleinsten. Das Buch wird im Alter etwa ab 10 Jahren empfohlen, richtet sich aber nicht nur an Kinder, sondern auch an Erwachsene. Ach was? Was, ich soll ein Buch lesen, in dem irgendwelche Kinder durch den Wald rennen und irgendwie sich mit irgendwem hauen oder was? An junggebliebene Utopisten. Da könnte ich ja gleich was über so einen Junge lesen, der Zauberer wird. Oder da irgendwie ja, so einen Ring findet oder so einen Kackdreck. Bücher. Das Buch ist ab sofort vorbestellbar, sowohl online als auch im lokalen Buchhandel, worüber wir uns sehr freuen würden. Warum verschenkst du das nicht einfach, Junge? Es muss doch allen gehören, dieses Buch. Finde ich aber auch. Warum steht da Spiegel-Bestseller-Autoren drauf? Hast du etwa schon vorher Geld verdient mit Büchern und möchtest auch hier wieder egoistisch alles für dich behalten? Wolfgang. Wolfgang Moloch-Schmidt. Weil so sich die Sichtbarkeit auch im lokalen Buchhandel für dieses Buch erhöht. Wer nun eine Leseprobe haben möchte und sich schon mal die ersten Illustrationen ansehen will, der braucht einfach nur auf den Link in der Beschreibung zu klicken. Und ich habe gehört, das wäre total scheiße, so politische komischen Bücher zu machen, die so alles verdrehen und so. Ich habe gehört, da soll es sogar Bewegungen dagegen geben, dass die auf irgendwelchen Buchmessen ausstellen dürfen und so. Aber gut, ist natürlich nicht da seine, sind ja nicht seine Genossen. Erinnert mich ein bisschen dran, dass Ottfried Preußler ja letztens da von der Schule als Name entfernt worden ist, weil er als 18-, 19-Jähriger mal ein Buch über ein HJ-Ferienlager geschrieben hat, als junger Mensch. Für Kinder. Und da hat man gesagt, du hast aber die Jugendlichen mit der Nazi-Ideologie gefüttert. Und er füttert ja halt junge Menschen mit der Ideologie von Mao, Pol Pot, Josef Stalin. Auch schlecht altern. Schauen wir mal, wie schlecht das so altert. Oh ja, Kim Jong-un. Und im August dann erscheint das Buch Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Und dann hoffen wir, dass die kleinen und die großen Leser nicht nur schauen, sondern auch sehen. Oh mein Gott, wenn das mal die Rätsel ist. Ich sehe. Oh mein Gott. Ich sehe Kulturmarxismus. Asterix der Seher. Aus mir wird keiner lesen und aus meinem Mund wird auch keiner lesen. Geh weg. Wollen wir uns die andere Werbung mit dem anderen zusammen auch nochmal angucken? Die habe ich noch nicht gesehen. Ich möchte stellen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo. Oh, fast hallo, anderthalb Wolfgang. Jahre. Wie bei Discovery Plus. Dann haben wir an diesem Projekt im Geheimen gearbeitet. Nun aber können wir es öffentlich verkünden. Am 13. Ihr August. Ihr habt ein fucking Kinderbuch geschrieben. Ihr tut so, als wäre das irgendwie. Wir haben jahrelang an diesem neuen Atomreaktor gearbeitet und jetzt endlich können wir der Öffentlichkeit die Lösung für alle Probleme vorstellen. Unser Kinderbuch mit dem Titel Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Das ist kein Spaß, wir haben tatsächlich ein Kinderbuch geschrieben, nachdem wir vor ziemlich genau 2 Jahren das Kinderbuch von Carsten Maschmeyer verrissen haben, war uns klar, dass es eine Antwort von links braucht und das aus 2 Gründen. Einerseits, weil Maschmeyers Buch ideologisch so was von abstoßend war. Andererseits aber auch, weil es so unendlich... Ideologisch abstoßend, ja. Sagen Marxisten. Das Kapital steht oben rechts hinter ihm. Lieblos war. Eine Geschichte über Schüler, die ein Start-up gründen, das will doch wirklich niemand lesen. Ja, und hat es wer gelesen? Ja, aber hat auch keiner gelesen. So individuelle Geschichten oder so, das will keiner lesen. Über Kinder, die Holz sammeln, das ist ganz groß im Kurs. Aber über Menschengruppen oder so, da wollen Kinder was lesen. Mhm. Deshalb haben wir jetzt beide gemeinsam eine Abenteuergeschichte geschrieben, um die Funktionsweise des Kapitalismus zu erklären. Das Buch ist recht umfangreich geworden, knapp 280 Seiten ist es lang und illustriert wurde es von unserem Freund Nick Martin Sternitzke, der mit seinen beeindruckenden Schwarz-Weiß-Zeichnungen mal für komische, mal für gruselige Atmosphären sorgt. Nick hat. Das sieht auch schon so aus. Genau solche Bilder erwarte ich auch in diesem Buch. Das ja, von dem Maschmeyer war ekelhaft, ne? Und, aber das hier ist alles richtig, oder wie? Für so ein jugendliches Startup ist sich nicht zu gründen, ne? Dieser Planet ist ein Strafplanet. Ja, so hat zum Leben aus. Erweckt, was wir geschrieben haben. Er hat dunkle Wälder, verqualmte Fabriken und liebenswürdige Charaktere geschaffen. Ja, so, das ist eure Idealvorstellung, ne? Aber dunkle Wälder und Fabriken, aber gute Menschen. Und dafür braucht es dann eure Ideologie, dass diese guten Menschen dann triumphieren. Und die Realität ist dann, dass der verdammte Panzer über euch drüber rollt. Und ich kann sagen, es ist toll, wenn so ein Illustrator das zum Leben erweckt, was man sich ausgedacht hat. Mhm. Der Titel, die kleinen Holz... Habt ihr euch alles ausgedacht, ja. Aber ist ja nur schon was weiß. Holzliebe, der verrät das ja schon. Es handelt sich um ein kapitalismuskritisches Kinderbuch. In Folge 197 haben wir über Marx und die Holzdiebstahlsgesetze gesprochen. Wir erinnern uns, der junge Karl Marx, der berichtete einst aus dem Rheinischen Landtag, wo man das Aufsammeln von Holz im Wald unter Strafe stellte. Und diesen Text, den haben wir zum Ausgangspunkt genommen für unsere Geschichte. Es geht um eine Familie, die von ihrem Hof vertrieben wird, die in die Stadt ziehen muss, um in den neuen Fabriken zu arbeiten. Die Wälder wiederum, die werden an reiche Herren von der Nachbarinsel verkauft. Das Holzsammeln wird unter Strafe gestellt. Und wer gegen diese neue Ordnung aufbegehrt, der landet im Arbeitshaus. Aber natürlich lassen sich unsere Protagonisten, die Geschwister Karl und Rosa, das nicht... Ich hab einen Sturz. Ja. Hilfe! Nein, geh weg! Wir missachten alle Regeln für Kunst und Literatur. Das ist nicht gefallen. Karl und Rosa. Wir schaffen. Karl und Rosa. Hilfe. Mach, dass ich aufwache. Na, und wird Rosa der Junge sein und Karl das Mädchen? Das weiß man vorher. Am Ende kommt die weise Hexe Sarah und zeigt ihnen den Weg in den Kommunismus. Das stimmt, ja. Versuchen dieser neuen Macht namens Kapital etwas entgegenzusetzen. Und so viel sei schon mal verraten, am Ende des Buches kommt es zum großen Kräftemessen zwischen den Arbeitern und den Kapitalisten. Es ist wohl keine Übertreibung, wenn wir sagen, unsere jahrelange Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus ist in dieses Buch geflossen. Ja, Überraschung, Überraschung. Das ist mein Shocked Face. Weshalb es auch pünktlich zum 5-jährigen Jubiläum von Wohlstand für alle erscheint. Und um das einmal ganz, ganz klarzustellen, es handelt sich zwar um ein Kinderbuch, aber es ist sicher nicht nur für Kinder geschrieben worden. All das, was wir uns in den letzten Jahren beim Produzieren dieses Podcasts erstmal selbst erklären mussten, bevor wir es dann hier präsentieren konnten, all das ist in diesem Buch kondensiert enthalten. Hilfe. Und das war es außerdem sehr wichtig, dass jeder bei der Lektüre... Ja, das ist dann alles drin, oh mein Gott. Euer Gesabbel da drin. Aber ich meine, wenn es da drin bleibt. Ich möchte nicht. Spaß haben kann, egal ob als Kind oder als Erwachsener. Das Buch ist zwar für Kinder gut verständlich ab 8 Jahren, aber es wird auch so einige Witze enthalten, die vor allem Ältere verstehen. Und wir haben eine Menge Easter Eggs für die Community. Easter Eggs für die Community. Ja. Man nennt es auch Dog Whistle ansonsten, wenn man es nicht mag. Ne? In diesem Fall sind es Easter Eggs für die Community. Ja. Eingebaut. Viele Personen, die wir in unserem Podcast oder auch in Twitter-Beefs kritisiert haben, werden in der einen oder anderen Form auch im Kinderbuch auftauchen. Ja, ich freue mich schon, auf die böse Hexe Anna Schneider. Die Trolle Gronkh-Kuchen und aus den südlichen Wäldern kommen und den Leuten sagen, dass sie sich nicht lächerlich machen sollen oder so. Und wenn man keinen Rat mehr weiß, dann wissen alle Leute im Wolfgang M. Schmidt-Tal, das Mutter Annetta in der Mitte des Waldes in einem Spinnennetz. Das Buch erscheint bei Suhrkamp bzw. Insel und auf der Verlagswebsite. Was? Gibt es jetzt. Was? Ihr habt einen. Das ist nicht wahr. Es gibt einen Verlag, der die Scheiße gekauft hat. Ja, Kulturmarxismus, klar. Suhrkamp ist dabei. Suhrkamp. Der Verlag von Hermann Hesse, der Verlag, in dem Lovecraft zuerst auf Deutsch publiziert wurde. Warum? Illustrationen zu sehen und auch eine Leseprobe steht. Das ist doch fast wie Lovecraft, auch so ein altes Böses, was man sich kaum vorstellen kann. Steht bereit. Der Link steht in der Episodenbeschreibung und selbstverständlich ist das Buch ab jetzt überall, lokal und online, vorbestellbar. Das würde uns auch tatsächlich sehr helfen, wenn es viele vorbestellen. Wir würden uns besonders freuen, wenn viele Hörerinnen und Hörer die kleinen Holzdiebe bei ihrer lokalen Buchhandlung bestellen, denn so bekommen die Buchhändler sofort von unserem Buch mit. Das ist wichtig, denn es handelt sich natürlich nicht nur um ein Unterhaltungsbuch, sondern auch um ein kleines politisches Projekt, das manche verärgern wird. Es geht darum, Kinder und Erwachsene zu... Für wie wichtig haltet ihr euch, ihr Fucker? Ihr seid ein paar YouTube-Kasper, die ein Buch geschrieben haben für Kinder und ihr tut so, als würdet ihr jetzt die Revolution lostreten. Gott, ist das peinlich. Easter Eggs für die Community. Kritischen Denken zu motivieren und das kann nur gelingen, wenn auch der Buch... Kritischen Denken motivieren, das ist doch glatt gelogen, Leute. Buchhandel um die kleinen Holzdiebe nicht herumkommt. Genau. und wir haben bereits ein Sachbuch geschrieben, aber auf dem Kinderbuchmarkt sind wir noch nicht gesetzt. Von daher drauf das, wie gesagt, soll der Verlag das Buch denn drucken, wenn die das Holz geklaut haben? Hast du schon gesagt, es ist auch ein politisches Projekt, denn es ist für uns einfach nicht verständlich, wieso es zwar so viele linke Theoriebücher für Erwachsene gibt, aber kaum Bücher, die auf eine spannungsreiche und auch lustige Art und Weise versuchen, Kinder für diese Themen zu sensibilisieren. Denn es ist ja so, weil man Kindern die Kindheit im Normalfall eben nicht mit Politik-Scheiße schon kaputt macht. Ganz einfach. Aber das mit dem kritischen Denken, glaube ich, das machen sie schon. Ne? Die versuchen schon kritisches Denken zu vermitteln, aber was hilft das denn? Wie gesagt, so im Sinne von dem Waschmeier, seinem Startup, kann man das eigentlich nicht so richtig gebrauchen. Ne? Anfängt, kritisch auf diese Welt zu blicken, desto weniger muss man später wieder entlernen. Das kennen sicherlich viele auch, beispielsweise aus der Uni, wo man dann auf einmal beginnt, die Welt doch ganz neu nochmal kennenzulernen. Und entlernen. Das, was man vorher weiß. Wir kommen auf die Uni und kriegen unser Kopf gewaschen, habe ich da gerade gehört. Ja. So ungefähr, wusste ich auch noch nicht. Struggle Session für Struggle Session. Und mit die kleinen Holzdieber wollen wir da unseren Beitrag zu leisten und wir sind sicher, zum dass... Kopf waschen schon vorher, damit man es nicht erst an der Uni machen muss, damit man es schon vorher machen kann. Das Buch wird für hitzige Diskussionen sorgen. Alle Informationen zum Buch findet ihr in der Episodenbeschreibung. Nun wollen wir aber nicht mehr verraten. Wir hoffen, ihr habt beim Lesen so viel Spaß, wie wir beim Schreiben Spaß gehabt haben. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Wo kann ich das denn kostenlos runterladen? Kann man doch, oder? Ja? Ihr Kommunisten? Ja, und hier gibt es dann das Gegengift zu dem, was wir gerade gehört haben, allerdings auf Englisch. Das ist hier jemand, ich hatte den auch schon mal gesehen, David Wolotzko, der war hier schon mal bei Trigonometry, jetzt hat er hier so ein Einzelvideo machen dürfen. Da geht es um, wie der Marxismus Amerika unterwandert hat, halt mit Gramsci und der Frankfurter Schule und den Das ist Quatsch. Also wenn, dann sind die rechts unterwandert. Den Geschichten. Und er beschreibt halt eben auch, wie die da, also auch heutzutage, halt bei ihm in Seattle gibt es irgendwie so eine Lenin-Statue und alle möglichen Leute halten da Veranstaltungen ab und alle Leute, die so ringsherum irgendwie sind, die damit eigentlich nichts zu tun haben, winken denen dann zu und haben da halt so im Endeffekt nichts dagegen, quasi auch noch. Und das halt heutzutage, wie das der Juri Westmendorf ja schon gesagt hat, dass die Feindesideologie dann vertreten wird von Amerika. Alle möglichen Beispiele, die er dann zeigt, die wir ja auch alle kennen, wo halt irgendwelche Osama Bin Laden-Briefe gefeiert werden oder halt hier von den Pali-Aktivisten und so, die Leute ja den Westen im Endeffekt ablehnen und Amerika ist furchtbar und so. Das ist ja diese ganze Unterwanderung da, obwohl es die Sowjetunion halt nicht mehr gibt, aber die Sachen, die sie da damals angestoßen haben, die haben ja damals schon ganz gut funktioniert, das hat der Westmendorf ja auch gemeint, dass diese Unterwanderung von den Universitäten und so, um da Leute auszubilden, eine Generation, dass die ja ganz gut funktioniert hat und dann der Marsch durch die Institutionen, das Ende davon, das haben wir ja jetzt. Und ja, das ist so in 12 Minuten auf Englisch halt so ganz gut nochmal dargelegt. Kann ich empfehlen. Und diese Geschichte ist diese Woche umgegangen, es hat der Ian Miles Chong verbreitet. Das ist ja von der kanadischen Regierung ein Projekt über hier Abwasser und Zeug in Ghana. Und der Ian Miles Chong hat hier also diesen Preis genommen, der hier irgendwie drin stand. Uff. Und hat dann so ein Bild gezeigt. Also es sind hier fast 20 Millionen kanadische Dollar. Hat dann so ein Bild gezeigt, was sie da wohl auch mitgemacht haben, wo sie irgendwie so Werbung gemacht haben, dass die Leute nicht auf die in Ghana an den Strand scheißen sollen. Und hat dann halt gemeint, dass diese 20 Millionen für das für dieses Plakat zum Scheiß nicht an den Strand sind. Das stimmt aber nicht. Also das ist hier quasi der Abschlusskram, wo man hier auch sieht, was sie dann gemacht haben. Und hier sagen sie halt eben, bis Juni 2019 haben sie über 200.000 Leute da den Toiletten gebaut. 20.000. Okay. Fast 20.000 Haushalte mit Toiletten bestückt. Jetzt fragst du nur noch, ob im Dorf oder am Rande vom Dorf. Ja, das wäre die deutsche Frage wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, also das ist ja halt mal wieder so ein Beispiel, weil sie ja auch mit Gender hier irgendwie reingeschrieben haben, als Ziel, ne, Policy, Gender Equality, Significant Objective und so ein Zeug, Climate Change. Das kann so oben stehen, ne? Das ist ganz wichtig. Biodiversität. Mann. Okay, das haben sie nicht angegangen. Okay. Ja, aber Gender Equality war ganz wichtig. Ja, aber das war jetzt im Endeffekt kein Quatsch. Also die haben da nicht nur diese Plakate gemacht, die haben schon auch Leuten wirklich was geholfen mit dieser Initiative. Und zwar nicht wenigen, wie man hier sieht. Und insofern wollte ich einfach mal darauf hinweisen, wie das immer so ist, ne, mit diesen... Wer das überhaupt hat, habe ich gar nicht gekriegt. Yilmaz Chong, das ist so ein Typ, der damals bei Gamergate erst dagegen war, sich dann entschuldigt hat und quasi so vom linken Heini zum rechten Heini geworden ist, der aber immer noch ein Heini ist. Ja, und nicht so wirklich, nicht so wirklich sinnvolle Beiträge macht. Und auch durchaus zwielichtig. Ja, kann man so sagen. Und das hier war halt eben auch keine Glanzleistung von ihm. Ich habe das eigentlich nur mal aufgerufen, weil ich dachte, da haben wir ja mal mein anderes Ergebnis sozusagen, nicht nur die Deutschen sind doof, aber als ich es mir dann durchgelesen habe, habe ich gemerkt, okay, da hat der Yilmaz Chong mal wieder scheiße geredet, weil diese Geschichte hier ist eigentlich eine gute Geschichte gewesen. Ja, der Herr Stöcker vom Spiegel hat sich mal wieder, ja, ich weiß nicht, irgendwie hat sich mal wieder ausgelassen, wie toll alles wird in Zukunft. Ich finde, er hat so eine Profanität hier aufgetan, nämlich, dass wenn man den überflüssigen Windstrom oder Sonnenstrom vom Dach ein bisschen kurzfristig speichert, dass man den dann vielleicht abends oder nächste Woche oder so auch benutzen kann. Da steht ja niemand in Zweifel. Die Frage ist halt eben nur, wann soll das endlich mal richtig funktionieren? Da gibt es ja alle möglichen Ansätze. Ja, aber er redet ja davon, dass immer noch viele Batteriefabriken und so weiter aufgebaut werden, dass sie auch schön Die angeblich so günstig wären, ja auch, wie er meint. Aber da würde ich dann direkt mal die Gegenfrage stellen, wie viel von diesem günstig ist dann einfach nur chinesisches, wir machen alles platt, indem wir den Markt komplett verzerren, indem wir alles subventionieren bis zum Abwinken, damit ihr von unserer Scheiße hier abhängig werdet. Und ja, das kann vielleicht auch eine Rolle spielen. Mir ging es mehr so um die Frage, warum das nicht längst gemacht wird, sozusagen. Ja, und die Frage und die Antwort ist wahrscheinlich die Erklärung. Einfach. Nee, die Antwort ist ja ganz einfach, weil das nicht nötig ist, es wird ja doch bezahlt. Das heißt, der Strom, der produziert wird oder auch nicht produziert wird in der Zeit, wenn dann irgendwie Wind weht, der wird ja doch bezahlt. Also brauchen die Betreiber auch auf nichts verzichten. Wenn es jetzt so wäre, dass das nicht bezahlt wird, und sie möglicherweise auf die Speicher angewiesen wären oder beziehungsweise mit den Speichern das ausgleichen müssten, dann wären auch Speicher schon mal da, ein paar. Dann hätte man vielleicht in das Windrad selber schon mal was reingebaut oder so. Da bin ich ja eh der Meinung, dass das von Anfang an hätte passieren müssen, dass irgendwie so kurzfristige Speicher rein müssen, dass man wenigstens abends diesen Strom dann noch nutzen kann, den man den tagsüber doch gewinnt. Nicht zuletzt kann man damit ja auch die Leitungskapazitäten so ein bisschen strecken, dass man da nicht tagsüber immer zu viel hat und abends irgendwie zu wenig oder so. Da ginge schon was, ne? Aber wie gesagt, ja, aber das scheint ja so nicht so zu funktionieren. Das ist eine Frage der Regelung. Sag nochmal. Also wenn das so gehen würde, dann würde man das ja einfach so machen. Und das geht ja scheinbar nicht. Ja, ist eine Frage der Bezahlung. Es ist doch dem Bauer egal, ob das Windrad abends läuft oder nicht, wenn Wind ist. Oder ob das überhaupt läuft oder nicht. Das Windrad läuft ja abends, wenn Wind ist. Ja. Ja, aber ich meine... Aber auch weniger. Er kommt ja hier auch mit diesem, weil wir bezahlen ja obendrauf auf den Strom. Aber da vernachlässigt er jetzt natürlich, dass die Leute nicht auf den Strom obendrauf zahlen, die den im Endeffekt erzeugen, sondern das gleichen wir ja aus vom Staat her. Ja, genau. Und das hätten ja längst die Leute machen können, die das erzeugen. Dann wäre das vielleicht, wird das vielleicht auch funktionieren schon, ne? Besser. Hätte man vielleicht schon einiges an Speichern angesammelt. Ja, wie auch immer, also die Behauptung auch von ihm hier, dass sie so toll recyclingfähig wären, die Sachen oder so, nur wenn man in Wirklichkeit alte Batterien weiter benutzt, ist das kein Recycling, ne? Ja, schon mal gar nicht. Also, ja. Und auch die Anlagen sind ja nicht recycelbar, zumindest diese Windanlagen. Die sind ja so gebaut, dass sie bei jeder Witterung draußen stehen und eine Weile halten. Ja. Die verrotten ja überhaupt nicht. Das ist ja gerade das Problem an dem Scheiß. Ja, ist ein echter Stöcker. Der war doch auch irgendwie involviert da, glaube ich, auch in irgendwelche Sachen. Also war der nicht mal irgendwie Lobbyist oder so ein Zeug? Ich habe den irgendwo letztens noch so einen Vortrag gesehen. Aber der hat ja auch schon richtig beschissene GEMA-Geld-Artikel geschrieben. Von daher hat er sowieso... In der Republik habe ich ihn gesehen. Das war ja, da war er wahrscheinlich auch wieder. Ja. Mhm. Da war das entsprechende abgelassen. Ja, unsere Bundesregierung feiert sich dafür, dass sie das 2%-Ziel der NATO in diesem Jahr erreicht hat. Und hier heißt es, ein Blick auf die Rechnung zeige, dass da zum Teil fragwürdige Posten dazugezählt würden. Und das ist sicher auch richtig. Und da sind irgendwie Kindergeld für Bundeswehrangestellte oder sowas, für deren Kinder eben ist dann damit reingerechnet und so weiter. Da kommt dann aus den verschiedenen Ressorts schon einiges zusammen. Angesichts der Tatsache, ja, dass das aber alle Länder scheinbar so machen, ja, finde ich das jetzt auch nicht so richtig. Oder viele Länder, die dann eben ein bisschen knapp waren oder so, rechnen sich das halt schön. Finde ich das jetzt auch weniger tragisch, ehrlich gesagt. Also ob das jetzt 2 oder 1,8 oder 1,7% sind, das ist mir eigentlich egal. Ne? Weiß nicht. Die sollen das kaufen, was sie brauchen. Fertig. Ne? Bei Anschlägen in der russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus sind nach Angaben von Interfax mindestens ein Priester und 6 Polizisten getötet worden, sowie 23 weitere verletzt. Auch eine Synagoge und Kirchen wurden angegriffen. Oh, Terror oder Krieg? Nö, das ist ein Terroranschlag. Gleichzeitig an 100 Kilometer voneinander entfernten Orten. 6 Tote, 23 verletzte Polizisten, 2 Attentäter tot, flüchtige Täter. Okay. Das F in Islam steht für Frieden. Ja, viel lahmere Story haben wir hier von der Rheinischen Post über Thyssen. Die SPD war da zu Besuch und hat sich mal erkundigt, wie es an den 2 Milliarden Euro geht, die sie ja für einen neuen Elektroofen oder so da gesponsert haben. Und haben jetzt die Befürchtung, dass die ganze Hütte abgerissen wird, weil sich die Sparte wohl nicht mehr so richtig lohnt für Thyssen. Ja, die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt abhängig vom Krieg, aber es hat ihnen auch ganz gut getan vielleicht. Da steigt ja wohl auch jetzt irgendwie einer ein oder so. Also es ist ein bisschen eine ungewisse Zukunft sozusagen bei Thyssen gerade, ThyssenKrupp. Vor allen Dingen, was die Stahlsparte angeht. Und die SPD hat sich diesmal angeguckt. Ja, wie gesagt, und wenn das dann für abgebaut wird, dann wird das ein teurer Spaß, ne? Jetzt ist es halt weg, würde Merkel sagen. Ja, so ungefähr, ne? Aber es ist ja wirklich gerade erst auch entschieden worden, dass sie die Kohle kriegen sollen für den neuen Ofen. Kürzlich, vor 3 Monaten oder so vielleicht. Ja. Aber Geld verschwenden ist ja sowieso so eine Spezialität. Momentan. Von unseren. Ja, vielleicht kann man sogar das Renaturierungsgesetz jetzt da auch reinzählen. Bin ich nicht ganz sicher. Es sind auf jeden Fall hier die letzten Widerstände wohl aufgegeben worden, von Österreich insbesondere, die jetzt auch dafür gestimmt haben, wo auch die Bürger sich angeblich dafür ausgesprochen hätten, die Renaturierung anzugehen. Es werden irgendwie 20% angestrebt bis 2030, glaube ich, der geschädigten Flächen wieder zu renaturieren. Was das im Einzelnen heißt, bin ich nicht ganz sicher. Die Landwirte waren dagegen, möglicherweise, weil sie eben Flächen, weil das Flächen kostet. Ja, also eine große Not. Es wird behauptet, die Böden wären schlecht oder würden schlecht gehen. 80% aller Böden würde es schlecht gehen. Und das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, glaube ich aber einfach so auch nicht. Begründet wird das Ganze unter anderem auch mit Schmetterlingen und Bienenarten, wovon ca. 10% aussterben würden, wenn wir so weitermachen würden. Und nicht, sorry, das reicht mir nicht, ne? Als Begründung. Finde ich also nicht so gut, dass wir das gemacht haben, das Gesetz. Oh, kein Tor. Mammon, warum guckst du diesen Unsinn überhaupt? Ich muss ja wissen, ob kein Tor fällt. Spätestens als ich gestern gelesen habe, dass sie da irgendwie, ja, der Rasen ist so schlecht und die schwereren Spieler könnten dann hinfallen und so. Gleich mal einen weinenden Teams gepostet. Das ist echt so. Nee, vom Fußball. Der Rasen ist so schlecht in Frankfurt doch auch wahrscheinlich wieder. Ja, ja, ja. Da war, ja, weißt du, wer da war und den kaputt gemacht hat? Der ist nämlich kaputt seit dem NFL-Spiel. Ja, das war früher immer schon auch so. Hat mich auch immer sehr gefreut. NFL ist großartig. Hier habe ich auch noch was gefunden jetzt gerade. Oh. Die Engländer haben sich beschwert. Apart from the horrific public transport, the worst Wi-Fi I've ever used in Europe, flight cancellations, at every city being crackhead central, what a week in Germany. Was macht er denn mit Crackhead Central? Naja, warst du mal im Frankfurter Bahnhofsviertel? Okay. Aber da habe ich das letzte Mal lang und breit auch drüber gesprochen. Das brauche ich. Aber dieser Mensch sagt, Duisburg ist das größte Shithole in Europa. Ja. Und dann sagt ja noch jemand, in Frankfurt gibt es Junkies, die sich im Tageslicht spritzen. Zwei Uhr nachmittags. Kenne ich in Frankfurt nicht anders, seit ich klein bin. Wir kommen aus England oder was? Auch wenn das zu Duisburg wäre, Duisburg war viel schlimmer. Ja, aber ich meine, fucking Birmingham, Manchester, was weiß ich, kommen hier nicht so wirklich. Überall. Also, in England kommt ja das Alkoholproblem noch ein bisschen stärker dazu, glaube ich. Und das schlechte Essen. Ja. Gab es auch irgendwie so ein virales Ding, wo so ein Engländer Currywurst probiert hat und es ganz schlimm fand. So dachte ich mir auch, Alter, aber Mash und Pie und Minzsoße und Blauwarm. Also genau, das ist ein Award-winning Sausage haben wir gegessen und das war Award-winning schlecht, also echt. Krass. Award-winning, ja, Journalistenpreis oder wie? Von der Hijack-Stiftung. Ja, so Wurstpreis irgendwie von dem, ja, ich dachte jetzt für Geschmack bin ich. Ja, nicht die Hijack-Stiftung, die Hijack-Gesellschaft. Vorsicht, da musst du schon einen Unterschied machen, Chris. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So, sind wir durch? Dann gehe ich jetzt Fußball gucken. Ja, widme dich diesem... Und beteiligt die Freiheit und zerschmettert, was dir schadet. Ja. Aber Fußball ist doch Teil von Panem et Circenses, also der Ablenkungsstrategie. Und ja, das ist nicht. So, also meinst du nicht mehr Fußball, sondern Festival für Queerness, Nachhaltigkeit und Rasensport oder so. Und Vielfalt. Und Vielfalt. Vor allem Vielfalt. Deswegen lest Vielfalt pro Kopf und Knickdiversität. Ah, ich habe noch einen kleinen Tipp. Und zwar hatte ich ja eigentlich vor, was über Rente zu machen in einem Video und so, aber bei der Anstalt hatten sie einen ziemlich guten Take darüber. Da habe ich mir das erstmal gespart und dachte mir, das empfehle ich mal so rum. Ist mal. Ja, das ist ziemlich gut aufgedröselt. Die Anstalt hat dann einen guten Take über Rente und Pension. Jetzt erst vor 14 Tagen oder so. Deswegen habe ich mir das aktuell erstmal geklemmt. So. System. Fand ich aber auch sehr sehenswert auf jeden Fall. Ausnahmsweise mal von der Anstalt was Sehenswertes, ja. Genau. Verrückt. Absolut. Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Times may change. Ja, ist dann nur eine Empfehlung. Da angucken, wenn es dir nicht gefällt, kannst du nächste Woche sagen, das war vielleicht ein Scheiß oder so. Ja. Ich habe ein sehr gutes Video gesehen. Ah, oh, fuck, wie heißt der Kanal? Zu diesem ganzen Assassin's Creed Shadow-Thema. Das ist ein sehr gut deutsch sprechender Japaner. Mhm. Und der hat sich mal wirklich die genauen Quellen auch angeguckt und hat sich wirklich auch japanische Quellen von Universitäten schicken lassen, etc. pp. Und hat das alles mal beleuchtet. Was gibt es denn wirklich in den japanischen Quellen über diesen Jaske und kann man irgendwie in irgendeiner Form an den Punkt kommen, wo man sagt, das ist ein wirklicher Samurai gewesen. Der Kanal heißt einfach Japanisch und das Video heißt Jaske, die Wahrheit über den schwarzen Samurai. Kann ich allen Weeps nur empfehlen, den Kanal einfach Japanisch. Der also möchtest du jetzt dieses Fazit nicht hier verraten, ja? Also im Endeffekt. Also er ist gar nicht mal jetzt so diese ablehnende Haltung gegenüber dem Spiel, sondern er sagt, es interessiert ihn, es sieht gut aus und spannend und so. Aber er legt halt ganz klar dar, dass halt das meiste von dem, was halt über ihn kursiert, zum Beispiel in Wikipedia-Artikeln und auch immer wieder in Presseartikeln, aus einem Sachbuch / Roman, also so einer Mischung stammt. Und er bringt dann auch teilweise die japanische und die englische Fassung von dem Buch gegeneinander und sagt hier, im Japanischen steht das ganz anders drin oder es sind Sachen nicht behauptet worden, die im Englischen behauptet werden und so. Und es gibt zum Beispiel eine Quelle, da sagt das englische Ding, ja, wir haben von Nachfahren von Oda Nobunaga Folgendes erfahren. Und das japanische Buch sagt, wir haben von Menschen, die behaupten, Nachfahren von Oda Nobunaga zu sein, etwas erfahren. Er sagt, ja, das ist halt ein wichtiger Unterschied, der auch in dem Buch halt gemacht werden sollte, egal in welcher Sprache. Wie gesagt, also er sagt, klar, der hat existiert und so, aber alles, was über dieses, er hat existiert, er war im Gefolge Nobunagas und er durfte Waffen tragen, hinausgeht, ist Fiktion. Ja, würde ich jetzt mal als Gesamtfazit sagen. Aber das, wie gesagt, das Video ist unterhaltsam und, ja, und gut gemacht. Und wie gesagt, der Kanal ist sowieso, der macht halt viel auch so, in Japan sind Sachen so und anders als in Deutschland Sachen. Was bei ihm halt echt super ist, weil das ja super Deutsch spricht. Weil ich finde es manchmal anstrengend, Leuten mit starkem Akzent oder so zuzuhören auf die Dauer. Aber er spricht so gut Deutsch, dass das halt echt überhaupt kein Problem ist. Das, ja. Genau. Ja, und er hat halt auch gleich gesagt, so, ja, guck mal hier in der Opening-Scene, da siehst du gleich, da ist ein Schrein und da stehen Räucherstäbchen. Also steigt zumindest Rauch auf. Und er sagt, ja, es hat Unsinn, das ist ein Shinto-Schrein und die Räucherstäbchen kommen aus dem Buddhismus. Das passt da nicht hin, das ist halt typisch. Und in der ersten Szene von dem Vorspann so ungefähr haben sie schon gezeigt, sie verstehen es gar nicht, was sie da machen. Es ist halt auch Unsinn, das überhaupt zu erwarten, ne, dass das irgendwie so akkurat alles gemacht wird. Ja, würde ich schon. Also gerade wenn man sich damit rühmt, wie oft man nach Japan gefahren ist und wie sehr man mit Leuten zusammengearbeitet hat und so, wie das Ubisoft halt macht. Ach so, ah ja, okay. Ja, weil ich meine, beim Film oder so ist ja der Trend eher gegenläufig, ne? Da wird ja alles durcheinander gemischt an Märchen und Geschichten und Realität und so weiter. Was einem so gerade in die Quere kommt, ne? Wie gesagt, ich würde das Spiel auch, also ich finde das Spiel interessant, einfach weil ich lange Assassin's Creed gespielt habe. Und ich werde es nicht kaufen wegen diesem Jaske, sondern ich werde es nicht kaufen, weil es halt wieder so ein Schritt in Richtung DEI ist und weil halt auch das Pricing Model von Ubisoft momentan halt völlig lächerlich ist. Willst du das vollständige Spiel, dann zahle entweder 170 Euro oder abonniere doch gleich unseren Service, wo dir das Spiel dann nicht gehört. Fick doch. Okay, geil. Also das ist dann billiger, oder was, der Service, ja? Ich glaube, der kostet momentan 17,99 im Monat. Das könntest du halt, wenn du dich hart dran hältst, das Spiel ordentlich in 2 Monaten durchhauen oder so. Aber ich finde halt, ich will halt in 2 Jahren dann sagen können, hey, vielleicht spiele ich das jetzt nochmal und nicht wieder 17,99 bezahlen. 1,79 finde ich schon nicht wenig, aber 17,99 für ein Spiel, ey, jeden Monat, boah. Nee, nicht für ein Spiel. Das ist ja dann für den gesamten Ubisoft-Katalog. Das muss man schon sagen, das ist so ein Netflix für Ubisoft-Spiele. Aber also für mich lohnt sich das in keiner Weise, weil ich halt Assassin's Creed schon komplett besitze, mehr oder weniger. Also da wäre schon die Hälfte von der Bibliothek weg, so ungefähr, die du da kaufen, also mieten kannst. Okay. Geht auf thatsafespace.net, abonniert das Mammon-Magazin. Er verspricht auch, dass er bald wieder was macht. Der ist nämlich sehr gut. Genau, verspreche ich. Ja, in den Wald und. Ah, in den Wald. Nicht genannt, was Freiheit dient. Schmettert, was ihr schadet. Und den Kulturmarxismus 2-mal. Kulturmarxismus. Auf die indigenen Deutschen heute. Tschüss. Macht's gut und wir sehen uns vielleicht Donnerstag, wenn wir. Oder? Oh ja. Weiß ich nicht. Gute Idee. Ja, ich bin dabei. Wenn's. Ja, doch. Auch bei Hitze. Schaut euch Flinthas. Trifft die Flinthas an. Flinthas. Trifft die Flinthas. They're the modern Stone Age family. From the town of Berlin.